Dann mache ich den Renegade und dann fangen wir an. Was machst du? Den Renegade. Aha. Du hast nichts verstanden, oder? Das machst du. Ja. Und hallo zu einer weiteren gepflegten Ausgabe des Game One Plauschangriffs. Mein Name ist Gregor. Nee, ich habe das jetzt nicht begriffen. Gehört das jetzt schon dazu? Das gehört schon dazu, tatsächlich, ja. Weil wenn ich jetzt noch weiter hier rumsitze und versuche zu erklären, warum ich den Renegade mache, dann... Also okay, wir haben jetzt also angefangen. Wir haben angefangen, ja, tatsächlich. Also. Ich bin der Gregor. Hallo, ich bin der Uke. Der Uke? Ja. Das ist ja krass. Ja. Hier ist der Simon. Ja, und wir haben uns heute zusammengefunden, hier tatsächlich nicht über Renegade zu sprechen, sondern über eine andere Koryphäe des Fernsehens im Speziellen. Vielleicht nicht ganz so bekannt wie Renegade, aber wir sind zusammengekommen und reden heute über Raumschiff Enterprise, über Star Trek. Ja. Raumschiff Enterprise. Ich meine, so coole Leute wie wir haben natürlich nicht viel mit Sci-Fi am Hut. Wir sind ja die ganze Zeit draußen und machen Sport, Party und Sport, machen Sport. Football ganz viel. Ich wandere viel. Football, Baseball, Hip-Hop, Breakdance. Ja, genau. Frauen aufreißen. So, da bleibt für Star Trek und Raumschiff Enterprise relativ wenig Zeit. Und ja, wir haben aber es einfach mal versucht. Zwischendurch mal haben wir tatsächlich gemerkt, wenn man mal, wieder mal einen Nerd verprügelt hat und da ist es mal im Hintergrund gelaufen. Ne? Da fand ich das gar nicht so schlecht. Es war in den Rucksäcken drin, die ich den Leuten abgenommen habe. Ja. Und dann hat man es mal geguckt. Es waren deine Rucksäcke, die man dir abgenommen hat, oder? Nein, aber Tatsache, irgendwie ist das Thema mir in den letzten Wochen des Öfteren in meinem Kopf wieder herumgespukt und ich glaube tatsächlich, Simon, ihr habt euch bei Almost Daily auch mal da zusammengesetzt und mit Ede über Star Trek geredet. Ich habe das jetzt mir nicht komplett angucken können, weil ich glaube, so viel Hass und Ignoranz, die von Ede dem Thema gegenübergekommen ist, hätte ich wahrscheinlich nicht nur dem Thema gegenüber, allem gegenüber. Dass die typische Ignoranz gekommen ist, aber das Thema war auch dann tatsächlich mal wieder aktiv und es ist tatsächlich nicht nur bei mir so, wir haben ja alle ein bisschen was mit Star Trek in der Vergangenheit zu tun gehabt, zumindest konsumtechnisch. Also ich gehe da gleich drauf ein, aber ich wollte es noch kurz mal zusammenfassen, der Ede hat nicht geglaubt, dass es da kein Geld gibt oder dass die... Dass die wie kein Geld. Ja, in dem Sinne, dass die Föderation ja kein Geld mehr in dem Sinne hat und dem Konsum abgeneigt ist. Und er hat es mir wirklich nicht geglaubt. Und man hat dann immer nachgefragt, ja, und wer hat die Enterprise gebaut? Und ja, aber es ist halt. Es ist eine sehr gute Frage, die der Ede da gestellt hat. Weil wie funktioniert das denn? Warum willst du denn da eigentlich, warum sollte der Typ, den wir da jetzt gerade mitgucken? Also, wir müssen dazu sagen, wir gucken parallel einfach Folgen ohne Ton. Ja, Football Station in der HD-Version. Aber warum sollte der da arbeiten? Warum sollte so ein Typ sagen, okay, eigentlich muss ich gar kein Geld mehr verdienen, ich kann ja einfach auf der Erde rumsitzen. Ja, ich weiß. Weißt du nicht, dass es genug Leute gäbe, die einfach Bock haben? Abenteuer Weltall, da wird doch, du könntest dich vor Zulauf gar nicht mehr retten. Ja, ist das man muss auch, es ist ja, ich habe das immer mit diesem Science-Fiction-Gedanken verbunden, es ist ja Science-Fiction. Ne? Ja. Und es ging ja im Star Trek-Universum immer darum, und ich glaube, wir auf die Frage müssen wir zwangsläufig dann hinaus, auch wenn wir die nicht komplett breitreten müssen, jetzt vergleichen mit sowas wie Star Wars, was natürlich ein komplett anderer Ansatz ist, wie Science-Fiction dann präsentiert wird. Es ist eben Fiktion. Stell dir vor, die Menschheit wäre drüber hinausgekommen. Sie hätte sich emotional und als Mensch weiterentwickelt, das eben nicht mehr auf so ein Motivationssystem wie Geld und sowas, sondern die Motivation wäre die Besserung der Menschheit, das Finden von Wissen dann tatsächlich gewesen. Richtig, aber es ist schon merkwürdig, wie das auch einfach so ausgespart wird und einfach auch nicht weiter erklärt wird, sondern einfach nur angenommen wird, ja, es ist so. Weil ich möchte nicht einfach mal, weil ich nichts Besseres zu tun habe, der zweite Security-Mensch von hinten sein, weißt du? Der sowieso gleich stirbt. Da ist ja dann keine Kamera. Du weißt ja nicht, dass du unbedeutend bist. Für dich ist das ja cool. Du tust Dienst auf der fucking Enterprise. So musst du es sehen. Vielleicht ein bisschen so wie mit den... Du bist innerhalb der Weltgalaxie bist du halt ein kleiner, cooler Typ von vielleicht, wie viel arbeiten da? 100 oder 1000? 400, glaube ich. Sicherheitsleute, meine ich? Achso, Sicherheitsleute sind wahrscheinlich doch ein... Nicht, wenn die Untertassensektion abgetrennt ist. Das meine ich. Die wichtigen Leute. Gerade zwischendurch im Gang gewesen ist, als die abgetrennt wurde. Scheiße. Ja, es sind speziell bei TNG waren es wahrscheinlich nicht am Anfang so viele, sondern später, wo es dann richtig dann abgegangen ist. Ich muss dabei tatsächlich dann denken. Der Vater von Cisco hat auch ein Restaurant, weißt du? Ja, die haben New Orleans. Ja, die haben doch alle Replikatoren. Was, ne, warum? Weil es gibt sicher eine Folge, wo sie darüber reden werden. Tun sie nämlich auch. Das ist tatsächlich, sagt er irgendwie sowas. Es ist besser. Ja, ich glaube, das sagt er auch. Klar, irgendwie. Was soll er auch sonst sagen? Ja. Das ist die einzige Möglichkeit. Ja. Auch wenn es nicht so ist, muss er sagen. Das Ding ist aber auch somit, das war ja der Ansatz, wie Star Trek allgemein angefangen hat mit diesen utopischen Geschichten, und es wird ja viel diese Fragen aufgegriffen, wie du es dann gesagt hast, warum wird dann überhaupt noch ein Restaurant, gibt es Restaurants, wenn es Replikatoren gibt, oder? Ja, auch echten Alkohol, ich meine, der wird ja auch immer gebunkert und so geheimnisvoll, hier, da habe ich noch diesen, man sieht sie zwar nie besoffen, aber es muss Momente geben, wo sie besoffen im Holodeck rumrennen, oder? Muss es ja geben. Oder Romulan Ale ist ja sogar verboten. Stimmt, weil das aber ja. Aber es ist wahrscheinlich so, sobald du dich einmal beamst, ne, weil da gibt es auch immer diese komischen Biofilter in den Beamern drin, die dann aufpassen, dass irgendwie alle deine Viren dann plötzlich weg sind, ist wahrscheinlich der gesamte Alkohol wird dann einfach wieder rausgebeamt. Achso, also du haust wenn du mit so einem Kater da ankommst, beam ich einmal kurz in mein Zimmer rein und zack, ist alles aus deiner Leber wieder raus. Ey, aber ich würde gerne mal irgendwas, was Star Trek neu erfindet, auf so eine Art, auf so eine etwas realistischere Art, auf diese dummen Nerdfragen eingehen, wenn Simon Pegg jetzt quasi eine Star Trek-Serie schreiben dürfte. So ungefähr stelle ich mir das vor. Ja. Das ist immer nicht also auf die Toilette gehen, sondern den Inhalt rausbeamen einfach. Ja. Ja, das geht sicher. Ich meine, Leute, die das halt ein bisschen abusen, die sind ja immer so alle korrekt im Star Trek-Universum. Ja, das ist ein bisschen schade. Aber ein Kirk hätte aus dem Holodeck auch mal ein bisschen was rausgeholt, wenn ihr wisst, ich meine, er hat schön Party gemacht, glaube ich. Ja, das glaube ich auch. Sofort schön ausgezogen und los. Also das hat er auch so in jeder Folge ausgezogen. über die Holodeck-Vision, glaube ich, werden wir noch lange reden. Aber eine Frage dazwischen, hat Picard jemals sein Hemd ausgezogen? Ja. Ja. Ja, er, echt? Er der fechtet doch auch, oder nicht? Ja, aber er hat, glaube ich, nee, nicht. Er hat im Anzug gefechtet, aber er hat ja mal Landurlaub gemacht mit der geilen Tussi auf dem Planeten. Er hat ja immer sein. Die hatten nicht, aber die nichts mehr, oder? Was bei Star Trek, speziell bei den Next Generation Sachen, immer relativ schlimm gewesen ist, ist gerade hat Q so einen komischen Bombenschutzanzug an. Aus dem Atomkrieg, ja, der Menschen. Einfach aus irgendeinem Polizeikeller gezogen. Was schlimm bei TNG ist, außerhalb der Uniform, diese zivile Kleidung, die sie haben, ja. Und Picard ist daneben mit so einem sehr tief ausgeschnittenen Brusthaar zeigenden Jacke dann rausgegangen und hat Frauen aufgerissen auf einem Partyplaneten. Hallo, das mein ist Name ist Picard, ich habe ein geiles Raumschiff. Ja, und dieses Brusthaar. Ich verkaufe diese schicken Lederjacken. Sag nichts gegen Brusthaar. Aber der Kontrast ist natürlich da gegenüber einem Kirk, der jede erste Gelegenheit dazu genutzt hat. Oh, ein Winter. Manchmal war es nah an Belästigung oder Vergewaltigung, weil manchmal wollten sie es vielleicht gar nicht so richtig, konnten es nur nicht in der Sprache, die er versteht, ausdrücken. So. Wahrscheinlich darf die Crew auf der Brücke gar nicht sagen, wenn der Captain dann einfach nur in Unterbuchsen im Sitz dann sitzt. Und es ist schon wieder so warm hier. Schwupp. Ja, schwupp. Es gleitet mir einfach alles runter. Ach, die gute alte Zeit. Aber speziell bevor wir zu den einzelnen Serien dann mal kommen sollen, die Frage hat sich, glaube ich, jeder Nerd tatsächlich mal gestellt, Star Wars oder Star Trek? Was ist die Antwort? Ne? Und für mich persönlich ist tatsächlich Star Trek die Antwort, muss ich sagen. Auch wenn Star Wars das ist, womit ich wirklich dann eher angefangen habe. Ich habe, glaube ich, Empire Strikes Back war damals die einzige Videokassette, die ich mitnehmen durfte in den Griechenlandurlaub, und ich glaube 40 Mal geguckt oder sowas damals als Kind. Hast du nichts anderes da gemacht? Nee. Oder war das so ein Sparta-Trainingscamp? Du hast den ganzen Tag natürlich nur Schwachsinn angestellt als Kind. Ja, und abends hast du hingesetzt und dann Empire Strikes Back geguckt. Ne? Und das war eben der ganze Monat, so, wo ich dann dort gewesen bin. Nur trotz dieses einschneidenden Erlebnisses, glaube ich, bin ich immer mehr zu Star Trek und weil es einfach wesentlich mehr gegeben hat, damals dann hingravitiert. Also ich glaube, das Ding war mit Star Trek, das war ja so der Inbegriff des Nerdseins, war ja ein Star Trek-Fan sein. Und du meinst der Inbegriff des Coolseins? Ja, ich glaube, das hat man damals nicht cool als Nerd definiert. Das war ja, ich glaube, früher war das so, oh, er ist ein Tracker, oh, er ist ein Trekkie, hat man ja damals gesagt, oder ein Tracker. Das war den Unterschied werden wir auch nochmal dann zur Sprache bringen. Ne, dieses, und sobald du Star Trek mochtest, dann war das schon irgendwie so ein, das war wie so eine Zugehörigkeit zu einer sehr kleinen, nein, nicht zu einer sehr kleinen, es war zu einer sehr speziellen Subkultur, würde ich sagen. Du warst Star Trek-Fan. Ist es tatsächlich Subkultur für dich gewesen, weil für mich, es war mir tatsächlich nie so richtig bewusst, weil bei mir, speziell dann auch in der Klasse, am Gymnasium, hat eigentlich jeder Star Trek geguckt. Nee, es haben auch einfach total viele geguckt, nur du hast es dann, also für mich war so ein Moment, ich habe es immer sehr viel geguckt, mein Bruder hat's auch, kannte dann alles auswendig und hast es nicht gesehen, und ich war ein Jahr im Ausland, in Kanada, Und da war das dann doch schon so, dass es dann, wie ich, ne, sag mal, die Jocks und die Nerds und hast du nicht gesehen, da gab es tatsächlich die Star Trek-Fans. Das war tatsächlich sowas Spezielles. Ah ja, die machen das und ich kannte Jocks und Nerds tatsächlich nur aus Fernsehserien. Sowas gab es in der klassischen Abgrenzung hier. Ja, es war auch nicht so schlimm. Das ist eine andere Geschichte. Da können wir auch mal einen Podcast drüber machen. Das war auch so eine Kunst-Highschool. Da war es noch ein bisschen aufgelöster. Aber nichtsdestotrotz, die gab es dann da eben. Die waren einfach sehr viel weiter auseinander, die Nerds und die und so weiter. Und dann war Star Trek-Fan zu sein, das war dann schon so eine Aussage. So, das war dann schon was. Wobei ich das persönlich auch nie schlimm fand, aber das ist ja auch immer gerne, dass man sich durch eine Sache, die man gerne mag, ein bisschen abgrenzen will. Und es ist tatsächlich so, ich glaube, es war schon eine der größten Universen, die einfach da so in der Gegend herumflogen, in die man so eintauchen konnte. Mhm. Auf jeden Fall, da gab es mit Abstand am meisten Serien, Filme, alles mögliche. Es wurde ja auch immer mehr, dann gab es die neuen Generationen so. Ja. Also für mich war das damals Hilbert. Also der Wechsel vom Alten zu Next Generation. Ich habe das Prinzip von so Staffeln oder neuen oder Reboots gar nicht verstanden. Das kennt man hierzulande ja auch nicht. Du hast einfach nur die Serie lief und die lief dann einfach. Vor allem, ich hatte damals ja nicht mal, ich hatte keine Schüssel und so für lange Zeit. Also ich glaube, mit 13 habe ich dann irgendwie zum ersten Mal so richtiges Fernsehen gesehen, beziehungsweise halt Privatsender. Ohne Schnee. Ja, einfach, ich hab, mein Vater hat die immer mitgebracht, so habe ich das gesehen, ja, die alten Star Trek. Und irgendwann kann mein Vater... Auf Videokassette auch? Ja, genau, halt ausgeliehen. Ja, bei mir, also ich kann, TNG habe ich anfangs tatsächlich nur auf Videokassette geguckt. Mein Onkel hat immer sehr viel aus Videotheken dann ausgeliehen. Das war das erste Mal, wo ich tatsächlich was von TNG gesehen habe. Ne? Und man hat ja nicht automatisch dann den Zugriff wie heutzutage dann gehabt. Das lief doch im ZDF. Das lief dann aber auch gleich Jahre später. Es lief danach im ZDF tatsächlich. Es lief so freitags im ZDF. Ganz am Anfang lief es im ZDF. Ja, das kann sein, dass ich vielleicht direkt zu Beginn dann nicht im Fernsehen geguckt habe. Ich kann mich erinnern, es lief freitags im ZDF und da gab es zwischendurch immer so eine 10-Minuten Pause. Ja, genau. Ne, ja. Wo dann du einfach nur ein Bild von Enterprise sahst und da Musik gespielt hat, bevor die zweite Hälfte gelaufen ist. Aber ich habe tatsächlich das erste Mal... Wie muss ich mir das vorstellen? Na, die erste Hälfte der Folge ist gelaufen, dann gab es eine Pause und ich weiß nicht, ob die dann nochmal Nachrichten oder sowas zwischendurch gezeigt haben, aber ich kann mich an dieses Wartebild erinnern. Ne? Ja. Enterprise geht gleich weiter, Raumschiff Enterprise. Ja, da, die nächste Generation. War da Werbung? Ich weiß nicht mehr auf dem ZDF, aber meine ersten Erinnerungen sind tatsächlich von Videokassette aus gewesen. Aber es kann auch sein, weil mein Onkel sehr viel dann aktiv gewesen ist in der Videotheken Ausleihszene. Ne? Und dass ich vielleicht mal ein paar Monate früher... Ja, wie will man das sicher noch andere Videos haben die ausgeleiht. Ich hab hier irgendwo noch die Geräte, die man zwischenschalten kann, um dann sich die Kopien dann gut vernünftig zu ziehen. Okay. Ja, das kenne ich auch noch so. Diese ich habe keine Videokassetten und keine Sachen mehr, aber dieses kleine Kästchen habe ich noch tatsächlich. Tascha Yar sieht immer noch gut aus, Alter. Guck sie dir mal an. Ja, es sind auch sehr gute, also so Form... Form, schöne Uniformen, nennen wir es mal so. Betonende. Betonend, ja, sie betonen den Körperbau. Her, also auch, Kanzler Troy hat hier aber auch wirklich ein sehr kurzes Miniröckchen an. Also ich glaube nicht, dass sie das die ganzen Staffeln durchträgt. Das ist nur in der ersten Folge, glaube ich. Sie trägt wirklich dieses Röckchen nur in der ersten Folge. Das ist ja ganz schön. Die haben das auch gleich dann schnell wieder geändert. Ich glaube relativ sein, sie hat ja diesen silbergrauen... Okay, wir sehen jetzt gerade die Männerversion eines Rocks. Ja. Und halt wirklich ganz... Um das reinzuwerfen, in der Zukunft haben die Menschen nicht nur keinen Zweck mehr für Geld, sondern auch diese ganzen Grenzen von wegen Männer tragen keine Minirücken. Die sind einfach aufgehoben, es ist alles eins. Ja. Wir sind bestimmt auch frei. Die Hälfte ist bestimmt auch homosexuell, es muss nur nicht ausgesprochen werden. Ja, mit dem Rock würde ich sagen, der hat sich doch entschieden. Komm mal rüber, komm mal durch. Ganz ehrlich, der Typ da gerade, Entschuldigung, ihr konntet es jetzt gar nicht sehen, weil es ist ja ein Podcast, der hat die Leute so um die Ecke gewunken. Glaubst du, der hat sich gesagt, ey, ich verdiene kein Geld, ich brauche kein Geld in der Zukunft, aber geil, auf der Enterprise habe ich einen Job als Winker. Da bin ich total dabei. Aber du weißt immerhin, dass ständig was passiert. Du freust dich ja schon, wann kommt der nächste Notfall? Vielleicht kannst Leute du auch mal winken. Ja, genau, du kannst mal irgendeinen Ambassador durchwinken oder sowas. Ja, genau. Ich habe mal die gleiche Luft geatmet wie Gul Dukat oder irgendwie so ein Schwachsinn, der dann kommt. Der hat garantiert Mundgeruch. Dukat? Ja. Bei dem, was, ganz ehrlich, ich bin mir relativ sicher, dass alle Cardassianer stinken. Der Cardassianer. Jetzt verstehe ich. Ja, die Atmosphäre dort muss wahrscheinlich anders sein. Nur kurz, um auf die Uniformen dort zurückzukommen. Ich glaube, Troy hatte speziell in der ersten Folge noch den Minirock und hat dann ihre Catsuits bekommen, dieses silbergraue Ding, was du später dann auch ähnlich bei Seven of Nine oder sowas gesehen hast. Und ganz zum Ende hat sie ja dann auch eine Uniform angehabt, nachdem sie Captain Jellico dazu gezwungen hat in Staffel 6, damit das dann da ist. Nur die Uniformen sind dann auch natürlich noch sehr Körperformen, die sind sehr eng angeschmiedet worden. Ich glaube, die Cast hat sich damals auch richtig beschwert, hey, wir können nicht atmen in den Dingern. Ja, die wurden dann redesigned irgendwann später, wo die dann auch ein bisschen anders aussahen mit den Shoulderpads und alles, was gewesen ist. Das war die Experimentierphase damals noch. Ja, es sieht halt okay aus, aber heute aus heutiger Sicht ein bisschen schäbig. Oh, jetzt wird die Untertassensektion abgetrennt, das ist auch, man hat natürlich in der ersten Folge gleich alles etabliert, alle so, hier, das kann die neue Enterprise. Ja. Machen sie auch noch Holodeck bestimmt, oder? Ja, natürlich. Es wird alles gezeigt, was jetzt neu, was jetzt anders ist. Jordy's Visor, sofort alles da. Stimmt, ist das im Piloten, wo man dann auch noch sieht, wie Jordy die Welt dann sieht? Nee, ne? Dieses Computer-Wireframe-Ding, das kommt ja ein bisschen später, glaube ich. Nee, ich habe das irgendwo mal gesehen, aber nicht in der ersten, glaube ich. Und das haben sie dann schnell wieder gelassen, weil das einem nur noch aussieht wie so eine komische Ente, ja, die genau. Im Weltraum fliegt. Quack, quack. Ja, ich fand die Stimmung auf der Brücke der Untertassensektion, die hier so ein bisschen U-Boot-mäßiger wirkt. Ne? So ja. Alles bedrohlicher, die Lichter eben nicht so wie in der Hotellobby voll auf Anschlag gedreht, sondern wirklich, das ist eine Kampfbrücke. Ja, aber jetzt, damit ich das verstehe, die sind alle jetzt von der großen Brücke in eine andere Brücke. Ja, wo es ein bisschen dunkler ist und rotes Licht ist, damit die auch gleich in die richtige Stimmung kommen, dass es hier um Krieg geht. Und die Enterprise... Mehr Rot! Die Enterprise-D war verglichen mit der allerersten ja auch ein Familienschiff. Sie war ja extra groß und die Leute hatten ihre Familien mit dabei und der Gedanke dahinter war, wenn wir dann richtig ins Gefecht gehen, die Familien bleiben auf der Untertassensektion, die trennen wir ab und haben dann die Kampfbrücke unten im Rumpf drin. Wie so ein drin, fetter Muskelprotz, der so Kinderwagen schiebt. Genau, ja. Sollst dich nicht mit anlegen. Aber ganz wichtig, die Kampfbrücke, natürlich die Psychologin. Die nehmen wir einfach gleich nochmal mit. Weil, wenn wir dann irgendwie ein bisschen traumatisiert sind, kann sie uns gleich helfen. Ja. Oder anderes. Ganz wichtig. Aber lass uns darauf im Detail eingehen, okay, wenn wir dann bei dort angelangt sind. Ich fange vorne an. Ja. Eigentlich sollten wir hier jetzt dann auch Videos der alten Generation gucken, meinst du nicht? Die alten Generation gucken, habe ich. Aber das ist jetzt so blau, nein, jetzt habe ich dir was in den Kopf gesetzt, gell? Das ja, ich hab tatsächlich auch die DVDs nicht mehr. Ja, dann nicht. Ich hatte ja alle auf DVD, alle Sachen bis auf Deep Space. Nein, ja, irgendwann sind die rausgekommen, da hat man immer wieder mal eine Staffel gekauft. Nur die Blu-rays sind mittlerweile sehr verlockend und ich habe bis auf TNG alles verkauft, was ich auf DVD hatte. Dann wieder vercheckt. Ja, stimmt, jetzt wo ich guck frontal gerade auf dein Sammelsurium an Nerdkram hätte ich ein Visor der Nerd anzeigt, dann würde er jetzt ganz dick rot leuchten. Ja, also und sind ein paar Lücken. Ja, da sind tatsächlich ein paar Sachen, wo ich eben die Deep Space Nine Sachen verkauft habe. Jetzt ist, glaube ich, in der Sci-Fi-Ecke haben wir dort Star Trek, wir haben ja Red Dwarf, was jetzt nicht mehr kurz rausgeholt wurde, Battlestar Galactica komplett und Buck Rogers. Mal, was ist Red Dwarf? Ah, Simon, das... Achso, okay, nee, es hat nichts mit Star Trek zu tun, okay? Nein. Das ist so eine britische, krass, sehr lustige... Das ist eine Sci-Fi-Comedy aus den 80ern. Wo gerade jetzt die, was ist das, die 10. Staffel? Die 10. Jetzt schon sehr gut. Es ist eine der lustigsten, okay, Sachen, die ich je gesehen habe. Also sehr kann ich dir gegebenenfalls irgendwann mal mitgeben, es ist sehr, sehr gut. Die 10. gerade am Laufen und Staffel bedeutet 6 Folgen und es gibt alle 2-3 Jahre nur eine Staffel. Okay. Ja, so wie wir es bei den britischen Comedy-Serien kennen. Wir müssen eben mal irgendwann noch einen Podcast machen über Sci-Fi-Serien generell, weil ich meine, da gibt es ja auch noch richtig viel. Man kann da richtig, Doctor richtig, Who, richtig, also nur, das ist tatsächlich die einzige, die ich nie geguckt habe. Doctor Who? Ja. Bin ich nie davon gewesen, tatsächlich. 1991 habe ich mir in England so eine Werbung von Doctor Who aus der U-Bahn geklaut. Die habe ich immer noch in meinem Zimmer, in meinem Kinderzimmer hängen. Okay, wenn man eine Zeit lang in England, dann auch in London speziell gewohnt hat, glaube ich, kommt man nicht umhin. Nee, das war 1991, da habe ich da noch nicht gewohnt. Achso, okay. Ich fand ihn damals schon cool, das wollte ich nur sagen. Alle Leute, die das jetzt gucken, ich fand es damals schon cool. Bist du Hipstandard ein bisschen? Wir kommen gleich wieder zu Star Trek, aber wir waren in London, Uko und ich, in so einem Nerdladen und das ist unglaublich, wie viel Doctor Who, wie das da abgefeiert wird. Für mich, der das hier Leuten erzählt und keiner guckt und alle nur so Quatsch, so, oder? So, nimmt einen keiner ernst, so ist es da einfach, du kannst dir diese Telefonzelle komplett kaufen, ja, wenn du irgendwie willst. Also es ist echt krass. Ich glaube, die haben einfach welche von den Telefonzellen von der TARDIS so einfach draußen aufgestellt und versucht da zu telefonieren. Das ist eigentlich nur ein Prop von der Serie. Ja. Ey, passt doch in jede Wohnung, finde ich. So eine TARDIS, warum nicht? Haben ja tatsächlich bestimmt auch einige Nerds einfach, ja, mal, klar, die da gab es doch vor ein paar Jahren, jetzt reden wir über Doctor Who, da gab es doch vor ein paar Jahren so ein paar Studenten, die dann auch die TARDIS einfach so irgendwo an so Plätzen aufgestellt haben, so auf dem obersten Gebäude ihrer Uni stand da plötzlich die TARDIS raus. Oh, und das ist jetzt super. Ich fände es cool, ja, auch, wenn dann jemand tatsächlich das so gemacht hätte, dass du in die TARDIS reingehen kannst, aber dann in den Raum reinkommst, der wesentlich größer ist. Natürlich, das wäre am geilsten. Als dann draußen. Das haben bestimmt das mal welche gemacht. Das kannst du aber machen, indem du die an die Wand stellst. An die Wand stellst? Eigentlich kann man es wirklich machen, das ist krass. Sollte man mal machen, Kunstprojekt. Ja, gut. Wir waren die Ersten. Morgen. Morgen bauen wir es. Sp- space, the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Okay, wir sind jetzt wieder bei Star Trek. Und wir sind wieder bei Star Trek angelangt und natürlich ohne die allererste Star Trek-Serie, und die wurde ja mittlerweile, also damals hieß es nur Raumschiff Enterprise für uns, und auch Star Trek, das wurde mittlerweile, glaube ich, im Nachhinein umbenannt in TOS, die Original Series. Echt? Dann, ja, also wenn, damit einfach der Unterschied dann da ist, weil das heißt ja alles Star Trek irgendwas dann am Ende, Next Generation, Deep Space Nine, und das heißt dann eben Star Trek TOS. The Original Series ist es damit. Aber heißt bekannt. Das Neueste, das Enterprise, heißt das? Das heißt nur Enterprise. Es heißt nur Enterprise. Nee. Es wurde umbenannt ab Staffel 3, glaube ich, in Star Trek Enterprise. Das läuft noch? Nein. Oh Gott, zum Glück nicht. War das auch wirklich so schlecht wie die ersten Folgen? Ja, Die ersten Folgen waren tatsächlich besser. Okay. Ich finde es super interessant, aber kommen wir noch dazu. Kommen wir noch dazu. In 5 Stunden ungefähr. Meine erste Berührung mit Star Trek war tatsächlich, als ich glaube, ich von einem Nachbarsjungen, der ein paar Jahre älter war als ich, ein paar alte Bücher geschenkt kriegte. Und da gab es diesen Kinderbuchverlag, der hieß, das waren die Schneiderbücher. Ja, sag mir noch was tatsächlich, weiß ich, aber, ja. Kennt. So, und da hatte ich dieses Buch geschenkt gekriegt, ich habe den Namen, weiß ich nicht mehr, ich habe das Ding auch noch. Und das war tatsächlich, muss aus den 70er Jahren gewesen sein, so ein Buch, eine Star Trek, eine Raumschiff Enterprise Geschichte. Das muss rausgekommen sein, dieses Buch, bevor die Serie in Deutschland lief, denn das Cover und alle Zeichnungen innen drin waren von jemandem gezeichnet, der sich das nur vorgestellt hat, wie diese Enterprise ausgesehen haben muss, wenn sie von der Untertasse geredet haben. So, das sieht komplett anders aus, alles. Hast du das noch? Das ja, ich habe das was noch. Was wert heutzutage? Kann gut sein, aber es ist einfach auch so geil, weil dieses Cover ist eben diese Untertassensektion eben drauf. Sie komplett, es ist was ganz anderes. Und die sind dann, das ist so eine Geschichte, wo die auf 3 verschiedenen Planeten sind. Einmal so ein Mittelalterplanet, einmal so ein, ich weiß es nicht mehr. Ja. So, und das fand ich damals geil. Und dann habe ich irgendwann tatsächlich erst die Serie gesehen. Und gesagt, oh, das sieht ja alles komplett anders aus, als ja, ich es. Ja, und irgendwann wurde mir das dann auch klar. Also ich habe das Buch auch ganz oft gelesen. Ich habe das einfach so als so Abenteuergeschichte, fand ich das total toll. Ne? Und dann ging das dann irgendwann mal weiter. Mhm. Ja. Ich habe die Serie der ganz alten nie geguckt. Das ist das Bizarre. Ich habe alle Filme geguckt, weil mein Vater sie immer angeschleppt hat. Ich meine, ich war einfach zu jung und hatte keine Ahnung von Serien. Ich wusste nicht, dass es eine gibt dazu. Und ausleihen konnte man sie in dem Sinne in der Videothek nicht, die Serie. Mhm. Und wie gesagt, dann kam er irgendwann mit hier durch die nächste Generation. Und das war dann Serie. Und das hat mich total, was ist jetzt plötzlich so viele Folgen auf einmal? Was geht denn ab so? Das war die Entdeckung des Serienprinzips für mich. Ich habe die Filme quasi mehr. Reden wir eigentlich über die Filme? Oder über jetzt die Filme reden wir auch noch. Wir reden erst über die Serie, dann ewig. Über die Wir kommen doch heute nicht mehr hier raus. Das schaffen wir ja gar nicht. Leute, wenn ihr euch beschwert, schaffen wir es das recht nicht. Deshalb. Na gut. Nein, Tatsache, ich muss fast schon sagen, Star Trek ist wahrscheinlich meine früheste Kindheitserinnerung. Das ist eine der frühesten Sachen, an die ich mich erinnern kann, ist tatsächlich, wie ich dann Fernsehen geschaut habe und das Star Trek gelaufen ist und Scotty wurde des Mordes beschuldigt. Und das ist tatsächlich auch eine der Folgen gewesen, die ich im Nachhinein dann später dann auch gesehen habe, wo er dann, glaube ich, dann beschuldigt wurde, Jack the Ripper zu sein oder irgendwie sowas anderes, was gekommen ist. Aber es ist tatsächlich eine, ich hab das Bild noch konkret im Kopf, dass ich tatsächlich dann da sitze und sehe dann so Scotty und diese dramatische Musik dann läuft und oh Gott, nein, ich bin doch kein Mörder eigentlich. So das Licht ausgegangen und auf einmal sind alle tot und er steht da mit blutigem Messer in, also nicht ganz genau so, aber ungefähr so hat sich's angefühlt. Und seitdem hat mich das tatsächlich dann immer wieder begleitet. Na, mir ist auch dann wieder eingefallen, kennt ihr noch diese Freundschaftsbücher, die man in der Grundschule und im Kindergarten dann gehabt hat, wo du die dann deinen Schulkollegen gegeben hast. Hast du gekriegt, ne, Simon? Doch, weil willst du wissen, was das letzte Freundschaftsbuch, was ich unterschrieben habe, war von Cold Mirror. Die hat nämlich so ein Ding, die ist ja ziemlich cool, aber die hat die hat noch ein so Freundschaftsbuch, das sie dann... Naja, das passt voll auch zu ihr, so wie ich sie kennengelernt habe. Die hat so ein Freundschaftsbuch, wo sie halt Leute, die sie mag, irgendwie reinschreiben lässt. Das ist total abgefahren, weil wenn du auch so durchblätterst, du kennst auch welche und jeder hat das auch ernst genommen. Es ist lustig. Habe ich damals auch gehabt, aber es haben tatsächlich nie Leute reingeschrieben. Ich war früher in der Schule nicht der Allercoolste. Nee. Deswegen sitze ich jetzt im Star Trek Podcast. Du siehst ja, hättest du vorher dran gedacht, hättest du dann auch aktiver dann geguckt, ja, ob die Leute da mehr was reinschreiben. Ich wurde auch nicht als Nerd bezeichnet, ich kannte das Wort nicht. Für mich war das Wort einfach Loser. So. Komisch, mich haben sie einfach nur Gregor genannt. Ja, die hatten Angst vor dir, weil du so muskulös warst. Ja, genau. Oder du warst ja schon mit, Gringo, du warst ja mit 10 schon so muskulös wie ein 14-Jähriger, aber du warst dann leider mit 18 auch noch so muskulös wie ein 14-Jähriger. Ja, ich bin da leider nicht in die Höhe, sondern in die Breite gewachsen. Keine Ahnung, in irgendwelche Richtung. Nein, aber ich habe das nur erwähnt, freundschaftsbuchmäßig, weil das hatte ich damals tatsächlich gehabt und ich habe es auch meine Schulkollegen da ausfüllen lassen. Und ich weiß auch, meine Klassenlehrerin hatte das auch ausgefüllt, aber da gab es auch so eine Doppelseite, wo man malen konnte. Ja? Und manche haben da was reingemalt, nur sie hatte da nichts reingemalt und ich dachte, oh, das kann ja nicht sein, dass das so leer ist. Und ich habe angefangen zu malen und ich habe dort innerhalb von diesen zwei Seiten, es gab mir die eine Star Trek Folge mit der Botany Bay, wo dann Khan, nun jetzt ja, hier von Ricardo Montalban gespielt, der böse Khan, einer der größten Star Trek Klassik-Bösewichte, die man später auch in den Filmen gesehen hat. Gerüchteweise soll der von Benedict Cumberbatch gespielt werden, sollte, das war das Gerücht jetzt für den zweiten. Wenn es jetzt im zweiten Star Trek 9 dann... Kenne ich alle nicht. Sherlock. Also Sherlock sollte jetzt. Ach so! Der sollte Khan. Stimmt, der ist als Schauspieler mit dabei in, genau, Star Trek. Aber es ist wohl doch nicht Khan oder ist doch irgendwas. Das passt eher zu einem Vulkanier, finde ich. Ja. Javier Bardem spielt doch auch, glaube ich, in neuen. Vielleicht kann der dann ja Khan sein. Javier Bardem. Spricht man das nicht so aus? Doch, oder? Den kenne ich sogar. Kenne ich nicht. Nur aus diesem modernen Film? No Country for Old Men? Nee, okay, doch nicht. Was, der spielt mit? Ja, ich glaube, dieser Gemeine mit der geilen Frisur. Ist jetzt ja auch bei Skyfall hier, James Bond auch mit dabei. Ja, fand ich fantastisch. Als Bösewicht. Das ist ein guter Bösewicht. Das würde auch einen guten Kahn abgeben. Nur ich habe tatsächlich diese Seite dann voll gemalt mit der Enterprise, wie sie gegen die Botany Bay kämpfen. Da waren dann immer mehr Raumschiffe und irgendwann war die Seite komplett voll. Ja, das war die einzige, die komplett voll gemalt war. Also da konnte ich mich auch noch so exemplarisch dafür eben, Star Trek hat mich tatsächlich seitdem immer mehr begleitet, vor allem, weil es dann ja auch nicht nur im ZDF gelaufen ist, sondern auch später dann ja die typische Nummer gewesen ist, wo dann Sat.1 ja immer nachmittags dann alle Serien im Abwechslung im Durchlauf mehrfach hat durchlaufen lassen. Und nach der Schule war es ja auch zeitlich so gelegt, so 14 oder 15 Uhr. Da konntest du noch zeitnah hier zurückkommen, vielleicht ein bisschen was essen und dann hast Star Trek geguckt. Das war irgendwann so ein Ritual auf jeden Fall. Ja. So, ne? Da hat man dann auch echt drüber geredet und man hat erstmal Star Trek geguckt, ja. Und ich meine speziell dann natürlich von uns, vom Alter her aus, wir sind ja jetzt immer noch jugendlich, ne, aber jetzt nicht so komplett frische Küken, das ist so in der Zeit reingelaufen, wo wir natürlich primär dann TNG gesehen haben, weil es da auch mehr Sachen geben, aber Star Trek wurde dann auch sehr oft bei Sat.1 dann wiederholt und da habe ich, glaube ich, dann... Ja, die Sat.1-Zeit auf jeden Fall, alle Folgen immer wieder gesehen. Jetzt nachmittags, manchmal sonntags gezeigt. Aber oder? Das waren auch immer nur Next Generation, das war dann selten, oder waren das die alten die, auch? Die haben dann, je mehr Serien dazugekommen sind, sind natürlich dann immer in der Abfolge drin gewesen und ich meine, Filme kannte ich natürlich auch, hatte ich natürlich dann auch zwischendurch gesehen und ich habe auch noch im Kopf dieses ikonische Poster vom ersten Star Trek Film gehabt, wo du dann die Gesichter gesehen hast mit diesen Farbstreifen, die drüber gewesen sind. Ne? Aber die Serie habe ich tatsächlich sehr, sehr aktiv verfolgt und ich habe sie auch sehr, sehr gemocht, muss ich dann sagen. Ja, einfach, es war natürlich noch nicht ganz dieses typische TNG Friede, Freude, Eierkuchen nur, sondern es wurde ein bisschen mehr konzipiert als so ein bisschen wie so eine Western-Serie, aber eben mit Weltraum und Aliens. Ne? Dass du jemanden hast, die Enterprise, die dann durch den Weltraum reist und sie trifft auf neue Gefahren, wie so ein alten Westernhelden, der da so durch den wilden Westen zieht und dort in eine neue Stadt ankommt. Space Opera, das ist ja so ein Genre, was es einfach in der Science-Fiction-Literatur dann auch schon lange vorher gegeben hat, so diese leichten Pope-Dinger. So hast du am schnellsten deine Serien füllen können, indem du einfach eine Crew hattest, die einfach wieder auf neue Sachen trifft und wieder auf neue Sachen trifft und wieder auf neue Sachen trifft. Genau, und du hast dadurch eben ein Format gefunden, wo sie immer neue Abenteuergeschichten machen können und eben, ich meine, Star Trek, Gene Roddenberry, der Name wird natürlich auch noch öfters fallen, das ist der Erfinder, der Mensch, der Star Trek dann damals konzipiert hat und ich meine, sowas wie mich irritiert dieser kleine der asiatische den wir gerade im Fernsehen dort sehen, böse Mongole. Das ist ein kleiner Mann mit einem langen Bart und einer Glocke. Ja, das ist aus der Zeit, bevor dann die Vulkane gekommen sind und Zefram Cochrane die dann getroffen hat, als die Erde nach dem Dritten Weltkrieg noch komplett solche Strafgerichte hatte und mit Clowns auf dem als Richter sich dann gegenseitig dann umgebracht hat. Es soll zeigen, wie weit die Welt gekommen ist. Allerdings passt das von der reinen Continuity überhaupt nicht mehr zu Star Trek Borg, der erste Kontakt, weil da sieht die Welt eigentlich noch relativ so normal aus, was man da sieht. Also da sieht man jetzt nicht viel von Atomkrieg und all dem Kram. Nein, wie lange ist das wieder davor, vor dem? Ja, da gibt es wahrscheinlich keine genaue Definition. Also ich wüsste jetzt nicht. Springt ja einfach nur in diesem Zeitalter der Menschen rum so. Wir haben ja über Khan gesprochen. Ich glaube, Khan war ja einer der großen Diktatoren dann damals gewesen. Der war ein genetisch... Khan, du hast mir meinen Jungen genommen. Nee, das stimmt gar nicht. Das war hier, Doc Brown hat hier den gekillt. Was? Doc Brown? Der Doc Brown Klingone hat den, glaube ich, gekillt. Ich habe keine Ahnung. Die Klingonen haben mir meinen Junge genommen, das werde ich ihnen nie verzeihen. Genau, David Marcus, wie hieß er, in Star Trek 3 wurde ja von dem einen klingonischen Kapitän dann umgebracht. Ne? Du hast mir meinen Sohn gestohlen. Kirk hat aber Khans Sohn umgebracht. Ja, das meinte ich. Ja. Da war ich hängen geblieben jetzt gerade. Nachdem er, um jetzt wieder drauf zurückzukommen. Die Frage ist, glaube ich, wollen wir anfangen, über die Serie zu reden, haben wir eh schon genug, oder wollen wir die Filme exemplarisch abarbeiten, oder wie wollen wir uns da ranmachen? Das ist wie so ein großer Berg. Ich hätte gesagt, wir reden jetzt über die einzelnen Serien mal ein bisschen und dann die Filme und dann schmeißen wir noch ein bisschen was über die Spiele rein, kurz, an die wir uns überhaupt noch erinnern können, was so Star Trek-mäßig gewesen ist. Okay. Final Unity und wie das alles dann gehießen hat. Zur allerersten Serie, Klassik-Serie, damals von Gene Roddenberry gemacht worden, ist für 3 Jahre gelaufen auf NBC, damals in den Staaten 66 bis 69. Ist, glaube ich, dann aber auch sehr viel später erst nach Deutschland gekommen. Gab so knapp, wie viel waren es, 78, 79 Folgen, glaube ich, insgesamt gewesen. Damals waren Staffeln ein bisschen länger als heutzutage, so an die 30 Folgen und auch mal eine Stunde lang, anstatt so 40 Minuten mit der Werbung. Und die war für die damalige Zeit eben doch recht progressiv, weil sowas Vergleichbares, glaube ich, hat es speziell Mitte der 60er dann nicht gegeben. War da nicht der erste Kuss? Es war der erste interracial Kiss. Genau, first interracial Kiss. Da ist schon direkt eine Marke gesetzt. So. Ja. Hier, wir sind für Einigkeit und scheiß auf euren Mist. Wir sind alle eins. Das setzen wir hier vor. In der Zukunft knattern wir alle durcheinander. Und hier ziehen die Männer eben auch Röcke an. aber Riker zum Beispiel hätte nie sich in so einem Ding sehen lassen. Da wette ich, es gibt keine Szene, in der Riker einen Rock hat. Ich glaube nicht direkt einen Rock, aber er wurde ja mal so als Männerfleisch sozusagen einer fremden Rasse ja angeboten. Ne? Er ist doch auf einen Planeten gekommen, wo es ein Matriarchat gab, also nur Frauen an der Macht dort gewesen ist. Oh, und die eine fand Riker so rattenscharf, die hatten sich als Boy dann zugeholt und er musste dann so scharfe Kleider anziehen für sie. Ja, und er hat dann auch wirklich mit tiefem Ausschnitt Zeug getragen. Ja, das ist auch, wo die beiden dann um ihn kämpfen am Ende mit diesem in so einem wo die dann gestorben ist, damit sie dann aus ihrem Sozialvertrag irgendwie da rauskommen. Eine ganz komische Riker, Folge. Riker ist ja ganz, ganz großer Stecher. Das hat ihm sehr gefallen, die Folge. Da war Hahn im Korb. Mhm. Er war immer der Hahn im Korb, speziell so wie er dann dort gemacht hat. Aber wie du es angesprochen hast. Er hat das genommen, hast, was Picard so fallen gelassen hat, unter anderem auch. Eine Sache, wo Star Trek dann damit angefangen hat, was sie später durch viele andere Serien, nicht nur Star Trek, sondern auch sowas wie Battlestar Galactica dann durchgezogen hat. Star Trek kam damals zu der Zeit eben, wo dann hier Hippies und später dann Vietnam und alles dann ein paar Jährchen nach der Serie gewesen ist. Die Welt war schon ordentlich dann so in was auch immer das irgendwas jetzt gewesen ist, hier? In Kriegszuständen und sowas. Und die Serie wurde dazu benutzt, eben nicht nur um so ein Abenteuer mal zu zeigen und ein bisschen so Western und sowas, sondern auch ein bisschen sozialen Kommentar abzugeben, das aber in Sci-Fi-Form zu verpacken, sodass es eben noch dann durchkommt, ohne dann die Sachen direkt anzusprechen. Es gibt ja auch die eine Folge, die sich um Rassismus dann dreht, mit den zwei Aliens, wo die schwarz und weiß sind, wenn ich noch erinnern könnt. Ja? Da kommen Kirk und sowas auf dem Planeten an und da sind zwei Aliens in einem Krieg, ne, und die beiden sind auf der einen Seite des Körpers weiß und auf der anderen Seite schwarz. Ne, und die bekämpfen sich gegeneinander und am Ende kommt dann raus. Warum, wenn sie doch beide weiß und schwarz sind? Ne, warum bekämpft ihr euch? Und er sagt, ja, ich bin links weiß und rechts schwarz. Und der andere sagt, nee, ich bin links schwarz und rechts weiß. Und das war der Grund, warum sie sich bekämpft haben. Und so wurden solche Geschichten verpackt in diesem Sci-Fi-Kontext und so Sachen wie Rassismus, die eigentlich nicht klar hätten angesprochen werden können zu der Zeit. Kaum zu glauben. Einen Augenblick, Captain Kirk. Ja, was ist? Mr. Scott hat... Eine hübsche Niggerin. Oh, verzeihen Sie meine Unhöflichkeit. Leider haben zu meiner Zeit bestimmte Leute diese Bezeichnung als einen Besitzanspruch verstanden. Sie haben mich mit diesem Wort nicht verletzt, Herr Präsident. Sehen Sie, in der heutigen Zeit gibt es diese Probleme für uns nicht mehr. Das ist mein Nachrichtenoffizier, Lieutenant Uhura. Dann lassen Sie bitte meine Entschuldigung gelten, weil es diese Probleme zu meiner Zeit leider noch gab. Wir haben heute endlich gelernt, uns in der Gestalt wohlzufühlen, die wir besitzen. Die Vulkanier haben diesen Schritt sogar schon lange vor uns bewältigt. Richtig, das ist eine wichtige Grundlage der vulkanischen Philosophie. Sie geht davon aus, dass erst die Vielzahl unterschiedlicher Dinge das Leben lebenswert macht. Oh ja, die Philosophie des Nom. Das bedeutet alles. Es gab auch eine Folge mit so einer Art, wo sie auf einem Nazi-Planeten landen. Den Nazi gab's ja lange Zeit hier verboten tatsächlich. Genau, Zeit verboten, wahrscheinlich auch nur, warum eigentlich? Gab es da dann Hakenkreuze oder warum? Hakenkreuze gab's da tatsächlich auch. Und das war schon ein galaktischer Zufall, dass sie da auch genau dasselbe Symbol finden. Ja, na gut. Nee, was war es damals gewesen? Nee, das mit dem Buch war was anderes, wo jemand ein Buch verloren hat auf dem Planeten. Das war so ein Gangster-Roman und auf einmal war die ganze Gesellschaft so von Gangstern dann dominiert. Ne? Da sind Kirk und Spock auf dem Planeten gelandet, wo 100 Jahre vorher so ein Gangster-Roman dann dort verloren wurde. Und auf diesem Roman hat ihre komplette Gesellschaft dann basiert. Ach so. Ja, oh, und das ist aber eigentlich schon eine lustige Idee. Ja, also die ist blöd, aber irgendwie... Ja, gab's ja auch mit der Hotelfolge dann bei Next Generation, wo dann die in dem Hotel gewesen sind, Data und Riker oder sowas, und weil das auf einem Roman basiert hat, den ein Alien gefunden hat und gedacht hat, oh, so sind die Menschen, lass uns eine Welt bauen, die wie dort Die kenne ich jetzt nicht. Interessant, ich werde nochmal. Ist eine der vielen Folgen. Ja, man hat natürlich. Ja immer mal auch eine verpasst, so, aber ich habe sogar versucht, viele nachzuholen. Ja, ich habe tatsächlich auch viele später erst gesehen, nachdem ich die DVDs dann hatte, habe ich auch gemerkt, dass ich nicht alle dann längst gesehen habe. Und immer wieder mal eine wurde nicht ausgestrahlt, eine hat man verpasst, eine hat man nicht mal auf Videokassette aufnehmen können oder was auch immer. Und so wurden die Lücken nach und nach geschlossen, speziell was Next Generation angeht. Aber welche soziale Komponente wird denn mit dieser alten Folge, mit diesen, wie heißen die Plüschbälle? Achso, du meinst die Tribbles? Die alte Enterprise, Die Tribbles. Die Tribbles. Tribbles, genau. Also welche Message steht hinter dieser Folge? Nee, das Gute ist... Das ist vielleicht wahr. Das kann tatsächlich sein. Oder Schmuggel. Wie kommen die denn an diese Viecher? Die Klingonen wollen sie schmuggeln, glaube ich. Da kommt gewesen. Noch Harry, der dann... Harry Mudd? Ja, genau. War das Harry Mudd, der die dann... Ja, Harry Mudd ist da. Und der, genau. Also ich kann mich noch erinnern, dass dort ein Klingone gewesen ist, der sich als Mensch verkleidet hat und wollte dort... Weil Klingonen damals ja noch aussahen wie Menschen. Weil sie damals noch ausgesehen haben wie Menschen. Aber auf deinem Punkt, das schwieriger. Um auf deinen Punkt zurückzukommen. So eine 3 cm dicke Schicht Schminke einfach. Da gab es doch diese fantastische Folge von Deep Space Nine, wo sie dann zurückreisen in diese fantastisch. Folge. Fantastisch. Nein. Ja, die gibt es. Hast du sie nicht gesehen? Das ist eine der besten Folgen so mit Computertechnik dann. Wo sie sich drüber lustig machen, dass quasi da. Nein, die sind in dieser Folge drin. Sie reisen zurück in die Zeit, ich weiß nicht mehr genau warum, und sind in dieser Folge praktisch drin. Oh, sie rennen auf der alten Enterprise rum und Jadzia sagt so Sachen wie, oh, ich stehe aber total auf ihn. Sie haben tatsächlich so Dialoge zusammengebaut, wo dann Reaktionen von Spock, dass sie interagieren konnten, wo die in eine Szene verbaut wurden. Super. Der Ansatz ist tatsächlich gewesen, dieser Klingonenspion, der in der ersten Serie da gewesen ist, die haben den gleichen Schauspieler. Dann nochmal als alten Mann in dieser Deep Space Nine Folge, die 30 Jahre später irgendwie gedreht wurde. Das war, glaube ich, die Jubiläumsfolge zum 30-Jährigen. Genau. Ja. Wo die deswegen dann nochmal ausgepackt wurde. Und der gleiche Schauspieler hat sich dann selbst gespielt, wie er in die Vergangenheit seinem jüngeren Ich irgendwie dann so Sachen geholfen hat und Zeug gemacht hat. Das ist schon sehr cool. Das ist einfach fantastisch. Und dann Worf, die sitzt dann da eben in genau dieser Szene dann in der Kneipe und dann reden darüber, hier ist alles voller Klingonen. Und dann sitzt da irgendwie, wie heißt er, Colmini? Komal O'Brien. O'Brien sitzt da, wo sind denn hier Klingonen? Ja, das sind Klingonen. Gucken sie Worf an, sie sehen ja ganz anders aus. Und dann sagt Worf, wir reden nicht gerne darüber mit Aliens. Ja. Genau, das war auch eine super Erklärung, wo dann die Klingonen, nachdem sie in der Serie und im Film hat es ja erstmals angefangen, dass dieses elaborierte Kopfdesign dann gehabt haben mit diesem dicken Schädel. Dann dort, die haben einfach einen Running Gag draus gemacht dann später und was ich dann, das werden wir bei Enterprise dann ansprechen, wo die bei Enterprise tatsächlich, jetzt machen wir eine 3-Episoden-Folge, wo wir eine Erklärung geben, warum es einen Unterschied zwischen diesen beiden Arten von Klingonen gibt. Es ist einfach nur ein guter Scherz gewesen, so ein kleiner Insider-Scherz, der damit der Kontinuität auch nichts mehr zu tun hat und dann haben sie versucht bei Enterprise da dann irgendwie tatsächlich eine Erklärung, die dann auch... Ja, das, Hanebüchen. Das muss aber echt blöd sein. Nee, das hat tatsächlich auch nicht wirklich sein müssen, um darauf zurückzukommen kurz, Simon. Natürlich musst du nicht jede Folge dann einen sozialen Kommentar haben, aber die Möglichkeit hat es gegeben, dort was zu verpacken, wie eben dann, dass du einen Kirk hast, der eine schwarze Frau im Fernsehen küsst, was damals einfach noch nie passiert ist, ne? Oder so. Kann Sachen, auch eine gute PR gewesen sein, aber ist natürlich auch, also kann auch tatsächlich. Man muss ja nicht in jedes was reinsteigern, dass man sagt, okay, es war die ganze Zeit immer sozialer Kommentar und deshalb ist es so total toll. Die Klingonen sind die Russen und die Föderation sind die Amis und bla bla bla. Die Romulaner sind, wer sind die Romulaner? Romulaner, glaube ich, waren auch eine Art Russen sozusagen. Also es wurde auch mehr Russen? Andere Russen. Also die Romulaner sind, glaube ich, häufiger vorgekommen, vielleicht waren es die Chinesen oder so, ja. Die sind häufiger vorgekommen als die Klingonen damals. Die gab es nur in 3 oder 4 Folgen insgesamt. Stimmt. Aber ne, und deshalb, ich meine, welcher soziale Kommentar ist es, dass Kirk ständig ohne Shirt rumläuft, dass wir alle ein bisschen freier sein sollen oder so? Ja, das war damals halt so. Da hat man noch deshalb was gezeigt. Und wie langweilig wäre das? Stell dir mal vor, so ein Autoren-Meeting, dann sitzen sie alle rum. So, sozialer Kommentar, wer hat die Zeitung heute gelesen? Ja, lass uns das mal einbauen. Ja. So will es ja auch nicht gewesen sein, aber sie haben das auf jeden Fall genutzt, die Tatsache, dass man das ansprechen konnte in diesem geilen, fiktiven Umfeld, wo man dann nicht gleich hier mit dem. Den Holzhammer musst du nicht unbedingt so auspacken. Hast du verstanden, oder? Das Umfeld hat es gegeben und es hat ja auch gut gepasst, dass du dann auch. Wir kennen natürlich heutzutage die Schauspieler sehr gut, ne? Also hier William Shatner als James T. Kirk, Leonard Nimoy, der dann Spock, der wunderbare Halbvulkanier gewesen ist, der seine emotionale Seite gerade so im Griff halten kann, aber doch dann distanziert ist. Hattet ihr mal den originalen Piloten gesehen? Den haben sie auch verbaut. Den haben sie später dann verbaut. Es gab ja, bevor die Serie dann so angefangen hat, wie wir sie kennen, mit William Shatner als James T. Kirk gab es vorher noch einen Piloten, wo du einen anderen Captain hattest. Ne? Du hattest zwar Spock als Vulkanier schon dort gewesen, der war aber noch nicht ganz so distanziert wie später in der Serie, sondern hat noch seine... Das war total seltsam. Der hat sehr gegrinst und es gab dann eben den Original-Captain, ich muss mal kurz Captain Pike hieß er, aber ich weiß nicht mehr, wie der Schauspieler... Und warum wurde er rausgekickt? Weißt du das einer? Der Pilot ist nicht ganz so toll angekommen. Man kennt es ja bei vielen Serien, wo der Pilot dann dezent anders ausschaut, als wie die Serie am Ende dann ist. Das wird speziell im amerikanischen Fernsehen ja dann recastet und dann mal, Rolle... Warum guckt mich denn jetzt raus? Die erste Game-On-Folge haben wir auch nochmal geguckt. Ja, stimmt. Ja, die erste Game-On-Folge war auch noch jemand ganz anderes. Wie du und Budi auch noch ganz angeekelt, dann immer, was haben wir denn da angestellt? Ja, oh nein, da kommt Afro rein, nein! Ja, Budi wurde auch ausgetauscht, das haben ja viele gar nicht gemerkt. Ja, Afro war ja eigentlich statt Budi. Ja, genau. Ja, Budi kommt eigentlich aus einer Familie mit 17 Geschwistern, die alle ein Jahr auseinander sind. Jahr. Der Game One-Pilot, da müssen wir echt nicht drüber reden. Das ist, ja, stimmt. Ich verstehe deinen Punkt. Nee, aber im originalen Piloten war alles noch ein bisschen anders dann gesetzt. Du hast einen anderen Kapitän, du hast einen anderen Doktor. McCoy war nicht der Doktor gewesen. Oh, Entschuldigung. Ich mach nur Fenster zu, mach du ruhig, rede weiter. McCoy ist nicht der Doktor gewesen und alles war noch so ein bisschen, ich meine so ernsthafter Science-Fiction-mäßig. Ne? Du hast eine Geschichte, dass der Captain auf einmal auf einem fremden Planeten dann gefangen wurde, ne? Und dort von so komischen Wesen mit Riesengehirnen dann in eine Fantasiewelt gezogen wurde, die dann ermitteln wollten, wie Menschen denn so drauf sind. Glaube ich, war so der Grundgedanke gewesen. Und alles so mehr, das ist so, wir erkunden den, wie ist der Mensch und wir erklären irgendwas darüber, über psychologische Sachen. Das ist in der eigentlichen Serie ein bisschen aufgeweicht worden. Auf einmal hattest du dann eben den Captain Kirk, der wesentlich abenteuerlustiger gewesen ist als Captain Pike, der sich gern das T-Shirt runtergerissen hat und William Shatner eben ist so ein, ich glaube auf Englisch wird man so hammy, glaube ich, sagen so, der richtig wirklich auf der... Hammy? He's a ham. Ne? Er geht auf die Bühne rauf und... Ham? Ein Schinken. Ja, das kennst du doch, oder nicht? Er ist schinkig. He's hamming it up. Also, wenn jemand dann auf ich die Bühne... Nicht. Ich kenn's auch nicht. Du kommst doch vom Theater, Uke. Das habe ich noch nie in meinem ganzen Leben Du weißt nicht, was ein Ham ist. Also es ist ein vielleicht Schinken. Weißt du nicht, was ein Ham ist. Nein, aber es bedeutet, es ist jemand, der chewing the scenery, ne, der dann einfach hingeht und dann richtig... Gregor, was erzählst du denn? Gregor, bist du so eine Paralleldimension? Alter, ich dachte, ich bin hier mit Fernsehmenschen und Theaterleuten dann. Bist du, aber kann ich verstehen. Ham is chewing the scenery. My ham is chewing the scenery. Ja, ich weiß nein, aber der Punkt, den ich machen will, ist eben, dass er wesentlich präsenter war. Er hat alles komplett reingeworfen. Ne? Also ich habe hier mir ein paar Folgen rausgeschrieben, wo ich dann nochmal geguckt habe, damit ich einfach mal ein paar reinwerfen kann, über die wir uns dann erinnern können. Und speziell eine, die direkt am Anfang gelaufen ist, wo Kirk in zwei geteilt wurde. Ne? Durch einen Transporterunfall. Gab es zwei Kirks oder war es nur die Hälfte? Nein, es waren... Eine ernsthafte Frage. genau. Wie Schweinehälfte, wieder Ham, weißt du? Alter, macht euch nicht über lustige Sachen, die es tatsächlich so gibt. Na gut. Nein, durch einen Transporterunfall würde Kirk in, er war zwei Personen auf einmal und die eine hatte nur seine guten Eigenschaften, die andere nur die böse, tiefe Seiten der Seele sozusagen. Und am Ende gab es ja auch den großen Kampf von Kirk gegen Kirk, ne, wo man dann gemerkt hat... Ich kann es mir nicht vorstellen, wie sie sich so wresteln. Das war ja nie wirklich schlagen. Das war ja immer so greifen. Kirk hatte diesen Bauch-Einzieh-T-Shirt halb wegreißen mit ein bisschen Blut dann drauf und dann dieses... Er hat sich geworfen immer. Ne? Er hat sich dann reingeworfen und mit dem Tritt nach vorne und die Leute gekickt. Und speziell die Aussage war dort eben gewesen, dass du als Captain musst du auch deine böse Seite haben, weil du kannst nicht nur dann dich auf die Weichflöten und guten Eigenschaften da beschränken. Du brauchst beides, muss eine Symbiose geben und kann nicht dann mitnehmen. Und dort hat man echt gut gesehen, Kirk, der seine böse Seite selbst gespielt hat, einfach, der hat alles auf dem Bildschirm gelassen. Ne? Wirklich geschwitzt bis zum geht nicht mehr und alles. Und das die William Shatner Schule des Acting würde ich die einfach nennen. So groß wie möglich und alle anderen so zur Seite drängen. Wo sie auf diesem einen Planeten völlig durchdrehen und Spock ganz viel lacht und weil alle Emotionen durchmacht. Nee, ich meine, ich weiß nicht, ich kenne das nur als YouTube-Ausschnitt, wo ich glaube Kirk, vielleicht ist aber auch Spock, auf so einem kleinen Wüchsigen reitet, während sie alle wie wild gackern und lachen. Ihr kennt es wirklich nicht. Doch, irgendwas sagt aber das. Aber ich habe keine Ahnung, wo das herkam. Sie sind auf einem Planeten, wo also alle wahnsinnig werden. So. Und Spock hat Emotionen ohne Ende und so alle durcheinander. Und das ist so die große Acting, der große Acting-Moment auf jeden Fall. Ja, wo jeder, also ich glaube, mir fallen zwei Folgen irgendwie so ein, wo die auf einem Planeten gewesen sind und auf einmal wird McCoy von einem Clown erschossen oder irgendwie sowas gab es dort mal. Auf dem Clown-Planeten. Angriff auf dem Clown-Planeten. Der Pantomim-Planet. McCoy, gerade läuft hier McCoys Gastauftritt als 137-Jähriger, glaube ich, in der ersten Star Trek-Folge. Und das Lustige ist, Dings hatte ja auch einen, Scotty hatte ja auch einen, der ja auch, wo ich gar nicht weiß, ob das überhaupt in die Geschichte alles so reinpasst, dass der irgendwie... Doch, das passt. Der ist immer eingefroren worden in der Zeit in so einem Transporter-Gedöns. Genau, er war für 70 Jahre im Transporter-Puffer gefangen. Genau, aber wie ist der denn da reingekommen? Also die waren doch immer zusammen. Die haben es. Da ist tatsächlich ein Fehler drin, weil dann da ist doch dann irgendwie, hier ist die Enterprise. Und dann sagt er, oh, Kirk. Und eigentlich hätte er da schon wissen müssen, dass Kirk eigentlich tot ist. Ja, eigentlich, die Folge ist entstanden einige Jahre vor Star Trek Generations, genau. Ne, bevor dann eigentlich dann entschieden wurde, dass Kirk dort stirbt, in dem Film dort. Und, Spoiler, oh nein! Oh Gott. Nee, den Film kann man ruhig spoilern, den braucht man nicht gucken. Ja, vor allem auch die. Er ist vor allem von der Brücke gefallen, Kirk. Nicht so gut. Und ist dort, oh, hatte dort sehr gestorben. Sehr schöne Data-Momente. Da hatte ich sehr viel Freude. Okay, Lebensformen? Ja. Life Forms. Er schmeckt grauenhaft. Noch einen, bitte. Noch einen. Ja, okay. Es ist nicht, von den Schlechten ist es einer besseren. Ja, wir kommen dann eh bald zu dem Film. Aber du hast bei vielen Folgen gesehen, eben die Charaktere wurden dort gut definiert. McCoy war eben immer der Doktor, der aber auch ein bisschen grimmig dann gewesen ist und uns auch mal die Leute gern dann wirklich angefaucht hat. Aber er war doch ein Grundsympath. Ja, genau, aber sie hatten schon ihre Strukturen so, ne? Also so Bones oder Pille und Spock haben sich immer ein bisschen gezofft und hatten da ihr Konfliktpotenzial. Mhm. Dann, Spock hatte natürlich auch sein Konfliktpotenzial da mit Kirk, weil das der nicht emotionale. Aber auch diese tiefe Freundschaft zwischen zwei Leuten, wo eigentlich du einen hast, der keine Emotionen dann offiziell empfinden darf. Die einzige, die keinen Beef hatte, Uhura. Das die stimmt. War immer cool mit allen, die war down mit allen. Ja, das stimmt. Und sie hatte diesen Tauchsieder immer im Ohr. Das ist auch, ey, wie dumm, wenn du das als Schauspielerin den ganzen Tag ertragen musst, so ein Scheißding im Ohr. Was hast du gesagt? Ich habe kein Wort verstanden. Man muss ständig... Beim ersten Star Trek war es noch ein bisschen anders als bei den späteren Serien. Die sind natürlich so Ensemble-Serien. Picard hat Brüste, Entschuldigung, aber... Man-Boobs nennt man das. Er hatte gerade wirklich echte Man-Boobs. Ja, die sind hauteng eben noch, die Kostüme damals. Aber die hängen damals sehr tief. Da, siehst du? Alter, was ist das denn? Er hat Brüste. Er hat ein BH an. Das ist eindeutig die ganze Cross-Gender-Folge von Star Trek. Ja, What the fuck happened? Ja, aber hier, Michael Dorn, also Worf, schaut aus, als ob der gerade so einen Bauchwickel sich geschnallt hat, dass alles oben rüber wappt. Korsett. Oh, ja. Verglichen mit diesen Ensemble-Series, wo du, glaube ich, die komplette Serie bei TNG und den anderen hat sich eben über alle Player dann dort, über alle Schauspieler und Charaktere dann gemacht. Bei der ersten hat sich eben viel noch um das Triumvirat McCoy, Spock und Kirk dann gedreht, mit ein bisschen was für die anderen. Du hattest ein bisschen was über Sulu, ne? Der, glaube ich, gab's ja auch noch. Sulu gibt es ja ab und zu mal eine Szene, wo er dann auch nackt im Florett kämpft. Genau, ja. Scotty zwischendurch immer mal. Uhura hatte nicht so extrem viel zu tun, eben außer dann kurz die Schiffe anrufen, um mal mit Kirk zu knutschen. Das ist später bei dem Film eben dann mehr geworden in den Rollen. Aber die haben sich eben gut zu so einem Team zusammengefügt und es sind auch noch viele interessante Sachen gewesen. Kurz mal ein paar Folgen hier reinzuwerfen, eben die Folge The Enemy Within, hatte ich ja schon gesagt, wo Kirk sich in zwei teilt. Eine der ersten Folgen, ich glaube auch die erste, die damals im Fernsehen ausgestrahlt wurde, war The Man Trap, hieß es, wo ein Alien dort war, das Leute den Zucker aus, das Salz ausgesaugt hat. Ach, diese Vampire waren das, ja, ne? Ja, genau, das war so eine heiße Tussi. Ja, ach so, und nee, das waren Frauen, also die haben sich als Frauen dann verkleidet und die haben dann Männer so in ihren Bann gezogen und die haben aber nur die Illusion vorgegeben, dass sie wie eine Frau ausschauen und eigentlich waren es so ein ganz, ganz ekelhafte Plastikmaske mit so Saugnäpfen und ja, also Zähnen, die aussah wie so ein He-Man-Bösewicht sah, die ein bisschen dann... Leech. So ein Leech ein bisschen, ja genau. So und, ich glaube, ist Kirk dem verfallen oder so? Natürlich, oder? Ja. Wer denn sonst, also... Oder? Also eigentlich müsste die Geschichte so gewesen, dass sich dieses Wesen dann, hat sie eigentlich alle benutzt und allen was ausgesaugt, aber in Kirk hat sie sich dann wirklich verliebt. Oh! So muss eigentlich die Geschichte gewesen sein. Weil er so großartig ist. Ja, sie genau. Wollte, gib mir deinen Salz, ich geb dir meinen. Oder? Nein, es kann durchaus, ja, vergiss es. Leider, weil ich hatte immer Angst vor diesem Monster gehabt früher, weil es so gruselig ausgeschaut hat. Andere Folgen, die es auch noch gewesen hat, der Vorläufer von Q ist dort gewesen, Trelane. Ach, da gab's einen Vorläufer? Stimmt, Trelane. Ernsthaft? Es gab ja dieses ich eine... Ich glaube, da gab es doch mal, gab es da nicht so ein es gab Buch ein, drüber? Es gab ein Buch, genau, aus der erweiterten Geschichte, wo natürlich dann aus dem Universum der Bücher geschrieben wurden. Trelane war so, er hat sich als so französischer Napoleon-Figur irgendwie dargestellt und hatte eigentlich die Kräfte von Q. Er hat auf Kirk und Spock auf seinen Planeten geholt und konnte alles erscheinen lassen. Und der Twist an der Geschichte gewesen ist dann, dass es eigentlich nur ein Kind war, ne, dass dann, wo seine Eltern vorbeigekommen und gesagt, was stellst du denn an hier? Nee, komm mal mit, es tut uns leid, dass unser Kind so viel Schwachsinn angestellt hat. Das klingt schon nach den Q. Es klingt nach irgendwie. Q und Q. Ich glaube, die haben die Figur des Q oder die Rasse der Q, also Überwesen, dann darauf basiert. Und ein Buch hat tatsächlich die beiden zusammengeführt, dass Trelane auch zu den Q gehört hat. Ja. Tatsächlich, okay. Aber da sind viele der Ideen dort entstanden. Space Seed hatte ich angesprochen mit Khan, ne, wo Ricardo Montalban als ehemaliger Diktator der Erde in dem Raumschiff dann gefunden wird, im Kälteschlaf, und als er wieder dort erwacht, dann die Enterprise übernehmen will und dann von Kirk natürlich letzten Endes doch dann ausgenockt wird sozusagen. Der Kirk kann ihn doch noch überwältigen und verbannt ihn auf den Planeten, was dann den Film dann verursacht. Großartiges Zeug. Eine meiner Lieblingsfolgen, City on the Edge of Forever, Zeitreisen. Mit hier, wie heißt sie nochmal? Mit John Collins. Ja. Ja, John Collins, Denver Clan, später dann gespielt die Alexis, glaube ich, hieß Alexis Carrington. Dann, ich habe sehr viel Soaps geguckt früher. Mhm. Was so eine Zeitreisegeschichte gewesen ist vom Sci-Fi-Autor Harlan Ellison. Sehr bekannter Autor, hat unter anderem I Have No Mouth and I Must Scream, das Buch, und auch stand ja Pate für ein Grafik-Adventure. I Have No Nose and I Must Smell. War der Nachfolger. Ja. I have no ears, but I must hear. Ja. I have no ass, but I must fart. Das kommt bestimmt auch schon. Nee, aber großartige Folge, wo sie Kirk und Spock in die Gegenwart der Erde kommen und dort einem Dilemma ausgesetzt sind. Kirk verliebt sich in diese Joan Collins, ne, und sie muss aber, damit die Welt so entsteht, wie sie entstanden ist, muss sie sterben. Weil innerhalb der Geschichte ist sie ja eigentlich in einem Autounfall zum Opfer gefallen. Ne, und er hat sie aber so kennengelernt und weiß, dass sie in 3 Tagen vor ein Auto läuft. Rettet er sie von diesem Auto oder nicht? Und letzten Endes entscheidet er sich dazu. Der klassische Zwiespalt. Genau. Vielleicht ist sie der zweite Hitler. Genau das. Ne? Wenn er sie dann vielleicht nicht hätte sterben lassen, hätte sie sich vielleicht dazu entwickelt, oder er wäre gar nicht erst geboren worden, weil sich die Welt anders entwickelt hätte. Es war so schön mit ein bisschen Zeitreise-Schnickschnack und natürlich so ein bisschen Humor eingepackt, dass jetzt die Star Trek-Leute auf einmal in der damaligen Gegenwart sind, aber so eine schön emotionale Geschichte, die auch richtig so das typische Star Trek gut eingefangen hat. Ich glaube, was war das genau? McCoy ist durchgeknallt, weil er irgendwie auf irgendwelchen Drogen gewesen ist und ist dort dann Amok auch gelaufen in den 60er Jahren in den USA und Kirk und Spock haben ihn durch die Zeit dann verfolgt. Okay, das erinnert mich jetzt ein bisschen an diese Wahl, an diesen Wahlfilm. Ja, Star Trek 4. Ja, genau, wo sie auch zurück in die Gegenwart. Zurück in die Gegenwart, ja. Der hat mir auch immer sehr gefallen. Ich mochte auch von Battlestar Galactica auch die Folgen, wo sie in die Jetztzeit gehen. Ich weiß auch nicht, eigentlich ist es lame, weißt du, das ist Sci-Fi und magst aber die Folgen, wo sie dann in der Echtzeit sind. Es ist eigentlich ein total komisches Stilmittel. Es gibt ja dieses Buch, ich mach mal eine ganz kurze Dings da. Es gibt dieses Buch Red Shirts, heißt das, ist kürzlich rausgekommen, wo es es ist nicht besonders gut, ich kann es nicht empfehlen. Oh, die Idee ist total cool. Es geht eben um die Security-Leute, die irgendwie mitkriegen, dass sie irgendwas nicht stimmen kann, weil sie alle die ganze Zeit sterben. Und es gibt eine komische Maschine, die steht bei ihnen im Wissenschaftslabor und immer wenn man was nicht lösen kann, steckt man das da rein und es ist wie eine Mikrowellen-Ding ist und macht das Ding und dann 5 Minuten bevor alles explodiert, kommt dann da die Lösung raus. Ist ja egal. So, sie kriegen auf jeden Fall raus, dass sie offensichtlich in einer fiktiven Serie sein müssen. Oh, das ist aber eigentlich gut. Ja, aber es hat nur die Idee gut. Ja, gut, genau, also von der Idee her, ne, und da sagen sie nämlich, um rauszufinden, wann diese Serie geschrieben wurde, müssen wir einfach nur rausfinden, wann mal wieder bei uns Zeitreisen passiert sind und in welche Zeit die gingen. Weil normalerweise führen die Zeitreisen immer in die Zeit zurück, die gerade zu der Zeit ist, wo diese Serie ausgestrahlt wird. Ja, das ist sehr smart eigentlich. Du sparst auch viel an Sets und hast eben diesen Fish-Out-of-Water-Humor. Genau, genau das ist es nämlich, weil es ist ja dieser Fish-Out-of-Water-Humor. Du willst ja im Grunde immer sehen, oh, wie reagieren jetzt diese Charaktere auf mich, auf unsere normale, reguläre Welt. Auch wenn das immer mir total, ist eine Niere gewachsen. Ja, genau. Was dann im Nachhinein total komisch ist, wenn die dann einfach mal, ne, damals waren sie im Jahr 68, dann oder wann auch immer das war, dann Mitte der 80er Jahre, dann irgendwann in den 90ern. Bei Voyager waren sie auf einmal irgendwie dann auf irgendwelchen 90er. Voyager war auch eine Folge, wo sie dann in der Gegenwart die, gewesen sind. Okay, was hat Tuvok gemacht? Hatte der dann so ein Headband? Der hat tatsächlich so ein Headband gehabt. Ich glaube, so in Anlehnung an Leonard Nimoy. Ja. Dann eben mit so einem Kopfband, damit die Spitzen der Ohren nicht rausgeguckt haben. Ich meine, man muss jetzt, um da ganz kurz nochmal, da machst du gleich ganz gut, ne? Weil ich finde immer, es ist ein Zeichen, sobald es anfängt, Zeitreisegeschichten zu geben, Paralleluniversengeschichten zu geben, dass ihnen so ein bisschen die Storys ausgehen. Sobald, schlimmer finde ich es noch mit Paralleluniversen. Geschichten, sobald du merkst, okay, was sollen wir mit den Charakteren anstellen, gucken wir mal, wie die im Paralleluniversum sich verhalten, das sind dieselben Charaktere, machen aber was anderes, oder wir lassen sie andere Rassen spielen, was man dann ganz später bei DS9 und so weiter und Voyager ganz doll merkt, oh, wie wäre denn Janeway als Borg? Und ja, oder mal konterkariert irgendwie ist diese, ich meine, da wollte ich auch da in die Mirror Universe folgen, genau. Ne, wo dann also ganz klassisch, da hat sich ja, heutzutage würde man glaube ich Meme dazu sagen, ne, so festgestellt, der komplett andere Charakter Spock mit seinem Goatee, der böse Spock, wo Kirk durch eine Dimensionsspalte irgendwie gefallen ist und auf einmal waren alle böse und Spock hat alle gequält und es gab die Agony Booth in der Folge, wo dann Leute dann eingesperrt wurden, damit sie zu Tode gefoltert werden in so eine Okay. Das fand ich übrigens ganz geil, dass sie bei Deep Space Nine dieses Universum einfach weiter fortgesetzt haben. Es war genau das Universum. Das war auch eine der exklusiven Sachen, die DS9 dann nur gehabt hat, diese Mirror-Universe-Folgen, was dann später die Holodeck-Sachen dann geworden sind. Ne, wurde dann solche Alternativen, wir sehen gerade auch hier Riker mit Data auf dem Holodeck, wo mitten auf der Enterprise ein großer Wald dann da ist oder alle möglichen Sachen von Renaissance über Zukunft, über was auch immer dann dort Geschichten abgelaufen sind. Das, was ich meinte. So dann, wir wissen nicht mehr genau, was wir machen, dann stecken wir sie mal in andere Rollen und genau, in der ersten Serie gab es eben noch kein Holodeck, da wurde über solche Mittel dann das gemacht, wie Mirror Mirror, eben die Folge mit dem Paralleluniversum, was echt cool gewesen und Spock sieht einfach tausendfach geiler aus so mit dem Bart. Sieht so gut aus mit dem Bart, das stimmt. Ist großartig, ja, vor allem kalt emotional, aber kalt emotional böse. Ja. Also so, dass sie einfach, töten wir alle. Was kann ich, was ist das Böseste, was ich jetzt tun kann? Ja. Okay, sehr gut. Okay, Hauptsache, so ist die Föderation nun mal, ne? So gehört sich das. So, die ganze Welt vereinigen, so, wir wollen da raus ins All und wir wollen so böse wie nur irgendwie möglich sein. Okay, seid ihr dabei? Ja. Es gibt kein Geld. Ja, genau. Wahrscheinlich findet man da mehr Leute, als wenn du sagst, wir wollen forschen. Um das zum Abschluss zu bringen, die erste Star Trek-Serie hatte auch viel Schwachsinn natürlich zwischendurch drin gehabt. Also nicht nur eben dann positive Sachen wie die Tribble-Geschichte, die ganz lustig gelaufen ist, sondern auch Space Hippies. Kennt ihr das noch? Space Hippies, nee. Hippies. Es gab tatsächlich eine Folge, wo sich Chekhov dann Hippies angeschlossen hat, die im Weltraum und hat mit denen irgendwie so Joints durchgezogen oder so. Sag, ja, siehst du? Guck mal, das ist nicht Brent Spiner. Siehst du? Und? Ui. Ja, wir sehen, und jetzt Schauspieler, wir sehen gerade eine Holodeck-Szene aus TNG dort laufen. Viel Schwachsinn in der originalen Star Trek-Serie gewesen, wie dass sich Chekhov Hippies dort anschließt oder Spock verliert sein Gehirn. Ne, Spocks Gehirn, wo Spock's er da Brain, ja. Großartig, wo sein Gehirn von Frauen geklaut wird. Und ich glaube, Kirk hat ihn dann so als Roboter gesteuert, wo seinem Körper ohne Gehirn so eine Maschine gemacht wurde, damit Spock sich dann durch die Welt bewegen kann und sein Gehirn wieder zurückholt. Und da merkst du aber, da sind so diese B-Movie-Qualitäten drin. Also einerseits diese Drogensachen da, die da wie ich eindeutig eine Rolle gespielt haben bei den Autoren, die wahrscheinlich auch alle die ganze Zeit nur am Kiffen und LSD wahrscheinlich, waren. Wahrscheinlich, ja. Und wie alles voll mit LSD. Derzeit wahrscheinlich. Ja, ja. Diese B-Movie, ne, wenn du die B-Movies aus der Zeit siehst, da kommt ja auch mal das böse Monster aus der Lagune und so weiter. Und ja. The Brain of Professor hast du nicht gesehen. Das sind diese Sachen. Die haben bestimmt einige Sachen direkt aus dem Fundus von Paramount, irgendwelche Horror-Sachen dort mitgezogen. Wie bei Star Wars gab es ja auch nur die Standardsachen, womit die Kantine dann gefüllt wird mit Teufelsanbetern. Es gab auch eine Folge, wo Hexen auf einmal da gewesen sind, so klassische Hexen, die Crew verhext haben. Der Planet der Clowne, der Planet der Hexen. Auch eine Sache im Star Trek-Universum, du hast natürlich monothematische Kulturen, ne? Du hast ja nicht sozusagen eine Ethik, sondern alle Romulaner sehen exakt gleich aus. Genau. Alle Frauen den gleichen Haarschnitt, alles exakt gleich. Ne? Egal, wo du dorthin gehst, macht es auch ein bisschen leichter. Auf jeden Fall. Das ist eine Sache, die mich, also wenn man dann nachher vielleicht noch auf so eine leichte Kritik von Star Trek kommt, am Schluss auch immer ein bisschen genervt hat. Der Planet ist immer genau so, wie er ist, an jeder Stelle. So, und ja, also ich meine, wir haben hier einen Planeten, der aus Friese ist, anders als der Bayer. Aber nee, die Cardassianer sind alle komplett gleich. So, es ist recht einzigartig wahrscheinlich bei den Menschen, dass es andere Kulturen gibt dort. Ja. Ne? Und dass sich genau jeweils von einer Kultur eine ethnische Variante dann auf der Brücke gesammelt hat. Du hast deinen Quotenschwarzen, die Quotenempathin, die alte Griechin, da drum läuft. die alte Star Trek-Serie ist bis 69 dort gelaufen, wurde abgesetzt in den USA tatsächlich, weil damals ist sie okay gelaufen, glaube ich, zu der Zeit, hat sich aber erst durch Wiederholungen und eben diesen speziellen Nerdkreis, der sich damals schon gebildet hat, was man heutzutage natürlich umso mehr kennt von Serien, die früher abgesetzt werden, sowas wie Firefly, hast natürlich wesentlich vokale Leute im Internet, die sagen, oh, die war aber so geil, hättet die auf jeden Fall weitermachen müssen. Damals ist so richtig das erste Mal entstanden, dass eine Serie, die bei bestimmten Leuten gut angekommen ist, dann aber in der Allgemeinheit nicht die Quoten gebracht hat, die sie eigentlich hätte bringen sollen, dann so oft neu gewünscht wurde, dass sich tatsächlich dann Paramount hat erweichen lassen, später dann noch mehr Sachen zu machen. Ich würde sagen, bevor wir dann zu TNG hingehen, ich glaube zeitmäßig, wir können die Filme einfach immer wieder mal reinschmeißen, wenn die dann... Es hätte ja noch eine zweite Staffel geben sollen. Genau. Ne? Im Intro von ersten Star Trek hieß es ja immer die 5-Jahres-Mission. Ne? Nur nachdem die Serie nach 3 Jahren beendet war, gab es natürlich die 5-Jahres-Mission nicht mehr. Die wurde, glaube ich, innerhalb vom Kanon tatsächlich durch eine Comic-Serie aufgegriffen, zwischendurch mal. Ja. Star Trek The Animated Series von den Leuten, die so The Real Ghostbusters, diese Filmation-Sachen gemacht haben. War sicher toll. Ne? Wo dann, ich glaube, die originalen Sprecher geholt wurden und teilweise so Geschichten weitergeführt. Da hast du einen Harry Mudd dann nochmal dort gehabt, den liebevollen... Sollte der nicht mal so einen Spin-Off kriegen oder habe ich mir Harry das Mudd eingebildet? Spin-Off? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß, der Schauspieler ist irgendwann kurz danach gestorben. Kann sein, dass sich das dann deswegen nicht mehr ergeben hat oder dass sie das nicht nochmal recasten wollen, aber er ist nochmal in der Animated Series dann aufgetaucht. So, das war natürlich aber eher was für die Kinder. Es war tatsächlich, nachdem Star Trek die Originalserie 69 zu Ende war, eine zweite Serie geplant, die Mitte, Ende der 70er hätte kommen sollen. Star Trek Phase 2, Phase 2 sollte es heißen und eine zweite 5-Jahres-Mission sein. Auf die Enterprise danach nochmal dann hingeht. Oh nein, schon wieder eine 5-Jahres-Mission. Ey, kannst du schon erinnern, was bei den letzten 5 Jahren passiert ist? Dann waren wir auf 1000 Sachen, alles war voll stressig. Aber kein Problem, weil wir kriegen ja kein Geld. Mittlerweile, neue Erkenntnisse. Mittlerweile zu der Zeit, so Mitte der 70er, wir werden in Erkenntnissen bezahlt. War die Serie eben populär genug geworden durch die Wiederholung, dass auch teilweise aber, also der Drang war wieder da, eine neue Serie zu machen und es wurden auch eine Menge Scripts kommissioniert, dass da neue so Scripts geschrieben wurden, so knapp 1 oder 2 Dutzend. Die hätten tatsächlich eine Staffel machen können. Leonard Nimoy wäre nicht mehr dabei gewesen, weil der hatte irgendwie so einen Disput um irgendwelche Zahlungen und Recht gehabt. Er hätte ersetzt werden sollen durch einen neuen Vulkanier, der komplett Vulkanier sein sollte, nicht halb Mensch, halb Vulkanier. Sonnen oder sowas soll der heißen. Andere Leute, so wie McCoy und Kirk, sollten wieder zurückkehren. Es sollten 2 neue Charaktere dazukommen. Ilya, ich glaube, Deltanerin, die dann im ersten Film und Commander Decker, der sozusagen der neue erste Offizier dann von Kirk sein sollte, ein weiterer Mensch, der so ein bisschen das, was wir später, wir haben jetzt hier TNG am Laufen, das haben wir im ersten Film auch gesehen mit Ilia als Empathin, so dass eine Frau mit einer Glatze, die dann eben so Emotionen dann vermitteln kann und sehr, ich glaube, die haben sich als Rasse, wurde glaube ich so beschrieben, dass sie sich durch Sex irgendwie dann artikuliert haben und mit vielen Leuten dann schlafen wollten. Es ist eine 70er-Serie gewesen. Fantastisch. Und sie hatte was mit Commander Decker am Laufen, die waren früher mal zusammen und kommen jetzt wieder auf der Enterprise zusammen. Ist quasi die Vorlage gewesen für Riker und Troy. Gene Roddenberry hat einfach alles irgendwie nochmal recycelt, was er sich schon mal ausgedacht hat. In the middle of the earth, in the land of Shire, lives a brave little hobbit whom we all admire. With his long wooden pipe, fuzzy woolly toes, he lives in a hobbit hole and everybody knows him. Bilbo, Bilbo Baggins, he's only 3 feet tall. Bilbo, Bilbo Baggins, bravest little hobbit of them all. Es sollte in Produktion gehen, hat aus einigen Sachen dann nicht funktioniert. Viele dieser Elemente wurden dann aber aufgegriffen, genommen, als es tatsächlich dann hieß, nachdem Sci-Fi wieder richtig am Dampfen war mit Star Wars und Battlestar Galactica, was im Fernsehen dann auch dann angegangen ist. Jetzt ist die Zeit wieder reif für große Kinosachen, wurde tatsächlich der erste Kinofilm kommissioniert, Star Trek The Motion Picture, wo eben dann nicht mehr eine 5-Jahres-Mission gewesen ist, sondern du hast einen Notstand, bei dem nur die Enterprise helfen kann. Ich glaube, es ist ein großes, verschlingendes Raumschiff oder irgendwas, was als Wesen definiert werden konnte, dann hat sich auf die Erde zu bewegt und dann alles geschluckt, was in seinem Weg gewesen ist. So Raumstationen dann aufgenommen und ein klingonisches Schiff gefressen. Darf ich vielleicht noch kurz auf was hinweisen, wo wir uns langsam dem Bereich des alten Star Treks wir den verlassen. Ja. Es gab auch ein Album, was William Shatner und Leonard Nimoy aufgenommen haben. Ja. Das heißt Spaced Out, The Best of Leonard Nimoy. Und ich muss glaube ich wissen, was... Sie sich da einfach zu? Nein. Ich hab's hier tatsächlich, ich will's jetzt nicht hier... Ne? Ist es, haben die das zusammen gemacht oder ist es so eine Sammlung von den Musiken, die beiden gemacht haben? Es gibt einfach, ja den Bilbo Baggins Song von... The Ballad of Bilbo Baggins. Bilbo, you're the best hobbit of them all. Sowas von Leonard Nimoy. Ich kenn's. Ist einfach völlig wahnsinnig. Das ist ein tolles Video, kann man sich googeln. Und Shatner auch. Shatner, der einfach der beste Sänger der Welt ist. Aber ich hab, genauso singt wie er Schauspieler, hat ein bisschen was von Andreas Rocket Man, Holz. Ne? Und alles so Mr. Sprechgesang. Tambourine, ja, genau. Mr. Tambourine Man, Lucy in the Sky with Diamonds wird von ihm nicht gesungen, sondern nur so: Hey, Mr. Tambourine Man, play a song. Lucy in the Sky. With Diamonds. Weil William Shatner hat natürlich diese wunderbare Fähigkeit, einfach auch alles betonen zu können. Du kannst ihm geben, was du willst, er kann es einfach mal großartig betonen. Er hat eine fantastische Betonung, speziell im Original. Aber jetzt bin ich aber gerade wieder traurig, wo du das erwähnst. Ich habe letztes Jahr William Shatner um so 3 Stunden verpasst. Wo war das? Wie, wo? Ich mach erstmal die Musik. Halt ans Mikro ran. Wow, das ist ein Beat. Das ist aber nicht schlecht. Naja, und so weiter. Kann ich nur empfehlen, Spaced Out, ja. Ich hatte ihn letztes Jahr verpasst. Ich war ja in L.A. wegen Saints Row und wir waren am letzten Tag, bevor wir abgeflogen sind, noch in Hollywood bei Amoeba Records, so dem Plattenladen, dem Bekannten, der dort ist. Und William Shatner hatte ein Signing an dem Tag. Ne, er wäre vorbeigekommen und du hättest dann Autogramme dir holen können. Geil. Und sein neues Album, was so wieder ein neues Musikalbum, was gekommen ist. Und da du ja alle Star Trek Staffeln immer dabei hast, hättest du die alle unterschreiben lassen können. Ja, aber leider ist mein Flug dann wieder so gelegt worden, dass ich leider 2-3 Stunden bevor William Shatner da war. Dass die dir immer den Flug so legen müssen, dass die das nie richtig hinkriegen, ne? Ich hatte gesagt, eine Sache ist wichtig. Ist mir alles scheißegal, ich will William Shatner sehen und Hulk Hogan, wenn er da ist. Ich habe weder Hulk Hogan gesehen noch William Shatner. Und du solltest mir einen Shirt mitbringen. Das hast du auch nicht gemacht. Das habe ich auch nicht gemacht, das stimmt, ja. Habe ich auch nicht mehr geschafft, leider. Wahrscheinlich auch deswegen. Tatsächlich eine große musikalische Karriere zwischendurch besucht und ich glaube, als ich das erste Mal dann Leonard Nimoy mit dem Bilbo Baggins Song gesehen habe, was natürlich so surreal ist, dass du Captain Spock hast, der über Herr der Ringe dann singt, mit einem Knabenchor irgendwie dann auf den Bergen dann herumhüpft. Du siehst, die haben viel anderes Zeug probiert. Reisen Sie mit uns 300 Jahre in die Zukunft. Eine geheimnisvolle Macht bedroht die Menschheit. Es sind die entscheidenden Stunden an Bord eines riesigen Raumschiffs, der Enterprise. Ihr Schicksal liegt in den Händen von Captain Kirk. Ein fremdes Objekt von unglaublicher Zerstörungskraft kann in 3 Tagen diesen Planeten erreichen. Mr. Spock. Ich biete Ihnen meine Dienste als Wissenschaftsoffizier. Dr. McCoy, Scotty und zum ersten Mal dabei sind Commander Will Decker und Navigator Elia. Es tut mir leid. Dass du Delta 4 verlassen hast oder dass du dich noch nicht mal verabschiedet hast. Die fantastische Reise des Raumschiffs Enterprise bis zu den äußersten Grenzen von Zeit und Raum. Und dort erwartet sie eine gigantische, lebende Vernichtungsmaschine. Das menschliche Abenteuer hat gerade erst begonnen. Star Trek, der Film. Nee, aber 79, der erste Star Trek-Film, alles ein bisschen ernsthafter aufgezogen. Spock konnte, oder Leonard Nimoy konnte wieder überzeugt werden, als Spock wieder an Bord zu sein. Die hatten den Charakter, seinen potenziellen Nachfolger ja auch kurz im Film verbaut, diesen anderen Vulkanier, der wird, glaube ich, dann, der heißt nicht mehr so, wie in der Serie hätte heißen sollen, nicht mehr Son, aber wird dann, soll auf die Enterprise gebeamt werden und kommt auf einmal als irgendwie geschmolzener Haufen nur dort Ach, an. Ach was, der ist das? Ja, das genau. Ist ja schön. Sorry, das haben wir dir nicht gesagt. Wir haben gesagt, du kommst als der neue Vulkanier an Bord. Wir haben dir nicht gesagt, dass du in der ersten Szene schon stirbst. Ja, kannst du gut einen geschmolzenen Haufen spielen? Ja, der Film, super. Der Film war sehr merkwürdig für jemanden, der die alte Serie so kannte, weil der hat natürlich komplett, was dem gefehlt hat, war so diese Dynamik und der Humor, der sonst in der Serie drin gewesen ist. Der wird ja auch nicht umsonst von vielen The Slow Motion Picture dann genannt. Gedreht von Robert Wise, einem großen Regisseur der 60er, 70er, 80er, hat auch der Tag, an dem die Erde stillstand, zum Beispiel. War auch schon ein sehr langsamer Film, das Original, das Schwarz-Weiße. Und der hat das Skript, was da gekommen ist, war eben sehr auf so harte Science-Fiction dann dort gelegt. Ne? Wenig Platz für Humor, alles so ein bisschen pompöser. So ein bisschen Kubrick-mäßig schon. Also gerade so diese langen Fahrten am Ende mit Musik. Wie lange das geht? 10 Minuten oder so? Ja. War doch der erste, oder der so arzi-fazi ein bisschen. Ja, genau. Hat so, der hat so sehr was 2001-mäßiges hatte. Auf jeden Fall. Ja. Auch wenn 2001 tatsächlich dann 10 Jahre vorher gewesen ist, du eigentlich mitten in der Ära des Popcorn-Kinos gewesen bist mit Star Wars. Ist auch ein bisschen strange, oder? Ich meine, du kannst doch nicht von der Serie dann auf diesen Film, das ist ja eine Treppe, die wenigsten Leute schaffen. Sehr merkwürdig, ja. Es kann sein, ich kann mir vorstellen, dass Roddenberry speziell diese Schiene bedienen wollte, eben dieses Hard Science Fiction, wo dann eben eine Geschichte drumherum gewesen ist, dass dieses Wesen, was auf die, oder dieses Schiff, was auf die Erde zugekommen ist, eigentlich die Voyager-Sonde gewesen ist. Voyager-Sonde, die ausgeschickt wurde von der Erde vor langen, langen Jahren, um dort fremdes Leben zu finden, was ja auch Gedanke von tausenden anderen Filmen gewesen ist. Ich glaube, Starman hatten wir ja besprochen mit von John Carpenter, hatte auch so einen gewissen Grundsatz, so dass die Voyager-Sonde, glaube ich, gefunden haben. John Carpenter-Cast drüber geredet. Die Voyager-Sonde wurde von Aliens gefunden und die haben sie dann repariert und die wollte zu ihrem Schöpfer zurück. Na, und die ist dann als Voyager, also Voyager mit ein paar fehlenden Buchstaben, da wieder zurückgekommen. Am Ende ist der Film dann so gewesen, dass sie, glaube ich, Decker und Elia verschmolzen haben in dieses Wesen dort rein und sich weiterentwickelt haben als Menschheit in eine neue Form der Existenz. Hauptsache raus aus dieser Serie. Weg vom Set, bitte. Ja, die haben es clever gemacht in der Hinsicht, dass sie neue Charaktere dort hatten, haben die gleich wieder rausgeworfen haben für potenzielle andere Sachen, damit sie die Standard-Crew wieder dort hatten haben. Hatten die Red Shirts an? Es gab einige Tote, zwar dort zum Beispiel eben der Vulkanier, der dort geschmolzen wurde, aber die hatten erschreckenderweise so sehr farblos alles. Ne? Es gab ein helles Set. Das Skript war doch, gab es doch auch schon mal, oder nicht? The God Thing hieß das Skript, das Originale, das sollte auch, war es auch Harlan Ellison, ich weiß es nicht mehr ganz genau, also das Skript hat schon vorab existiert und sollte auch als Pilot, glaube ich, für die originale Serie dann dienen. Die da gewesen ist, und auch als Buch, glaube ich, die Geschichte, aber ich bin mir da nicht komplett sicher, ich bin da nicht ganz firm. Was das angeht, aber es wurde dann so interpretiert eben als so richtig harte Science-Fiction-Geschichte mit sehr, sehr viel eben 2001 Einflüssen. Die langen Fahrten, Spock ist in einem Space-Anzug, den letzten Rest des Filmes, wo er dann auch wo komische Sachen um sich herumfliegen sieht, wie bei 2001. Du hast diesen extrem langen Flyby am Anfang, wo die neue Enterprise dann gezeigt. Die hört nicht auf. Na, ja. Was eigentlich auch immer noch die klassische Enterprise gewesen ist, die dann ein bisschen aufgepimpt wurde, eine neue Brücke hat es gegeben, die Leute hatten alle irgendwie so richtig helle, weiße Kleidung an, nicht mehr diese bunten und 60s Farben und Formen. Und es war so ein Film, den hat man, glaube ich, als Star Trek-Fan, wenn man damals im Kino gewesen ist, denke ich mal so mitgenommen, weil es ist Star Trek, endlich mal was Neues, aber im Nachhinein ist es so einer, den kann ich vielleicht alle 2-3 Jahrzehnte vielleicht nochmal gucken, weil der ist schon sehr ermüdend. Finde ich persönlich. Ja, auch so ein Bildschirmschoner-Film so, ne? Ist schon ziemlich, ne? Ja, guck mal, wenn wir den hätten als Bildschirmschoner laufen lassen, hätten wir wesentlich weniger dann Sachen angesprochen, weil einfach der zerfließt ein bisschen so dorthin. Ja. Na, und der hat zwar damals sein Einspielergebnis, glaube ich, gehabt, der hat schon, weil einfach so viel Bedarf an Star Trek bestand, viele Leute sich angeguckt, hat aber ein bisschen auch die Marke so ein bisschen untergebuttert, weil das war nicht das, was die Leute erwartet hatten. Ne? Zum Glück gab es aber einige Jährchen später, ich glaube 82, ist der zweite Film dann gekommen, The Wrath of Khan, die Rache des Khan auf Deutsch. Und der Beste. Oder? Kann man sagen? Ich glaube, es ist der Beste. Ich mochte den vierten. Ich mag den achten schon, tatsächlich. Ich fand den zweiten eigentlich mit am besten. Na gut, erzähl erst mal. Da hat sich ja auch dann das etabliert. Ich meine, heutzutage kann man das zwar nicht mehr sagen, aber es galt ja lange Zeit, die geraden Star Trek-Filme sind die geilen ungeraden sind die beschissenen. Ja, ja, das da stimmt. Ist aber schon was dran, wenn man es mal runterbricht. Bis auf die späteren, da waren sie ja nur noch beschissen. Ja, das stimmt. Ja, da hat es auch tatsächlich den Zyklus irgendwann gebrochen. Ich muss auch zu meiner Stande gestehen, ich habe nur mein Star Trek-Kinoerlebnis abgesehen von dem allerletzten Film, den ich ganz gut fand, die neue Interpretation. Ich habe nur die beschissenen im Kino gesehen. Generations, Insurrection und Nemesis. Ich habe nämlich genau bei dem Aufenthalt in England, wo ich mir auch das Doctor Who-Ding aus der U-Bahn geklaut habe, da habe ich nämlich auch Star Trek The Undiscovered Country gesehen. Oh, sehr, sehr, sehr schön. Hammersmith. Und ich weiß noch, dass ich damals sehr entsetzt war, weil das hat 6 Pfund gekostet, was damals ja 18 Mark waren. 18 Mark für eine Kinokarte. Also 9 Euro, das kann ja wohl nicht sein für eine Kinokarte. Ja, das geht nicht. Das, Moment, Gregor, du brauchst Hilfe? Nee, es geht schon. Wieso verteilt du dich jetzt so komisch im Raum? Ich habe nur das Licht angemacht ein bisschen. Weil du rennst eine Kabelverkürzung. Ich bin völlig verwirrt. Simon, was machst denn du da hinten jetzt überhaupt? Schmierst du ein Butterbrot oder was? Maul halten. Oder 2 Butterbrote. Ich finde das hier gerade sehr seltsam. Wir machen Podcast. Es evolviert irgendwie immer dann weiter. Also weiß nicht, was sonst dann für Sachen passieren, wenn wir dann hier aufnehmen. Aber um darauf zurückzukommen, der zweite Film, Wrath of Khan, hat eigentlich dann das angestellt, was du jetzt in alle Dämme gefallen. Ja, jetzt werden. Du hörst mich hier nicht mit einer dicken Plastikpapptüte und immer schmatzen und so. Ja, und ich schlürfe noch ein bisschen. Wir trinken ja hier gerade Earl Grey heiß. Oh, Earl Grey. Das könnt ihr nicht alles auf mich abwälzen. Das könnt ihr nicht alles dann abwälzen. Nee. Also wir dann du einfach hast mal den Damm gebrochen. Jetzt ist alles vorbei. Solange der Darm nicht gebrochen Solange der Darm nicht bricht. Ja, wie soll ich das nachher der Polizei einfach erklären, was hier alles abgegangen ist? Eine Orgie. Jenseits der Dunkelheit, jenseits der menschlichen Zivilisation lebt Khan. Ein Tyrann mit einem genetisch überlegenen Verstand. Ausgesetzt auf einem leblosen Planeten. Verbannt von einem Raumschiff-Kommandanten. Khan kennt nur noch die Rache. Er hat den Tod besiegt und überlebt. Da ist sie! Da ist sie! Ich werde ihn jagen um die Monde von Nibia und durch den Antares-Mal-Strom und durch die Flammen der ewigen Verdammnis, bevor ich ihn aufgebe. Star Trek 2, der Zorn des Khan. Ein Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen einem Kommandanten und einem Wahnsinnigen. Wir haben gerade den Vertrag verletzt, Captain. Scotty, auf auf Warpgeschwindigkeit in 3 Minuten oder wir sind alle tot. Volle Energie! Verdammt nochmal! Die Reliant kommt näher. Töten Sie Admiral Kirk! Töten Sie ihn! Für einige ist dies der erste Einsatz. Für andere der letzte. Feuer! Ich werde dich so zurücklassen, wie du mich. Für alle Ewigkeit. Ausgesetzt auf einem nackten, toten Planeten. Begraben. Lebendig begraben. Kahn! Am Ende des Universums beginnt die Rache. Star Trek 2. Der Zorn des Kahn. Der zweite Film hat eigentlich das gemacht, was man vom ersten Film, ich gucke einfach nicht hin, hätte erwarten sollen. Hat nämlich als Grundidee eine der alten Folgen dann aufgegriffen. Space Seed, was ich ja schon von der ersten Serie erwähnt hat, und quasi die Geschichte weiterzählt, was ist mit Khan eigentlich passiert, mit Khan Noonien Singh, nachdem er auf dem Planeten ausgesetzt wurde. No? Und durch einen dummen Zufall, ich glaube, wie war das? Dingsa Chekhov ist mittlerweile bei einem neuen Schiff, ne? Und der erkundet mit seinem Kapitän dann einen Planeten. Nur merkt er nicht, der Planet kommt mir aber irgendwie bekannt vor, aber was könnte es denn sein? Und auf einmal, als sie dort gelandet sind, oh, das ist ja der Planet, wo wir Khan ausgesetzt haben. Ja. Fuck. Ja. Und Scheiße. Ja, die Schwierigkeit ist gewesen, also Khan wurde mit seiner Truppe damals so 10, 20 Mann oder sowas auf dem Planeten ausgesetzt, der gut lebensfähig gewesen ist und dann so weiter. Hat sich irgendwas verändert, ne? Ja, irgendwie Kirk hatte, nachdem er ihn ausgesetzt hat, nicht dann bedacht, dass irgendwie der vierte Planet das gewesen ist und der dritte Planet ist explodiert, weswegen auch immer. Und dadurch ist der Planet, wo Khan dann gewesen ist, zu einer Wüste. An sowas muss man immer denken. An sowas muss man eigentlich wirklich denken. Ja, das kannst du nicht machen einfach. Und Khan musste mit seinen Leuten dann dort auf so einem Wüstenplaneten dann dort leben und er hat alle gehasst. Deswegen noch mehr als vorher. Ne? Hat das Schiff von Chekhov und seinem Kapitän dann mit so Ohrwürmern übernommen, ja, die so irgendwie dann so das Gehirn... Das war übrigens, finde ich, eine sehr ekelhafte Szene. Ich weiß nur, wie ich die gesehen habe und das war richtig so Hardcore-Shit. Also für mich als Jungspund. Weil es ist eigentlich nichts, nur diese Wabbeldinger, die sie so dann so hochkriechen und ins Ohr und dann schreien sie, aber die Vorstellung fand ich immer total widerlich. Naja, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Absolut. Ich muss ja auch nicht den kompletten Film danach erzählen, aber so um die Stage zu setten, so wie man dann cool sagt, auf jeden Fall sagt man das? Sagt man bestimmt, bevor das Ham reinkommt. Leute, die Begriffe gibt's alle. Ja. Ich muss wieder nicht dafür rechtfertigen. Also, im Grunde ist der Film dann zu so einem Katz-und-Maus-Spiel zwischen dann Khan und Kirk dann geworden. Ja, Khan und Kirk haben sich dann... Khan! Ich glaube, das muss ich auch hier kurz mal reinschneiden. Khan! Ja. Also ich muss auch denken, ich habe zuletzt Big Bang Theory geguckt und da ist ja Wesley Crusher als so wiederkehrender Bösewicht da, der sich dann immer mit... Heißt ja in echt, heißt er ja Will Wheaton. Will Wheaton, ja. Also Wesley Crusher spielt da ja praktisch Will Wheaton in ja, genau, aber so eine, er spielt sich selber, also Will Wheaton, aber als Arschloch Will Wheaton, der dann immer mit ein bisschen, er ist Sheldon gegenüber immer so arschlöchrig. Es gibt eine Szene, wo sie dieses Khan dann nochmal nachstellen, ja, wo dann, du siehst dann Sheldon und so, Wheaton! Und dann geht's, die Kamera geht raus auf den Planeten, das ist nochmal genau wie im originalen Ding. Mittlerweile auch tausendfach parodiert worden eben. Es entsteht so ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen dem Schiff von Kirk und dem Schiff von Khan, was ein bisschen was so von der Art U-Boot-Film ein bisschen hatte. Es gab eine Folge von dem originalen Star Trek, die hieß Balance of Terror. Das war jetzt nicht die Khan-Folge, sondern da gab es auch so eine Art Schiffskampf zwischen Kirk und Romulanern damals, ne, wo du als Star Trek-Fan noch nicht wusstest, wie die Romulaner ausschauen. Das ist eigentlich so Leute wie die Vulkane gewesen sind, die sich aber ihren Emotionen hingegeben haben, was ja auch später erst dann dazu gekommen ist, hat wie so ein U-Boot-Film funktioniert, wo zwei U-Boote sich dann bekriegen und behaken, und das ist The Wrath of Khan dann eigentlich auch gewesen. Und du hast mit Khan und Ricardo Montalban, der eigentlich nur sowas wie Fantasy Island gemacht hat, ja, das ist noch mit Tattoo, dem kleinen Zwerg, die dann auf der Insel Wünsche erfüllt, habe ich auf DVD tatsächlich, Wünsche erfüllt haben, hat er sich ein schönes Katz-und-Maus-Spiel geliefert und auch tatsächlich dann dazu geführt, Khan überlebt den Film natürlich nicht, aber auch einer der Crew überlebt den Film nicht und opfert sich heldenhaft, damit die Menschheit und speziell Kirk weiterleben kann. Ja, das Wohl von einem geht nicht über das Wohl von vielen. Ja, du warst auf immer mein Freund und wirst es auch immer bleiben. Spock stirbt in diesem Film. Bedürfnisse vieler sind wichtiger als die Bedürfnisse weniger. Oder eines einzigen. Ich war es und werde es immer sein. Ihr Freund. Leben Sie lang. Und in Frieden. Hättest du es lustiger gefunden, wenn du sowas gesagt hättest wie McCoy stirbt. Und manche glauben das dann auch. Ja. Ey, ich hab's im Game One Cast gehört. McCoy ist gestorben, ihr Affen. Ich hab's nein. Der Game One Podcast lügt nicht. Ja. Ich glaub, dann werden sie verhauen. Ich glaube, diese Spock-Nummer ist ein bisschen das, was für die Star Wars Fans da. Ich bin spürt gerade wieder irgendwas. Ich empfange Gedanken, sagt sie gerade wahrscheinlich. Ja, man braucht auch. Das ist die William Shatner Schauspielschule. Im man Gesicht ist alles abzulesen. Ja. Ist alles da. Ja, es ist die wie im Amphitheater damals. Auch die ganz hinteren Plätze müssen sehen, was da gerade abgeht. Und du musst eben in breiten Emotionen dann dort agieren und kannst eben kein filigranes Minenspiel dann draus machen. Es war ein bisschen so eine Sache, wo Spock gestorben ist für den Star Trek-Fan, wie eben, wo Ich bin dein Vater, Luke, dieser Reveal für die Star Wars-Fans gewesen ist. Die ist ja auch, glaube ich, ein Jahr vorher gewesen, The Empire Strikes Back, 81, wenn ich mich nicht irre. 82 dann müsste eigentlich, ne? Das waren auf jeden Fall schöne Zeiten für Sci-Fi-Fans. Ich glaube, für Sci-Fi-Fans. Gleich zwei coole Serien, die weitergehen und so. Nicht schlecht. Ja. Und haben wir heute nicht mehr. Du, Simon, hast ja auch dann gesagt, Wrath of Khan, dein liebster Film aus der Serie. Also man kann da eigentlich nicht dagegen schon, weil es ist einer der besten. Es ist wirklich der vierte, gefällt mir auch sehr gut. Und da finden wir dazwischen sicher auch noch einen, der mir gefällt. Aber so, der zweite ist schon einfach nur geil. Ja, das stimmt, der ist tatsächlich sehr gut. Also diese Lauerstellung, wo sie sich beide die Schiffe fast kaputt schießen und Khan einfach nicht aufhören will und sie alle so in den Abgrund reißt, und das hatte schon eine gute Stimmung. War nicht davor auch das Boot oder so? Das Boot war vorher. Ja, weil die Stimmung erinnert mich auch, wie du auch, glaube ich, gesagt hast, auch sehr an das Boot. Da haben sich ja einige Sachen, nicht nur Wing Commander, der Film, daran orientiert. So, ja, Wing Commander hat auch die Schauspieler einfach komplett dann mit. Ja, gut, dann lass uns bitte nicht in diesem wunderschönen Podcast über so einen Scheiß reden. Ich hätte gerne Herbert Grönemeyer als Klingonen gesehen. Ich sehe noch mal Martin Semmelrogger. Ja, ist das Paar? Zugegeben, ja. Wäre nicht schlecht. Scotty Beam! Oh Gott, Martin Semmelrogge. Hat viel davon tatsächlich übernommen, aber auch der Film sehr, sehr gut gewesen, und man kann sich den auch heutzutage noch sehr, sehr gut angucken, selbst wenn man die Originalfolge nicht kennt. Es ist ein gut emotionales Spiel und ist auch, glaube ich, mit der stärkste Star Trek Bösewicht als singularer Bösewicht. Und jetzt kurze Frage, ist bei Enterprise, weil das habe ich echt nicht wie ich geguckt, das ging ja nicht so ganz. Ja. Gab es da nicht auch, dass da irgendwie so ein komischer Vorfahre von Khan, von Dr. Nunien Tsung, der von Brian Spiner gespielt wurde, irgendwas mit Khan zu tun hatte und dann so eine Superrasse schaffen wollte? Ja. War das nicht irgendwie, oder okay, war das Khan? Oder wie war? Ich weiß es auch nicht mehr, ich habe es nicht mehr aktiv verfolgt zu der Zeit. Ich weiß, auf jeden Fall haben die solche Fanfiction-Storylines gemacht, später bei Enterprise, wie eben, warum haben die Klingonen unterschiedliche Köpfe? Nee, aber das und war noch da drin, ja genau. Dr. Nunien Tsung hört sich nah an, der Name wie Khan Nunien Tsung, glaube ich. Das war der Erfinder von Data, ne? Ja. Auf dem auch das Gesicht oder sowas basiert ist, was natürlich wesentlich dann später entstanden ist. Ich glaube, die haben das tatsächlich, diese Übermenschengeschichte nochmal bei Enterprise zur Sprache gebracht. Glaubst du, er hat beim Schaffen von Data auch andere Körperteile seiner Anatomie angepasst? Welche jetzt? Oder hat er da vielleicht ein bisschen geschummelt? Du weißt ja, dass Data programmiert auf multiple Techniken, zum Beispiel. Und glaubst du, er hat da quasi sich dann angeguckt, ja nee, komm, da packe ich noch ein bisschen was drauf. Ja, ganz im Ernst, da ist wieder die Blonde. Ganz im Ernst, tatsächlich, wenn du tatsächlich die Möglichkeit hättest, dich als Roboter neu zu erschaffen, würdest du nie akkurat. Ich würde ihm ein Rohr geben, Alter, der braucht dritten Schuh. Also, ja, das ist eine exakte Nachbildung meines Körpers. Die muss in alle Zeit besteht, weil sie nicht altert. Das ist auch fantastisch. Oder sagst, ich musste die Größe ein wenig reduzieren, weil die Servolenkung sonst nicht Platz. Servolenkung. Ja, es läuft immer im Kreis rum. Das lenkt ihn total, das Gewichtsverhältnis. Also, ich wollte das nur kurz einwerfen, weil es ist eine interessante Frage. Es ist wahrscheinlich, das sind die Sachen, über die man sich, glaube ich, dann darüber hinaus dann Gedanken macht. Ne? Nicht nur über die eigentlich. Wenn du das erstmal googelst, Datas Penis, Noonien Song. Es gibt da garantiert irgendwie Fanfiction, da muss irgendjemand schon drüber nachgedacht haben. Nein, das glaube ich nicht. Naja, dafür, dass es auch eine Star Trek TNG-XXX-Variante gibt, wo dann diese multiplen Techniken auch alle gezeigt werden. Achso, du meinst eine XXX, okay. Du meinst nicht Vin Diesel, sondern du meinst Porn. Vin Diesel, Vin Diesel war ein Star Trek TNG? Ey, Vin Diesel ist ein großer Nerd, ist auch Dungeons & Dragons Fan, das spricht nichts dagegen, dass er vielleicht auch Star Trek macht. Man wird wahrscheinlich solche Fanfiction finden und man wird sich auch sehr davor ekeln. Ja. Enterprise hat es, glaube ich, tatsächlich da mal aufgebrochen oder nochmal aufgenommen, das Thema. Aber im Grunde ist es, glaube ich, eher sekundär der ganzen Star Trek-Geschichte dann gegenüber, weil Enterprise kann man ignorieren. Ja, ist eh kompletter Scheiß. Aber hat mich jetzt nur mal interessiert, ob die da vielleicht noch irgendwas reingepackt haben. Ich bestimmt, aber ich hab's da habe ich Enterprise tatsächlich schon aktiv ignoriert zu der Zeit, muss ich tatsächlich sagen. Aber hier Ricardo Montalban, großartig gespielt. Übrigens tatsächlich seine originale Brust nicht mit Plastik gemacht. Der war so ein Muscle Freak, der Ricardo Montalban, der Schauspieler. Also viele Leute haben sich gefragt, weil er hat ja so eine... Haben sich viele Leute bestimmt gefragt, Gregor. Oder hast nur du dich das gefragt, ob das ein echter Brust ist? Nachgegoogelt. Was ist das für ein Fakt, den du jetzt hier gerade bringst? Wir reden hier gerade über alle möglichen... Nee, die Brust von Ricardo Montalban. Das ist, was jetzt alle gerade wissen. Das googelst du jetzt, den Penis nicht, aber die Brust von Ricardo Montalban... Gregor, ich muss das jetzt echt nicht sehen. Das ist in Ordnung. Schau dir das an. Das ist doch eine Männerbrust, oder? Ja, okay. Aber ich meine, er hat halt auch... Er hätte eigentlich auch, jetzt wo ich ihn sehe, Gandalf spielen können. Ja, ja, schon so ein Action-Gandalf. Damals war aber, glaube ich, schon zu alt. Ist mittlerweile auch verstorben, der Arme. Oh. So mit Mitte 85 oder sowas. Naja, dann... vielleicht, aber man hat es nicht erwartet, weil er schon ein Gentleman betagteren Alters gewesen ist und er hat eben bei solchen Wischiwaschi-Serien wie Fantasy Island so einen Typ im Anzug nur gespielt. Er ist nicht gedacht, dass er so einen Bodybuilding-Körper dann drunter hat, der dich einfach so zermalmen kann. Das ist wie wenn er dich hier, Ned Flanders. Ja, genau. Wenn er den Polunder auszieht. Die Ned Flanders-Terminologie gewesen. Aber sehr gut gespielt von Khan und auch schön im Zusammenspiel mit Kirk. Und ey, diese Szene am Ende, wo er Abschied Kirk von Spock dann nimmt und dann Spocks Leichnam in den Weltraum respektive auf Genesis, den Planeten, dann verschießt. Wo Phil Collins auch echt gesagt hat, was soll das hier? Ich will meine Ruhe. Das war schön, weil kannst du dann bitte einen Lacher drunter schneiden? Ich muss, wir nehmen nachher noch einen Lacher auf. Schneiden wir da immer Lacher drunter. Ja, wir sollten vielleicht mal alle Podcasts in Zukunft wie so 80 Jahre Sitcoms aufziehen, dass zwischendurch einfach immer Pause für das Publikum und die Klatsche dann gelassen werden und jeder zweite Satz einfach, damit die Leute auch denken, das es wäre lustig. Das machen wir, wenn wir mal einen Sitcom-Podcast machen. Das wäre sehr gute Idee. Sehr gute Idee. Oder auch mal eine Game-One-Folge, fände ich auch nicht schlecht, solange es einem dann nicht komplett auf den Sack geht nach 2 Minuten. Das hatten wir doch ganz großartig. Hat der Uke doch alles schon gemacht. Bei The Force Unleashed, das war Trans, so gut. Stimmt. Ja, auch die 80er Jahre TV-Serien war es auch nicht lustig. Ja, das stimmt ja überhaupt nicht. Das war sehr lustig. Ja. Wo Simon sich ins Gesicht geschossen hat, ich lache immer noch. Ich fand das auch alles lustig. Ja. Star Trek 2 war gewesen im Jahr 82, ich glaube. Es war damals vertraglich mit Leonard Nimoy so abgemacht, der wollte im Film sterben, weil er dann tatsächlich sich ja zwar nochmal zurückholen lassen für den ersten und zweiten Film, aber sterben. Ich habe ja nicht mehr so viel Bock drauf. Die ganzen Leute nerven mich und ich will jetzt Theater machen. Der war zu gut dafür. Er hat auch ein Buch geschrieben, I am not Spock. Später hat er ein Buch geschrieben, I am Spock. er ist ein Flipflopper. Ich glaube, er hat noch gesagt, I can't decide whether I'm Spock or not. Wenn das Geld dann später dann mal richtig knapp gewesen ist. Mich hat es auch immer irritiert, es gibt auch noch einen Dr. Spock in den USA, oder? So ein Kinderbuchautor, der so über Kindererziehung dann schreibt. Das stimmt. Und ich dachte immer, warum schreibt jetzt Leonard Nimoy über Kindererziehung? Oder so. Als hat einen Doktor. Als Spock, genau. Als fiktive Charakter einen Doktor gemacht. Wie man seine Kinder erziehen muss. Emotionen nicht zulassen. Ja. Die harte Hand erzieht den Charakter. Genau. Oder? Abenteuer im Weltraum, die selbst nach Star Trek 1 und 2 ihre kühnsten Erwartungen übertreffen werden. Der Weltraum. In seiner Unendlichkeit unsere letzte große Herausforderung. Immer wieder stößt das Raumschiff Enterprise auf seinen Flügen in bisher unbekannte Bereiche des Universums vor, um neue Lebensformen und neue Zivilisationen aufzuspüren und fremde Welten zu erforschen. Welten, die noch nie ein Mensch erblickt hat. Admiral James T. Kirk und seine Besatzung starten mit der Enterprise zum gewagtesten Einsatz, den sie je unternommen haben. Warpgeschwindigkeit. Wenn Sie nicht sofort aufgeben, werden Sie nie wieder an ein Schiff den Platz des Kapitäns. Sie riskieren alles. Sie setzen Ihr Leben aufs Spiel, um Ihren Freund Spock wiederzufinden. Aber Sie ließen ihn einfach auf Genesis zurück. Warum? Spock hat Ihnen vertraut. Eine Odyssee zu einem Planeten von Menschenhand erschaffen. Eine Welt voller Gefahren. Ah! Feuer, Mr. Scott! Das Wohl von vielen? Es wird schwerer. Das Wohl von wenigen. Auf der Suche nach Mr. Spock. Sie erleben Abenteuer, die selbst nach Star Trek 1 und 2 ihre kühnsten Erwartungen übertreffen werden. Diese ganze Crew scheint allmählich wie besessen zu sein von Mr. Spock. Sir, die Sicherheitszentrale meldet, dass die Tür zu Spocks Quartier aufgebrochen worden ist. Star Trek 3. Auf der Suche nach Mr. Spock. Leonard Nimoy hatte sich tatsächlich dann im Film quasi umbringen lassen, mit diesem kleinen Fenster eben. Die haben am Ende vom zweiten Film nochmal gezeigt, hey, der Sarg von Spock ist auf einem Planeten gelandet. Ne? Und, Nicht verglüht in der Atmosphäre. Ist nicht verglüht in der Atmosphäre. Gelandet. Die haben einfach nur den gezeigt, falls... Sorry, weißt du, also wenn Indiana Jones mit einem Kühlschrank eine Atomexplosion ja. überleben kann, dann kann auch ein Sarg von Spock so eine scheiß Atmosphäre überleben. Das stimmt. Außerdem ist Felix Baumgartner ja auch auf Erde gekommen. Aber ich sag's ja nur. Ja, so mit der Sarg von Spock hätte eigentlich auch die ganzen Red Bull dann Aufkleber oder sowas dann haben sollen. Der heute live im Internet, der Sarg von Spock. Oh, sie präsentiert wieder was. Präsentiert von Red Bull Cranberry. Und ja, aber erzähl weiter, der Sarg von Spock ist auf dem Planeten Spock und dann auf wurde Planet da gelandet. Was ausgelöst, wie heißt die Waffe? Der Genesis-Effekt. Genesis-Effekt oder sowas. Na, im zweiten Film hatte Khan eine Waffe geklaut, mit der man Planeten eigentlich terraformen könnte. Dass man sagen kann, einen unbelebten Planeten darauf beschießen und das erleben. Wenn man den aber auf einem, Nein, ich wollte nur cool eingreifen, dass wir uns so ineinander ergänzen, aber okay. eigentlich war es nur Abbrechen von deinem Satz. Also wenn man den auf einem Planeten, wo kein Leben entstanden hat, draufgeschossen hat, ist dort Leben bestanden, aber ach so, jetzt wenn da schon Leben war, ja. dann waren alle Leute von Phil Collins ziemlich angeekelt von der Genesis-Effekt. Und da ist wahrscheinlich noch Peter Gabriel gekommen und gesagt, stehe ich eh drüber. Ja. Habe ich eh keinen Bock mehr drauf. Diese Waffe, man kann es ja später als Waffe bezeichnen, wurde auf einen leblosen Planeten, diesen Jensen-Planeten, angewendet, der vorher leblos gewesen ist. Und auf dem Planeten ist zufälligerweise der Sarg von Spock gelandet, nachdem man ihn feierlich im Weltraum hatte ausgesetzt. Sie haben ihn auf dem Planeten geschossen, oder? Dachte ich. Nee, nicht mit Absicht, glaube ich. Sie haben das Ding. Sicher? Ja, da ist da ein Planet, wo dann die Leute sich beschweren, dass da ständig Leichen hingeschossen werden. Das ist ja auch ein bisschen bekloppt. Nee, aber haben die es nicht irgendwie so extra gemacht, aber halt nicht mit dem Gedanken, dass er dann wieder lebt, sondern einfach nur, das passt so gut. Ich weiß es nicht. Ich habe so eine Ansprache in Erinnerung, aber ich weiß nicht mehr, worum es ging. Gut, also wenn Chekhov schon wieder nicht wusste, dass der andere Planet, dass da irgendwie Khan drauf war. Oh, ich wollte ihn auf den Sarg-Planeten schmeißen. Ich wollte ihn einfach nur in den Raum schießen und jetzt habe ich versehentlich ihn auf den Planeten geschossen. Dann kannst du ja auch echt nicht trauen dann. Der Hintergrund ist natürlich dann dort gewesen, Spock wollte sich provisorisch mal rausschreiben lassen und hatte eigentlich auch nicht vor, dann später zurückzukehren, wenn dann weitere Filme gemacht werden sollte, konnte aber breitgeschlagen werden, indem er die Produzenten einfach gesagt hat, okay, ich mache gern bei einem dritten Film mit, aber ich will den auch drehen, ich will auch Regie führen. Und so ist es letzten Endes auch gekommen. Leonard Nimoy hat die Regie beim dritten Teil, The Search for Spock, die Suche nach Spock, dann gemacht, bei dem es dann so gewesen ist, dass am Ende des zweiten Films hat Spock seinen Geist in McCoy geparkt. Es gibt ja die Mindmeld, die Hirnschmelze, ne, womit dann Spock seinen Geist... Mindpark. Effektiv hat er eigentlich seine Seele, seinen Geist in einen unbenutzten Teil von McCoy geparkt und sein Körper währenddessen ist auf Genesis dann mit regeneriert mit dem Planeten. Und im Film ging es dann darüber, dass dann, ja, Kirk hat eigentlich schon abgeschlossen damit und jetzt ist aber McCoy durchgedreht und man hat nicht rausgefunden, warum, was ist dort passiert. Da ist ja auch der Vater von Spock das erste Mal, glaube ich, aufgetaucht, Sarek. Ja, der erklärt so ein bisschen halt, was eigentlich passiert ist, dass sie alles falsch gemacht haben bei der Beerdigung von Spock, genau, sozusagen. Genau, und habt ihr auch, mit wem, wo ist seine Seele, was ist denn da los, was ist denn da passiert? Und letzten Endes ist es dann so gewesen, dass die Seele von Spock war jetzt in McCoy geparkt währenddessen, aber sein Körper müsst ihr wieder zurückholen. Die haben natürlich nicht erwartet, dass sie den lebenden Körper dort wiederfinden, sondern dass der Tote nur dort ist und dass er dann auf gute vulkanische Tradition dann beerdigt werden kann, wenn nötig. Auf dem Planeten haben sie aber tatsächlich herausgefunden, dass Spock noch lebt. Ne? Und wie es solche Filme dann immer haben, es war natürlich keine leichte Reise dorthin. Die Enterprise war längst dekommissioniert. Es sollte eine neue Enterprise dann da sein, die die Enterprise wurde quasi aufs alte Eisen dann geworfen und ein neues Schiff sollte dann da sein. Ich weiß nicht mehr, wie es dann hieß, aber ein neuer Kapitän und alles drum und dran und wesentlich besser, Excelsior-Klasse. War es die Excelsior? Ne, und die Leute haben so der neue Captain, ja, Captain Kirk, du damals und deine Enterprise, aber guck mal, was für ein geiles Schiff hier und sowas dort haben. Transwarp, ne? War das nicht das mit Transwarp? Transwarp, irgendwas, ja. Also ein super modernes Schiff, was da richtig so vom Leder ziehen sollte, die Enterprise auf dem alten Eisen. Kirk hat seine alte Crew aber da nochmal überzeugt, okay, wir klauen die alte kaputte Enterprise und setzen das neue Schiff außer Kraft, damit wir fliehen können. Und Spocks Körper war wesentlich wichtiger als unsere Karriere. Scheiß drauf. Ne, für unseren Freund. Ja, für Freundschaft. Kein Geld. Stimmt. Ja, genau. Ja, was sollen sie machen? Mir das Gehalt streichen? Dann ist ja Karriere irgendwie alles, was du hast. Wiederum. Ja, aber egal, am Ende der langen Karriere hast du gefunden, dass Freundschaft eigentlich doch das Wichtigste ist. Stimmt. No? Und wenn du ein altes Raumschiff unterm Arsch hast, ist ja auch nicht schlecht. Kannst du ja bis in alle Ewigkeit erforschen. Könntest du auf jeden Fall machen. Es gab sehr viele Widrigkeiten, bis sie natürlich bei dem Genesis-Planeten wieder angekommen sind und mittlerweile haben ein paar Klingonen auch rausgefunden, dass diese Genesis-Waffe dann dort liegt und die sie auch für sich nehmen sollen. Im Endeffekt gab es dann auch so ein Stell-Dich-Ein, oh, tolles Wort, ne? Mhm. Klingonen haben gegen dann die Enterprise gekämpft, damit sie diese Waffe dann mitbekommen und die Enterprise wollte noch Spocks Körper dann wieder rausholen, der sich dann mittlerweile wieder regeneriert hat und er ist innerhalb von irgendwie einer Woche irgendwie so 50 Jahre gewachsen. Irgendwie sowas war dort, ne? Und hatte natürlich auch Ponfar. Hatte auch gleich Sex. Ja. Wurde ja nur so angedeutet mit Kirstie Alley. Ja, Kirstie Alley war es gar nicht mehr im dritten Film, ne? Nee, im zweiten Film wurde ja Kirstie Alley als Lieutenant Sarvik, glaube ich. Die war damals noch. Ja, wahrscheinlich war der nächste Film in der Phase, wo sie... Ihr wisst, was ich meine. Ja, Hefeteig-mäßig. Ja, wer war es denn im dritten? Robin Wright, glaube ich, oder so. Ich muss mal gucken. Hat aber denselben Charakter gespielt. Derselbe Charakter, Lieutenant Sarvik, durch eine andere Schauspielerin, die natürlich nicht ansatzweise wie Kirstie Alley aussah, aber das merkt man doch nur, wenn man die Filme nacheinander guckt, ne? Und wenn man jetzt nicht so in den Schauspielern dort behaftet ist, die damals dort gewesen ist. Ponfar, damit wir das auch nochmal dann erklärt haben, die Vulkanier haben natürlich Emotionen, aber sie drängen sie runter. Ne? Sie sind, damit ihre Gesellschaft funktionieren kann, weil sie sehr aggressive Wesen gewesen sind, haben sie gesagt, okay, wir drängen unsere Emotionen runter, nur alle 7 Jahre müssen wir einmal dringend ganz wilden Sex haben, damit wir einmal das als Ventil rauslassen können und so wird auch fortgepflanzt. Und da der neue Spock rapide gewachsen ist und sie rein zufälligerweise die einzige andere Vulkanierin dort gewesen ist, hat sie eben mit dem gerade wiedergeborenen jungen Spock ohne Geist gepimpert auf dem Planeten. Crazy shit. No? Nein, das wusste ich jetzt nicht mehr. Es war mehr ganz so knallharter Shit. Und da ist natürlich dann die Kacke am Dampfen gewesen auf dem Planeten. Kirks Sohn, David Marcus, ist dabei erschossen worden von den Klingonen. Ne, und da gab es auch eine sehr schöne Szene von William Shatner, wie er dort zusammensackt auf der Brücke, seinen Sitz knapp verpasst und alles. Also ist schön emotional gespielt. Die Enterprise wird in die Luft gesprengt. Auch ein sehr, sehr schöner Effekt, damit die Klingonen nicht da rankommen an die an die Waffe oder was auch immer. Die wollen die Enterprise übernehmen. Spock ist selbst, Dings da, Kirk sagt, Selbstzerstörung ist jetzt nötig, ne? Und dann wird die Enterprise in wirklich Slow Motion und mit aufwendigen Effekten, ich glaube ILM hat die Effekte dann auch gemacht, die Star Wars... Hat er für die Serie auch gemacht. Für die Serie später dann auch und ist ein sehr, also als Star Trek-Fan, ja, die Enterprise explodieren zu sehen, geht dir natürlich ein bisschen nahe. Ne? Aber es ist auch eine geile Explosion man gewesen. Man gewöhnt sich später dann dran, aber da, das war das erste Mal. Man gewöhnt sich da, es gibt noch viele Buchstaben im Alphabet. Genau. Aber da, das war schon, ja, das stimmt, das war schon ein emotionaler Moment. Ja. Weswegen ja auch der nächste Film überhaupt keine Enterprise hat. Sondern der nächste Film hat tatsächlich keine Enterprise. Da hat man auch gemerkt, irgendwann ging es tatsächlich um die neue. Im 3 wurde ja eine neue gebaut. Warum haben die in 4 nicht einfach... Es war keine Enterprise, die gebaut wurde im dritten Teil. Das war ein anderes Schiff, das die Enterprise ersetzen sollte. Ja, genau. Ja, weil die war ja mittlerweile altes Eisen. Ende zusammengekommen, Spock hat seinen Geist wieder, er ist wieder Crewmitglied oder er gehört sozusagen wieder dazu. Begeistert. Du kannst begeistert. Achso, das dauert halt ein bisschen. Dieses Verständnislose mich angucken, das verletzt mich auch ein bisschen. Okay, das dauert aber auch nur ein paar Sekunden, bis du dann ein erhellendes Gesichtsfeuerwerk siehst. Was dir signalisiert, er hat den Gag verstanden. Ja, ich mache jetzt gar keinen Gag mehr. Das hast du naja, also ich sag mal so, Genesis war jetzt nicht deine Hochzeit der Gags. Aber der eben war nicht schlecht. Na gut, ja. Innerhalb des Filmes ist sozusagen Spock wieder gerettet. Die Enterprise ist zerstört. Die Crew der Enterprise hat mittlerweile das Klingonenschiff, den Bird of Prey, übernommen. Und der Film endet eben damit, dass sie nochmal auf Vulkan gewesen sind, damit Spock dann wieder sozusagen zu Sinn kommt und die planen dann, das Schiff wieder zurückzufliegen zur Föderation und sich dem Verbrechen zu stellen. Ah, ja, genau. Sie haben. Wir sind ja jetzt Outlaws. Wir gehören nicht mehr zum Föderationsgesetz. Und damit beginnt dann der vierte, jetzt erinnere ich mich. Ja. Mit dem Militärgericht. Guck mal, der Trant. Hallo, Trant. Na? Ja. Ja, wenn du vorbeikommen willst, gerne. Ich sitze hier gerade noch mit Simon und Uke, wir podcasten über Star Trek. Nee, also komm ruhig vorbei, wir sind hier. Er soll ein paar Chips mitbringen. Bring ein paar Chips mit, sagt Uke gerade. Ich hab hier nur Tee und Bier. Er weiß auch Bescheid, er müsste dann auch um 7 oder sowas kommen. Was ist denn um 7? Gut, bis dann. Ich glaub, dann macht er noch einen anderen Podcast. Ciao, ciao. Ernsthaft, du machst 2 Podcasts? Ich hatte eigentlich tatsächlich geplant, heute 2 Podcasts aufzuzeichnen. Aber weil ich so spät gekommen bin, um das kurz nochmal zu erwähnen, schaffst du es jetzt nicht. Wir können ihn doch gleichzeitig machen. Wir können ihn tatsächlich gleichzeitig. Welches Thema hattest du mit Trant vor? Launch-Titel wollten wir einmal besprechen. Jetzt, wo der Wii U Launch, welche Konsole hatte so die interessanten Launch-Titel? Siehst du? Na, weil du Wii U Launch gesagt hast. Ja, aber das nur als Ansatz zu nehmen, um zu reden, welches war launchmäßig am interessantesten. Ja, das kann Trant ja hier in der Ecke besprechen. Wir machen dann so lange irgendwie Enterprise weiter. Ja. So sieht es dann noch aus. Nimmt er noch auf? Er nimmt noch auf. Er nimmt noch auf, wir sind bei 99 Minuten. Sehr alles gut. Alles gut. Wollen wir ein Päuschen machen oder wollt ihr weitermachen direkt? Ihr wollt weitermachen, gell? Ich würde sagen, wir machen nach dem 5. Film eine Pause. Machen wir dann. Okay, ja. Wir sind beim 4. Los. Faszinierend. 3. Film fand ich qualitativ nicht so gut wie der ist dann vorher. Auch wieder die ungerade Zahl. Ungeraden. Der war eher so, wir kommen von Punkt A nach Punkt B. So, das war irgendwie, da war nicht so viel drin, aber oh, jetzt verliere ich hier Geld und dann. Bist du eingesunken? Oh. Euro gefunden. Ja, das war Geld so, war schon da, Uke. Das ist alles. Es lief mir hier den Rücken runter. Es war so, wir kommen von Punkt A zu Punkt B. Es passiert nicht viel. Es hatte ein paar Momente, irgendwie Spock lebt wieder und die Enterprise explodiert. Aber ansonsten war das irgendwie. Ja. War ein bisschen nicht besonders. Ja, er gehört dazu, wenn man diese mittlere Trilogie dann nehmen will, zwischen Teil 2, Teil 3 und Teil 4, die eine abgeschlossene Geschichte eigentlich in sich erzählt hat. Und normalerweise sagst du ja bei solchen Trilogien, die mittlere ist eigentlich die interessanteste, weil die dunkelste hast du ja bei vielen Trilogien dann so. Hier ist es so gewesen, dass es eigentlich so dass das Bindeglied zwischen zwei gute Filme. Der mittlere Teil einer Trilogie ist immer am uninteressantesten, weil der ganz häufig so ist, was man nur von natürlich, A nach B läuft. Der ist am inkonsequentesten, ne? Weil du kannst ja nichts konkret abschließen, weil du noch das Finale brauchst und kannst nicht konkret anleihen, weil du den Anfang dort hast. Aber der wird dann eben dazu oft genutzt, wie bei zum Beispiel The Empire Strikes Back, um dort mal ein paar richtig interessante hier die Dunkelheit der Charaktere zu erforschen. Und da mal am Ende des zweiten Films oder am Ende des zweiten Teils einer Trilogie dich vor Tatsachen zu stellen, wie kommt ihr denn da raus? Was kann denn da passieren? Alle sind am Ende gebrochene Leute. Und so ist es hier ja eigentlich auch. Enterprise kaputt, der Sohn von Kirk tot und so weiter und alle Verbrecher jetzt mittlerweile aber. Der Film selbst war okay, mit Ausnahme der Szenen, wie du es erwähnt hast. Christopher Lloyd, einer der Klingonen, was auch merkwürdig gewesen. Ich liebe Christopher Lloyd als Schauspieler, aber dort hat er nicht so toll reingepasst, fand ich. Schon geil mit seinen Augen, das ist schon geil. Ja. Ja, und die hatten auch diesen klingonischen Hund, dann diesen Tag. Stimmt. Glaube ich, auf der Brücke direkt drauf. Und das war auch diese geile Musik. War das die zum ersten Mal? Achso, die Spannungsmusik, ja, die dann dort gewesen ist. Klingonische Spannungsmusik. Das kann sein, dass es dort gewesen ist. Also, ich weiß jetzt nicht, wer den Soundtrack vom dritten gemacht hat. Wahrscheinlich wieder Jerry Goldsmith. Der hat ja dieses, was man als Intro-Musik von Next Generation kennt, war ja eigentlich die Intro-Musik vom ersten Kinofilm gewesen. Und das wurde immer wieder mal, Jerry Goldsmith ist immer wieder mal zurückgekommen und hat solche ikonischen Themen weiter dann komponiert. Ne? Der Soundtrack vom zweiten Teil übrigens entspricht, glaube ich, fast komplett dem Aliens-Soundtrack, dem Film. Echt? Weil James Horner hat auch den für James Cameron gemacht, den Soundtrack. Er war so verwirrt und hat dann so, ich bin gerade so im Schwung, ich mach mal hier gleich weiter, oder was? Ja, genau. Also den Wrath of Khan gab es vorher und ich glaube, der hat danach für Aliens einfach dann mitbenutzt. Ne, und Sachen da mitgenommen. Das sind einige Sachen, die einem dann bekannt vorkommen. Als Bindeglied kann man den nehmen. Ich glaube, wenn man die Filme nach langer Zeit mal wieder Bock hat, die zu schauen, nimmt man den so mit. Aber ich muss den nicht unbedingt nochmal gucken, denn die ganze Zeit. Wo ist denn jetzt Simon eigentlich hin? Simon, der ist gerade beschäftigt. Ach so. Ist gerade aktiv. Das Gelk-Klo. Um die Zukunft zu retten, muss man in die Gegenwart zurückkehren. Spock, Sie sprechen vom Ende jeglichen Lebens auf der Erde. Wir werden jetzt gleich einen Zeitsprung versuchen. Mr. Sulu, bringen Sie uns nach Hause. Sie machten sich auf einen Weg, den Männer aus dem 23. Jahrhundert noch nie gewagt hatten. In eine wilde und verrückte Zeit. Nach dem Verschmutzungsgrad der Atmosphäre zu urteilen, müssten wir in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts angekommen sein. Sternzeit 1986. San Francisco. Unsere eigene Welt wartet auf Rettung. Sie haben 24 Stunden Zeit. Und Landeplatz genau einprägen. Geht auseinander. Um ihre Mission zu beenden. Ihr steht da wie bei einer Parade. Wir beamen heute Nacht hinein, holen die Photonen und beamen wieder raus. Seien Sie bitte alle sehr vorsichtig. Ohne entdeckt zu werden. Wir haben einen Spion entdeckt. Hören Sie, wer sind Sie eigentlich? Es ist nicht leicht, unsere Situation zu verstehen. Das kann man wohl sagen. Wir begegnen hier einer primitiven und verrückten Kultur. Was meint er damit? Nur passend. Viele Sitten und Gebräuche werden uns komisch vorkommen. Wir sind bereit zum Ausbeamen. Die Energie von meinem Transporter ist fast auf Minimum. Ich kann euch nur eins von hierher beamen. Sie kommen aus einer anderen Welt? Nein, ich bin aus Iowa und ich bin im Weltraum beschäftigt. Wir tun hier unsere Arbeit. Stehen bleiben. Chekhov, können Sie mich hören? Bleibt stehen! Ich habe Sie verloren. Wer sind Sie? Admiral Kirk! Ich will mitkommen. Wir reisen ohne Stopp ins 23. Jahrhundert. Haben volle Energie, Sir. Schutzschirm auf Maximum. Ganz ruhig. Halten Sie sich fest, Mädchen. Schaffen wir Sprunggeschwindigkeit. Das ist alles, was ich Ihnen geben kann. Warp 9. Spock, jetzt. Zurück in die Gegenwart. Wir hatten den vierten Teil danach angesprochen, der ist dann zwei Jahre später nochmal 1986 dann entstanden. Der vierte Teil natürlich komplett ohne Enterprise, muss ich aber auch sagen, für lange Zeit auch einer meiner Lieblingsfilme. Genau, ich meine, es ist eine Zeitreisegeschichte, sie reisen zurück in der Zeit, weil... Die Wale. Weil sie Wale brauchen, weil sonst die Erde zerstört wird. Ja. Ja, so ist es. Es passt natürlich in die Ära des Umweltschutzes, Environmentalism, glaube ich, genau. Wenn man dann auf Englisch sagen würde, dort rein, so die Greenpeace-Message, die dann mit auch propagiert werden kann und alles verbunden mit eben so einer Geschichte, wo du Zeitreise eines meiner oft benutzen, aber auch eben... Genau, es macht ja auch Spaß, man kann ja nichts dazu sagen, nachdem der Klingone dann ja wahrscheinlich ein Jahr vorher... als Doc Brown dann zurück. Da tatsächlich, gedacht, vielleicht war es Doc Brown, ja, der genau, den Kopf angestoßen hat, auf einmal war ein Klingone. Genau, da haben sie dann die Idee gehabt, jetzt lassen wir auch mal die Jungs hier, sie haben auch gerade kein Raumschiff, sondern lassen wir sie mal mit dem mit diesem Klingonenschiff und einer absolut hanebüchenen Zeitreise. Slingshot Around the Sun. Ja, genau. Ne, wo sie um die Sonne rumfliegen müssen, was ganz, ganz kritisch und kurz ist. Genau, und dann ist man nämlich automatisch in der Vergangenheit. Und Und dann war es einfach nur, das war fast so, hatte so einen leichten Sitcom-Charakter. Es hat auch so einen gewissen Improvisations-Comedy-Charakter teilweise. Ja. Ich glaube, einige Szenen wurden tatsächlich so gedreht. Es gibt ja eine Szene, wo, glaube ich, Uhura und Chekhov so auf den Straßen in San Francisco herumlaufen und Leute so anquatschen. Hey, wo finde ich denn hier das Atom-U-Boot oder sowas? Ich glaube, die wurden tatsächlich so gedreht mit Leuten, die nicht wussten, dass dort gedreht wird. Ja, na, und das zieht sich ein bisschen durch. Die Leute haben Spaß, weil die Charaktere sind mittlerweile etabliert. Na? Die Geschichte ist klar, es ist Zeitreise, es ist Hanebüchen, aber es wird viel Lustiges drumherum angestellt. Na? Zum Beispiel im zweiten Film bekommt Kirk von McCoy eine Uhr geschenkt. Ja. Na? So zum, hey, du bist mein liebster Captain oder sowas, ich schenke dir eine Uhr. Ah, Dankeschön, sehr gut. Dankeschön. Tee-Service, sehr, sehr schön. Bekommt eine Uhr von McCoy geschenkt und die brauchen aber Bargeld und diese Uhr verkauft dann Kirk im San Francisco von 1986 und er sagt so, McCoy, wieso verkaufst du denn die Uhr, die ich geschenkt habe? Das ist das Schöne an der Sache, McCoy, ja, du wirst sie mir wieder schenken. Ja, genau. Ja, also, da stimmt, das ist noch dieser, wie Hanebüchen sie so mit diesen Paradoxons umgehen. Paradoxa, ja. Ist doch meiner, oder nicht? Ja, das schenkt er mir einen ein und nee, ich ist in Ordnung, genauso viel hätte ich auch genommen. Ja. Aber ist das nicht so, dass er sagt, ja, es kann auch sein, dass du sie mir dann schenkst? Ja. So kann ja alles passieren. So, wo man dann später sagt, ey, Zeitreise muss man total aufpassen, in diesem Fall nicht. Ist alles egal. Allein die neue Niere, die wächst. Ja, genau. Ja, alles weiß, was diese Frau noch anstellt mit ihren 20 Jahren. Genau, damals noch City at the Edge of Forever. Nee, deine Frau, die du total liebst, ja, aber sie muss leider sterben. Hier, lass mal deren Niere wachsen, wir packen hier ein paar Uhren oder hin. Oder Scotty mit dem transparenten Aluminium, ne, wo er dann einfach die... Hallo Computer. Das war meine absolute Lieblingsszene. Vielleicht kann der Professor mal an ihren Computer. Bitte. Computer? Oh. Ah. Hallo, Computer. Das da ist die Tastatur. Tastatur? Wie rückständig. Die selbsterfüllende Prophezeiung eben, was auch oft ein Thema von Zeitreisefilmen oder sowas ist, aber wenn es irgendwo hergekommen ist, warum hat er sich das, was er selbst gelernt hat, nicht selbst beigebracht? Ja. Es spricht ja nichts dagegen eigentlich. Ja, und das... Bitte. Da war ja auch wieder Message drin, habt ihr wahrscheinlich schon drüber geredet, dass die letzten Wale, oder waren es Buckelwale, Blauwale? Die sind ja ausgestorben in der Zukunft. Ja. Mal allein dieses so, Leute, ihr macht's jetzt alles kaputt, die Natur. So, wir müssen kommen aus der Zukunft und euch retten. Ja, so ein bisschen. Wie vorhin gesagt, eine 80s-Message, eben eine typische dort. Ja, eine schöne Gesellschaftskritik. Genau, Gesellschaftskritik hast du gebracht. Ich glaube, die Wale mussten sie retten, weil in der Zukunft die Wale ausgestorben sind und ein Wesen aus dem Weltraum mal wiedergekommen ist, was nur durch Walgesänge. Wieder so ein Vija-Ding, wieder so. Ja, eigentlich das gleiche, nur jetzt Wal-Vija. Ja. Also, aber Entschuldigung, wenn ich eine hochentwickelte Rasse bin und dann, also entweder lerne ich die Sprachen der Gegenden, in die ich gehe, oder ich merke, dass ich mit meinem Geschrei die ganzen Planeten gerade kaputt mache. Also ich meine, das ist sehr dumme Lebensform. Du gehst aber davon aus, dass auch alle hochentwickelten Lebensformen vernünftig sind. Das ist vielleicht, die ist nur auf eine bestimmte Art und Weise hochentwickelt, aber ja, gleichzeitig sehr dumm. Das ist natürlich ein Problem, das wir haben können mit Sachen, die wir... Ist das vielleicht eine Kritik an Buckelwalen, dass die sehr dumm sind? Wollte man mit diesem Film... Ach, da ist der Rockmann wieder. Ey, wir gucken die jetzt ja auch echt in Dauerschleife. Vielleicht. Das ist auch die einzige, die ich in HD gerade hier habe. Na gut, ich würde trotzdem dafür plädieren, in der Pause mal was anderes reinzulegen, weil es verwirrt mich. Ja, okay. Déjà-vu ist überall. Ich bin in einer Zeitschleife gefahren. Genau. Wir nehmen diesen Podcast seit 80 Jahren auf. Da kommt wieder der Winker. Der Winker. Wo ist der Winker? Achtung. Warte. Da ist der Winker. Kommen Sie hier, genau. Gut. Vor allem, die laufen alle schon in die richtige Richtung. Er ist völlig unnötig. Der geht nach Hause. Oh, mein Job ist eigentlich. Ich kriege kein Geld dafür. Ja, aber dann repliziert er sich ein bisschen Alkohol, der nicht kickt. Meinst du so in so 80 Jahren, die leben ja ein bisschen länger, die Menschen dann dort, sitzt er dann mit seiner Familie dann irgendwo in San Francisco und zeigt so ein Bild von sich, wie er gerade so winkt? Hier winke ich auf der Enterprise, hier winke ich auf der Voyager. Ja. So gut wie ich dann tatsächlich winken kann. Nee, aber die haben echt viel Spaß bei dem Film gehabt und das ist eben wirklich der leichteste Film, wo natürlich ein bisschen Dramatik gekünstelt dann aufgebaut wurde. Die sind natürlich in der Vergangenheit und haben keine so direkte Gefahr, sondern da muss eben das künstlich erschaffen werden. Oh, der Wal, den wir mitnehmen wollen, wird in 3 Tagen freigelassen, also haben wir schon ein Datum. Und oh, wir müssen unbedingt irgendwie was aus einem Atom-U-Boot klauen. Ja, und das dann fand schon ich meine, das ist ja schon eigentlich eine knifflige Aufgabe, wenn du vor allem ich weiß jetzt nicht genau, was für Techniken haben sie denn da gehabt? Wo soll ich im Jahr 1956 Plutonium herbekommen, verdammt nochmal? Ja. Bei euch könnt ihr das bestimmt in der Apotheke kaufen. In der Apotheke kaufen, hier, man bräuchte einen Blitz oder sowas. Leider weiß man nie, wo einer einschlägt. Also genau, das ist eben der Hintergedanke. Wir sind ein bisschen konstruiert, aber dafür, dass du auch alle Sachen, die du normalerweise von dem Star Trek-Film kennst, die Kirk-Romanze muss natürlich dort bedient werden, die dann auch... Die Wahlbiologin, oder? War das bestimmt so? Genau, die auch mit in die Zukunft dann tatsächlich ja genommen wird am Ende. Direkt mal alles so. Nein, wir ja. Da soll es ein alternatives Ende geben für diesen Film, wie es eigentlich hätte sein müssen, wo dann früh ist, wo du alles komplett zerstört, weißt, weil die war dann zufällig seine eigene Oma und hast nicht gesehen. Oh und ja. Alles komplett kaputt. Und die Uhr ist dann irgendwie der Auslöser für den Dritten Weltkrieg gewesen. Wegen der Uhr. Der Butterfly-Effekt, ja. Der dann dort oder dieses Aluminium, da wurden nur so Panzer mitgebaut. Und dann hat die USA einen Krieg angefangen. Genau, gegen Salva Hitlers Körper besteht aus transparentem Aluminium. Ey, aber dieses transparente Aluminium, ich meine, da bringst du ja quasi einen Wissensvorsprung in eine Zeit, die vielleicht gar nicht reif ist und so. Genau. Man könnte das wunderbar fortspinnen, du hast recht. Ja. Na gut, okay, es war ein leichter Film. Es muss ja nicht der erste Teil wieder sein jetzt. Von einem unbeschwerten Urlaub auf der Erde. Guten Tag, Captain. Ich glaube nicht, dass Sie sich über den Risikofaktor im Klaren sind. Zu den gefährlichsten Regionen des Weltraums. Nur eine Crew wagt es, in Gebiete vorzudringen, in denen noch niemand zuvor gewesen ist. Wir brauchen alles, was die Mühle hergibt. Auf einem einsamen Planeten sucht ein abtrünniger Vulkanier nach dem absoluten Wissen. Um sie zu finden, brauchen wir ein Raumschiff. Er schreckt vor nichts zurück. Ich habe geträumt, ein verrückter Spinner hat die Enterprise übernommen. Haben Sie ein Gespenst gesehen, Spock? Vielleicht habe ich das, Captain. Unser Schicksal ist der Planet Chakare. Eben. Wir fliegen ins Zentrum der Galaxis. Man kann nicht ins Zentrum der Galaxis vordringen. Wenn du mich fragst, ich weiß, das wirst du nicht. Ich finde, das ist eine bescheuerte Idee. Wir treffen bestimmt auf die Klingonen. Bleibt auf Kurs. Für Kirk ist er ein Fanatiker, der bekämpft werden muss. Wir können die Barriere nicht überwinden. Ich sage, Gefahr ist eine Illusion. Für die Crew ist er ein Mystiker, dem man folgen muss. Durch Cyborg haben wir erfahren, dass wir unsere Gefühle nicht verstecken dürfen. Wir müssen sie herauslassen. Und ich muss jetzt zurück zum Transporter. Für Spock ist er die Vergangenheit, der er sich stellen muss. Weg ihn um! Du weißt, ich habe recht. Spock, meine einzige Sorge ist die Enterprise. Sind sie für mich oder nicht? Sperrt ihn zusammen mit Captain Kirk ein. Ich bin gefangen auf meinem eigenen Schiff. Worauf wartet ihr denn? Die Wand habe ich gesprengt, damit ihr ausbrechen könnt. Mr. Scott, Sie sind unschlagbar. Na klar bin ich unschlagbar. Ich kenne dieses Raumschiff besser als meine Westentasche. Notfrequenz sendebereit. Unser Schiff ist unter Kontrolle einer fremden Macht. Wir fliegen direkt auf die große Barriere zu. Verstanden, Enterprise. Das Rettungsschiff wird so schnell wie möglich bei Ihnen sein. Lord of Präposition 1, 0, 5,2, 3, 4. Ich muss etwas unternehmen. Mr. Sulu, volle Kraft. Neuer Kurs liegt an. Warp 7. Für die Enterprise ist es ihr größtes Abenteuer. Star Trek 5. Am Rande des Universums. Nachdem der erste Film natürlich viel eingespielt hat, aber ein bisschen an Kredit verspielt hat, so diese Abfolge von 2, 3 und 4, hat ordentlich wieder dann die Leute zu Star Trek dann hinbewegt und hingezogen. Ich glaube, der vierte war auch für lange Zeit, bevor dann die ganz neuen gekommen sind, der erfolgreichste. Hat so für damalige Zeit, hat über 100 Millionen Dollar eingespielt in den USA. Das müsste wahrscheinlich heute dann, für heutige wäre wahrscheinlich so 300 Millionen Dollar, wenn du den Preis umrechnest. Aber wie merkwürdig, in einer einzigen Serie so viele verschiedene Stile zu haben, ne? Stell dir mal vor, du hast irgendwie 3 Indiana Jones Filme und die sind einfach mal alle komplett anders, so, also ganz anders. Du hast den einen so ganz langen 4-Stunden Indiana Jones Film, dann den lustigen und dann den Brutalen oder ja. So. Das spricht aber eigentlich eher für irgendwie für dieses Universum, dass man da so verschiedene Ansätze auch. Ja, da. Ich fände einen Star Wars mal in einem anderen, ein Tarantino Star Wars fände ich super geil. Oder halt, weißt du, einfach mal was ja. Genau, Ridley Scott oder irgendwie Leute, die sich da austoben wollen, auch Simon Pegg, wer auch immer. Also, die lassen es halt nicht zu, ja. Und bei Star Trek, komischerweise, war das immer schon sehr. Es hat sich in den Filmen ja, denke ich mal, einfach so weitergeführt, wie du es aus der Serie kanntest, dass du eben nicht nur monothematisch das Ernsthafte oder das Gesellschaftskritische hattest. Oder den Humor, es wurde einfach viele Facetten dargeboten mit den Dingen und dafür, es gibt mittlerweile, ich glaube, an die 800 Star Trek TV Episoden, 800 Star Trek TV Stunden, die du sehen kannst, wo da tausende Sachen. Kann man sich ja nur noch wiederholen eigentlich. Ja, es gibt Star Trek Seasons, die sind wie 24 angelegt, dass du eine kontinuierliche Geschichte hast, die abläuft. Es gibt andere, die dann einzelne Science-Fiction-Stories sind, die sehr emotional rüberkommen. Es gibt Comedy-Sachen und das siehst du auch innerhalb von dem Film natürlich. Natürlich durch die Anzahl nicht ganz so variabel, wie es dort ist, aber dass du mit den Leuten, mit den Schauspielern und den Charakteren so was wie ein Star Trek 4 anstellen kannst und die Leute das cool finden und geil finden, zeigt ja nur, wie akzeptiert eben die Serie dann innerhalb von den Fans dann gewesen ist. Ja. Oder allgemein. Und es war natürlich der am besten zugängliche Film für Nicht-Star Trek-Fans auch, weil er war lustig, ne, hat jetzt nicht so viele Sci-Fi-Elemente gehabt, weil es gibt ja auch Leute, die dann eben nicht auf Sci-Fi-Zeug stehen, dadurch, dass er in der Gegenwart gespielt hat. Und ich denke mal, ein sehr großer Teil Leute hat das dann auch geguckt, die haben nicht Hardcore-Sci-Fi. War ein großer Hit in der Wahl-Community. Also nimm hat auch die Message eben. In dann Norwegen dafür, fanden sie ihn ziemlich scheiße. Ja, und die Japaner hatten auch nicht so viel. Ja, die wurden immer hungrig. Ja. Gucken. Es war doch so ein japanischer Walfischfänger, gegen den sie am Ende dann so gekämpft haben effektiv, wo dann der Bird of Prey dann direkt vor dem Walfänger dann erschienen ist und dann an dem Schiff dann abgeklopft ist, dann die Harpune mit dem hier, ja, mit dem Kraftfeld. Was dann gewesen ist, 1986. Theoretisch, der fünfte Film wäre dann ein bisschen später gekommen. Wir hätten noch die Star Trek Next Generation Serie zwischendurch gehabt, aber. Lass erstmal die abhaken, oder? Ich würde gerade sagen, es wird jetzt ja gerade interessant, weil jetzt ist ja der Moment, wo die alte Serie in den Filmen fortgeführt wird, wo dann aber die nächste Generation schon im Fernsehen anfängt. Genau, also wir werden über Next Generation gleich nochmal in Ruhe quatschen. Mhm. Aber im Endeffekt, der Erfolg von Star Trek als Kinoserie hat endlich mal wieder die TV-Sachen dann angeschoben und Next Generation ist dann gelaufen, 87 dann die erste Staffel. Ich muss dazu sagen, jetzt mal ganz kurze Frage hier, ne? Weil ich weiß noch, also ich habe es damals irgendwie in der Hör zugelesen, oh, dieses neue Star Trek-Gedöns da irgendwie. Und ich fand die Idee damals unfassbar faszinierend, dass sie ein Universum einfach nehmen und gucken, was 150 Jahre später passiert. Oder wie ist es später passiert? Nicht so viel. Du hattest so 80 Jahre ungefähr, 70, 80 Jahre. Dadurch, dass Menschen länger leben, hattest du natürlich auch ein paar Fixpunkte. Genau, aber das fand ich eine total tolle Idee. Ich weiß auch, das erste Foto, das ich davon gesehen habe. Haben Serien das vorher schon mal gemacht so? Nee, ich glaube nicht. Vor allem, du hast eine Zukunft. Und die Monsters, natürlich die Monsters. Ja klar, aber das war ja ein bisschen was anderes gewesen, dass du hattest eine Zukunft, die noch zukünftiger dann geworden ist. Ne? Ich meine, also generell, hat irgendjemand schon mal eine Serie genommen und hat gesagt, okay, in dem Universum machen wir es nochmal weiter und machen dann eine andere Serie draus, Traumschiff 50 Jahre später, Tatort. Nee, du hast völlig recht. Nee, ich glaube, es ist ein ziemlich Unikat, was es angeht. Ja, es gibt sicher genug Folgen noch, die Serien, die mir jetzt nicht einfallen. Aber du hast so Dr. Who angesprochen, das hat ja auch eine Kontinuität, was es angeht, aber es ist auch eine der Ausnahmen, glaube ich. Stimmt, und das ist nochmal sehr seltsam. Ja, anders, und ne, Red Dwarf mit 3 Millionen und dann nochmal 50 Jahre später oder irgendwie sonst was. Ja, aber das sind tatsächlich Ausnahmen so konkret und in dem Maße, wie Star Trek das gemacht hat. Und du konntest das, glaube ich, als TV-Serie auch nur so machen, weil natürlich so extrem beliebt die Charaktere dort gewesen sind. Ne? Für lange Zeit gab es dann ja auch die wirklich Kostverächter, sozusagen sagen, hey, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand anders als Kirk und Spock und sowas da ist und es kann nur Shatner und niemals. Es gibt, kennt ihr noch Harrys wundersame Strafgericht? So eine Comedy-Serie aus den 80ern mit ich, so. Der Name sagt mir was, aber ich habe es nie gesehen. Night Court hieß die im Original, wo so Gerichtsfälle vor Nacht bei so einer Comedy-Serie dann gezeigt wurden. Und da gab es eine Folge, wo sich. Da waren Star Trek-Fans von der alten und der neuen Serie wurde verhaftet, ne, weil sie sich nicht einigen konnten, welcher Captain ist der Beste. Ne, und da ging es die ganze Folge darum, über diesen Nerdkrieg dann eben. Also die klassischen Star Trek-Fans und dieser Picard ist ja eh nur ein Glatzkopf und kann nichts und alles und wir finden Kirk viel geiler. Hat sich die komplette Folge dann darum gedreht. Ich weiß nicht mehr, wer gewonnen hat am Ende, aber eine der Crews hat sich dann rausgebeamt. Warum auch immer. Sehr schön. Die dort gewesen ist. TNG war angelaufen und hat natürlich noch unter Startschwierigkeiten zu leiden gehabt, aber der Erfolg von Star Trek durch den Film hat quasi, ich glaube Paramount hat es ja natürlich dann auch produziert, die dazu getrieben, die Serie nicht wieder sofort abzusetzen. Na, auch wenn es nicht ganz den Erfolg gehabt hat, der später dann gekommen ist, hey, es ist Star Trek, lassen wir es mal laufen, mal sehen, wie sich das ergibt. Es ist eine teure Serie, kostet viel Geld, aber es sollte ja nicht dazu da sein. Ja, sieht mal, wo das Geld hingegangen ist. Ja, der ist der Kleinwüchsige mit Glocken und komische Mongolen-Kostüme hier. Ja. Naja, die Serie ist natürlich dann dort gelaufen, währenddessen die Kinoserie noch nicht beendet gewesen ist. Ich habe übrigens die Hörspielkassetten auch noch alle. Du hast die Hörspielkassetten? Es gab Hörspielkassetten? Ja, es ist einfach nur der Ton. Ja, haben sie so einfach neue Sachen zwischen den Benjamin Blümchen-Tapes dann noch mal. So. Aber es gab doch immer auch diesen Erklärer noch, oder? Gab's, ich hatte das mit Alf und ich glaube, dass da immer dazwischen ein Erklärer war, der bei Alf ist keiner. Dann, aber ist das nicht total komisch? Ja, dann haben sie es mit Musik vielleicht ja, gelöst. Dann, die haben es dann teilweise ein paar Trenner zwischen, aber so, ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf, aber ich glaube, bei Alf war keiner. Und bestimmte Sachen hat man dann auch, habe ich dann erst, bei Alf, ich hatte auch die Alf-Kassetten teilweise, und bestimmte Sachen hast du dann erst verstanden, wenn du es dann im Fernsehen gesehen hast. Ja, stimmt, das weiß ich auch, doch, ich erinnere mich. Du hast immer nur Geräusche oder Wulf gehört. Genau, und, ja. Super. Dann dazu gekommen, oh, die arme Tascha wurde wieder dann. Dann kam ja der Film, von dem viele sagten, das ist der aller schlechteste, bis dann spätere kamen, die ich persönlich noch viel schlechter finde. Aber Nummer 5. Ja, 1989, The Final Frontier, wie ist es auf Deutsch? Die letzte Grenze? Nein, ich weiß gar nicht mehr. Nachdem, am Rande des Universums. Am Rande des Universums war es, genau. Nachdem Leonard Nimoy Teil 3 und Teil 4 gedreht hat, hat William Shatner auch einen Bock drauf bekommen. Ach was, das war mir jetzt nicht, ach, das war eine William Shatner. Das war ein William Shatner, man merkt es auch. Dürfen alle und ran. Ganz ehrlich, natürlich geht es dann in dem Film drum, Kirk gegen Gott. Lass uns mal rausfinden, wer geiler ist. Und wer gewinnt wohl? Ach, William Shatner führt Regie. Kirk gewinnt gegen Gott. Okay, alles klar. Das war mir nicht bewusst, jetzt macht es alles Sinn. Ja, man merkt die Handschrift von dem Shatner auch dort. Was hat Shatner regiemäßig oder produzentenmäßig später gemacht? Sowas wie Tech War, wenn TJ ihr das... Hooker. Ich habe nie was gesehen, weder Tech War noch die TJ Hooker. Aber TJ Hooker war aber gut. Kann ja alles sein, aber ich meine, sind es nicht Serien? Ich meine, ist da die Regie nicht eher zweitrangig? Nee, er hat natürlich viel produziert dann, weil er durch den Erfolg von Star Trek und so dann gekommen ist. Er kann sich aussuchen, welche Rolle er haben will, und er hat seine TV-Serien produziert wie TJ Hooker. Es gab eine, wo so ein Feuerwehrmann gewesen ist für einige Zeit, ich weiß nicht mehr, wie die hieß, aber sein richtiges Motion-Picture-Debüt und als ich werde jetzt meine Star Trek-Geschichte verwirklichen, war tatsächlich The Final Frontier gewesen, die Suche nach Gott, wo... Schon hat er nicht auch noch Bücher geschrieben? Er hat doch noch Star Trek-Bücher geschrieben, wo Kirk dann doch nicht gestorben ist. Danach. Genau, und dann noch weitere Abenteuer erlebt zusammen mit Spock und so weiter. Ja, er war ja im Nexus, also muss er da ja nicht unbedingt dann gestorben sein und alles drum und dran. Der ist schon eine Schlamine. Ein fantastischer Typ. Ja. Der Film selbst, eigentlich von der Grundidee her, würdest du denken, okay, die Suche nach Gott könnte ja interessant sein. Ist ein gutes Thema. Es ist ein gutes Thema. Es wurde aber sehr, ich weiß nicht, ist nicht mit dem gebührenden Respekt oder sowas dort behandelt. Es ist ein bisschen so ein überalberner Film teilweise. Ne? Uhura macht so einen Fächertanz, womit sie dann Leute dann aufgeilt. Ich habe den fast gar nicht in Erinnerung, muss ich sagen. Wirklich gar, fast gar nicht. Brauchst du dir auch nicht nochmal angucken. Der ist... Ist ja ein Ungerader. Am Anfang? Ist ein Ungerader, ja. Der ungeradeste von allen tatsächlich. Der also Ungerader. Am Anfang siehst du Kirk, wie er so auf so ein Dings rumklettert, auf so einem Berg. Und ja. Spock steht dann so auf so fliegenden Stiefeln so hinter ihm in der Luft. Oh, das Bild habe ich noch im Kopf, ja. Und dann fällt Kirk runter und dann schießt Spock hinterher und rettet ihn, bevor er so ein Stück vom Boden aufschlägt. Und dann sagt Kirk dann nur, ich hatte keine Angst, denn ich wusste immer, ich werde alleine sterben. Oh. Stirbt aber nicht alleine, sondern in Generations stirbt er mit zwei Merke, McDowell und Picard. Und Picard natürlich, ja. Wer hätte das ahnen können, dass es kommt? Ist ein bisschen so wie die Mission Impossible 2 Anfangsszene, wenn dann Tom Cruise runtergefallen wäre vom Berg mit Raketenstiefeln. Aber er hat ja natürlich keine. Wahrscheinlich nicht. Ja. Nee, und so die Idee von Leuten, die älter werden und sich dem Tod irgendwie stellen und rauszufinden wollen, hey, ist da noch ein Leben nach dem Tod? Und ist es tatsächlich so, du Es ist eine gute Grundidee, die aber eben wirklich nicht vernünftig aufgegriffen wurde innerhalb vom Film, und da wurden einfach Elemente eingeführt. Auf einmal hat Spock einen Bruder, von dem wir noch nie was gehört haben, obwohl wir seine Familie eigentlich längst kennengelernt haben. Der immer lacht. Cyborg, der auf einmal, ja, und der ein Kult sozusagen Anführer dann da ist, wo du auch nicht merkst, was hat der so Charismatisches an sich, dass die Leute sich um den geschart haben und mit ihm dann... Na, sieht so ein bisschen aus, wie ich mir Mose vorstelle, aus der Bibel. Ein bisschen, ja, mit seinem silbergrauen Bärtchen, ja, und alles, ja, ne, und es fehlt nur noch die Warp-Tafeln oder, ja, sowas, genau, in der... Die Warp-Tafeln. Warp-Tafeln, ja, sehr schön. Die Borg-Tafeln. Ja. Die in der Hand gewesen, ja, sind. Es ist einfach so, und schon die Auflösung ist eben, kommen auf den Planeten, geil, ist es Gott? Nein. So, und das war's. Und so. Das ist es tatsächlich gewesen, ja, auch so, natürlich, wenn man von Logiklöchern innerhalb vom Star Trek-Universum dort spricht, da muss man eh ein bisschen aufpassen, weil das ja eh alles an den Haaren herbeigezogen ist. Ja, aber es ist einfach auch keine gute Geschichte, das ist einfach das Ding. Weil, also ganz ehrlich, als Geschichte, die Enterprise auf der Suche nach Gott und hoppala, sie finden ihn, und jetzt erklären wir mal bitte, was Gott denn plötzlich ist und wie kommen wir da wieder raus. Wenn man sich da geile Gedanken draus macht, dann kann man kannst du ein geiles Drehbuch schreiben. Ich finde, Futurama hat das sogar ziemlich gut gelöst mal. Es gibt eine Folge, wo Bender auf Gott trifft. Mhm. Und das ist, also ich kann dir jetzt auch nicht nacherzählen und so, aber das ist eine überraschend gute, ja, intelligente Folge, wo man zumindest sagt, ja klar, es ist ein Comedy-Format, aber die haben sich wenigstens Gedanken gemacht, irgendwie, ja, so einen Versuch, eine Antwort zu geben. Und im Grunde, weißt du, und das ist immer, wenn mein Problem mit den vielen nachfolgenden Star Trek-Filmen, das ist immer das, was ich sage. Ich denke immer, die wissen doch, sie haben Zuschauer. Ne? Die wissen, sie haben Zuschauer, können machen, was sie wollen. Das wird eh geguckt. Warum dann nicht was Geiles machen? Warum muss man solche Sachen machen wie später Nemesis oder Dinges? Warum? Es gibt da keinen Grund für. Weil's, du weißt eh, ja, es guckt Summe X, wird diesen Film gucken, egal ob er so schlecht ist wie das, was ihr gerade macht. Ihr müsst keine Rücksicht nehmen. So, und dann könnte ich mir denken, also sowas wie Star Trek Nemesis muss man einfach nicht machen. Ne? Oder Insurrection noch viel schlimmer. Ja, so, ja. Und das Ding ist, und wenn man sich dann denkt, Alter, okay, ist doch egal, dann machen wir es mal, Star Trek trifft Gott. Ja, Gott. Es gibt ja auch Star Trek trifft Doctor Who, ist jetzt, läuft gerade. Stimmt, und, so Comic Crossover, ne? Comic Crossover, kann ich dir mal geben. Comic Crossover? Ja, es gab auch Star Trek trifft X-Men, auch total geil, weil beide Doktoren heißen ja McCoy. Ne? Beast ist ja Henry McCoy. Ist ja großartig. Ja, das heißt, passt schon ein Ansatz, kannst schon viele geile, ja, Geschichten draus machen. Ist auch, was soll's? Und es ist doch geil, warum nicht? Warum nicht Star Trek trifft Gott? Macht das doch, ihr habt eure Zuschauer, los, komm. Ich habe tatsächlich die Befürchtung, dass der Grund eher ist, die denken, sie machen was Geiles dann. Und haben natürlich die typischen Sachen, wo immer wieder ein bisschen was dazwischen kommt. Shatner hat sich speziell nach dem fünften Film ja bitterlich beschwert. Ich habe nicht das Budget bekommen, was ich wollte, und ILM hat nicht mehr die Effekte gemacht, die ein bisschen schäbig aussahen, und solche Nummern gewesen sind. Es war ja lange Zeit geplant. Am Ende sollte Shatner gegen so einen Steinmonster kämpfen auf dem Planeten. Wie in Galaxy Quest. Das ist tatsächlich eine Hommage auf diese Geschichte raus, dass sie dann das damals dann nochmal nachgestellt haben, eben weil die endlich mal die Technik haben. Galaxy Quest ist ein ganz großartiger Film. Fantastischer Film, ganz groß. Kann man echt nur loben. Ja. Auch sehr, sehr super lustig. Habt ihr mal auf der DVD drauf geschaut, da gibt es eine Audiospur, wo der komplette Dialog in Außerirdisch ist. Echt? Ja, weil die Außerirdischen nehmen ja so blub, blub, blub, ja. Und die haben einfach alle Dialoge blub, blub, blub, blub, über den ganzen Film, kannst du dir so angucken. Ganz, ganz großartig. Die Szene dort mit dem Steinmonster, direkte Anspielung darauf, dass... Nee, dann wäre der Film auch besser gewesen. Das ist, stimmt. Wenn das Steinmonster da gewesen wäre, dann hätte man... Es hätte alle Probleme dort gelöst. Ja. Shatner hat sich lange Zeit eben bitterlich beschwert, und er ging dann auch sozusagen in die Geschichte ein, als man hat sich ja am Anfang gar nicht gedacht, okay, das war es wohl jetzt mit der alten Crew. Ne? Der Film ist komplett gefloppt im Kino, die Fans fanden nicht mehr so gut. Star Trek Next Generation war im Fernsehen gerade richtig am Dampf aufnehmen. Das ist, glaube ich, der Film ist zu der Zeit rausgekommen, als The Best of Both Worlds mit dem Borg dann der Cliffhanger dann gewesen ist. Echt? Ja, zu der Zeit ungefähr. Und du hast so eine enorme Diskrepanz zwischen den Qualitätsgefälle. Ja, genau. Also selbst die Leute, die dann so die typischen, die ganz großen Verfechter von Spock und Kirk und sowas gewesen sind, konnten dann auch sagen, na okay, das war es vielleicht dann auch schon. Das Klingonische Imperium wird bestenfalls noch 50 Jahre leben. Den Klingonen einen sicheren Hafen im Föderationsgebiet anzubieten, wäre Selbstmord. Das sind Tiere. Jim, sie werden sterben. Sie, Captain Kirk, werden unser erster Ölzweig sein. Wieso ich? Die Galaxis ist an einem Wendepunkt. Ihr Raumschiff Enterprise, wir haben den Auftrag, Sie sicher durch das Föderationsgebiet zu eskortieren. Rat mal, wer zum Essen kommt. Ich habe mir immer gewünscht, Ihnen zu begegnen, Captain. Bewunderung von einem Krieger zum anderen. Ich auch. Auf dem Weg zum Frieden. Das unentdeckte Land. Die Zukunft. Am Rande eines Krieges. Wir kommen in Frieden und Sie spotten diesen Frieden. Wir haben nicht gefeuert. Laut unserer Datenbank haben wir. Ich werde euch aus dem Weltall fegen. Und was sagt die Crew des Raumschiffs Enterprise? Wir werden nicht am Vorabend des galaktischen Friedens den Grund für einen Krieg liefern. Sie drehen bei. Auf Kampfstation. Sie kämpfen nicht, um Schlachten zu gewinnen. Neuer Abschuss. Senden Sie, wir kapitulieren. Captain. Wir kapitulieren. Sondern um sie für immer zu beenden. Wir würden jeden Versuch, ihre Männer zu befreien, als kriegerische Handlung werden. Es wird nie eine bessere Gelegenheit geben. Hier ist Captain Sulu, USS Excelsior. Wir sind bereit, Ihnen zu helfen. Da kommt Freude auf. Diese Lösung bevorzugen Sie doch auch. Kein Frieden in unserer Zeit. Von Krieger zu Krieger. Schutzschilde brechen zusammen. Startet die Vernichtung. Schutzschilde. Und entfesselt die Hunde des Krieges. Feuer. Star Trek 6. Das unentdeckte Land. Deshalb war es ja auch noch umso schöner, dass tatsächlich 2 Jahre später nach diesem vermeintlichen Ende dann tatsächlich nochmal so ein Abgesang, ein finaler Film mit der alten Star Trek Crew gekommen ist, The Undiscovered Country. Ja, auch ursprünglich mal gedacht als Titel vom 2. Film. No? Mhm. Das unentdeckte Land, natürlich Shakespeare. Natürlich Shakespeare. Da muss man auch echt sagen, natürlich Shakespeare. muss man bei Star Trek tatsächlich sagen. Woher, Gregor? Macbeth. Weiß ich nicht, ob es stimmt. Ich dachte, das war Hamlet tatsächlich. War es Hamlet? Okay. Ja. Das unentdeckte Land. Für den finalen Film wurde wieder der Regisseur von The Wrath of Khan, Nicholas Meyer, dazugeholt. Ich glaube, man merkt den beiden Filmen an, dass sie aus einer ähnlichen Handschrift zu kommen. Ich finde den nicht ganz so gut wie The Wrath of Khan. Der war schon sehr gut. Und auch wieder auch einer hier, Christopher Plummer als Klingone, ne, der dann... Jetzt muss ich noch ganz kurz, ist das das Kitomer-Abkommen? Das ist das Kitomer-Abkommen. Wo, da wird sich ja später auch gerne in der Serie nochmal drauf wieder bezogen. Weil Worfs Vater bei Kitomer dann gestorben ist. Worf hat da ja auch mitgespielt in dem Film. Hat seinen Vater gespielt, ja, genau. Er ist ja der Rechtsanwalt. Genau. Michael Dorn, der Schauspieler, Michael quasi Dorn da hat seinen Vater gespielt. Ja, es ging ja immer darum in der Serie, dass der Vater von Worf wurde als Verräter dargestellt des Klingonischen Reiches, der irgendwie während dieses Kitomer-Abkommens dafür gesorgt hat, dass alle Leute dort gestorben sind. Irgendwie so ist es, glaube ich. Nee. War es nicht das? Also er muss, glaube ich, der Großvater gewesen sein. Oder der Großvater. Also ich weiß es nicht mehr. Der Sohn ist Morg? Nee, Morg ist vom Son, Ork. Son of Morg. Nee, Morg ist der Vater. Echt? Ja, Morg, okay. Ja. Oder der Großvater. Nee, der Großvater ist ja auch egal. Man müsste es nochmal recherchieren. In Undiscovered Country war, glaube ich, der Großvater und ja, das war einfach gut, nur so. Gut, aus der Familie, Nina. Aber irgendwas gab es, dann hat eben der Sohn vom Typen beim Kitomer-Abkommen dann die Schande über die Familie gebracht. Das war nicht beim Kitomer-Abkommen. Ich glaube, das war später nochmal. Es ist wahrscheinlich so viele DS9-Plotlines, die alle ineinander laufen, weil dass das nicht mehr zusammenkriegen kann. Ich glaube, das war viel später, dass das da irgendwie war. Der war nicht. Es ist so eine diplomatische Geschichte als Grundlage genommen, wo so ein hier fast schon so krimi-mäßiges CSI, mittlerweile würde man es glaube ich so CSI-Art oder sowas dort nennen, so Krimi-Mysterium gemacht wurde mit 2 Assassinen, die der klingonische Chancellor. Der Kanzler, den damaligen Kanzler dann umgebracht haben mit dem. Wo man gesehen hat, dass die Klingonen rosa Plastikblut dann dort haben. Ne? Das war gerade en vogue, weil das konnte man animieren nach Terminator und so. Genau, blitzende Plastiksuppe konnte man gut machen. Ja, das war gerade zu der Zeit tatsächlich, wo Terminator 2 dann auch gekommen ist, wo CGI endlich mal ein bisschen so im Aufkommen war und da konnte man endlich so ein bisschen fliegendes Blut dann tatsächlich darstellen. Und im Film geht es tatsächlich dann darum, dass dieses Geheimnis aufgelöst wird. Wer hat den Chancellor umgebracht? Genau. Es werden Kirk und McCoy, glaube ich, beschuldigt. Die kommen dann nach Uhura Pente, der Strafkolonie, auf einem Eisplaneten, wo sie dann dort sich rauskämpfen müssen mit dem Gestaltenwandler, mit der Frau von David Bowie. Ach was, ach, stimmt. Iman. Das Interessante ist ja aber auch da, dass der Film ist auch schon so ein bisschen dazu da, so diesen Generationskonflikt so ein bisschen zu überbrücken, weil wir wissen ja, in Star Trek Next Generation ist die Föderation ja mit den Klingonen verbündet. Und ja. Sie waren in dem alten Film einfach die Feinde. Und hoppala, wo kommt denn das her? Und das hat der Film ja versucht, so ein bisschen aufzuklären. Das ist ja, es geht ja eigentlich um Friedensverhandlungen zwischen den beiden. Und das ist, wird damit gemeint, das die Undiscovered Country. Mhm. Ich glaube so der Pachpä, sein oder nicht sein. Viel besser im klingonischen Original. Ja. Also Sachen so, the old Klingon Proverb, Revenge is a dish best served cold. Ja, genau. Der war sehr lustig auch noch. Der hatte diese ernsten Momente und hat auch diese lustigen Momente. Ist das nicht in dem Film auch, wo sie dann die Stiefel finden? Und im Schrank die Stiefel. Genau, im Schrank die Stiefel und aha, sie gehören Lieutenant so und so. Aha, geben Sie es zu, Sie waren es. Und dann schwenkt die Kamera so runter, der hat einfach diese riesengroßen, merkwürdigen Füße und hätte niemals in diese Stiefel gepasst. Also richtig schön, also Slapstick-Humor, ist richtig. Ja, du hast schon recht, er hatte dafür, dass er dann eben wirklich auch ernste Momente dann hatte, der hatte wieder die gute Mischung gehabt. Ja. Ne? Das, was bei dem Fünfer nicht funktioniert hat, wo eben dann der Humor richtig flach gewesen ist. Beim Fünfer fällt mir gerade wieder ein, die sind auch doch mit so einem Raketensack durch so Luftschächte dann geflogen und dann mit dem Kopf angeknallt irgendwie. Oder solche, das ist so typischer Benny Hill Humor teilweise gewesen, das hattest du. Hat dir sehr gut gefallen, Gregor, oder? Ja, wenn ich die Musik im Kopf noch gespielt habe, dann. Nee, der hatte die Balance, glaube ich, tatsächlich gut geschlagen und hatte auch mit Christopher Plummer eben einen guten Gegenspieler. Du hattest dort auch dann George Takei auf seinem eigenen Schiff, was später nochmal bei Voyager ja aufgegriffen wurde. Es gab ja auch eine Folge, die während dann dieser ganzen Geschehnisse gespielt hat, ne? Wo er dann auch involviert war und dann nochmal sich als Sulu nochmal dargestellt hat bei Voyager. Und es ist so ein schönes Auf Wiedersehen für die alte Crew, eben das, was sie nicht mit dem Fünfer bekommen hat. Und auch so ein offenes Ding eben. Ich mag es, wenn du dann Serien oder Charaktere, die du, fiktionale Charaktere, die du kennengelernt hast, wenn es keinen so finalen Abschluss gibt, okay, die sind jetzt gestorben oder die haben das gemacht, sondern der Film hat seine Ereignisse, es passiert viel, die Enterprise gewinnt am Ende knapp, so wie man es eigentlich erwarten soll, aber das Ende ist okay. Fliegen wir los. Mal sehen, was passiert. Ne? Ja. Und lässt es so schön offen, damit ich das Gefühl habe, okay, diese Charaktere werden noch weiter Zeug anstellen. Ne, ich freue mich. Auch wenn ich gerade nicht zugucke. Ja, hey, du möchtest das Gefühl natürlich ein bisschen dann dort haben. Also Finalität und alle Sachen erfahren ist zwar schön und gut, ne, aber wenn es dann da hinauskommt, dass ja und 5 Minuten später ist der Charakter auf einmal gestorben. Ne? Danke, toll. Das bringt mir jetzt auch nicht wirklich was. Das Gefühl hatte ich ein bisschen auch so beim Ende von der Next Generation, was ja auch mit so einem schönen Moment dann aufgehört hat. Und jetzt, ja, die gehen jetzt weiter, die leben ihr Leben weiter und dann wird alles durch den Film umgeworfen. No. Dann, ja, das stimmt, ja. Ja, die Enterprise ist eh egal, das passiert ja eh so alles nicht mehr, das wissen wir ja seit dem letzten Film. Ach ja, obwohl, alles umsonst geguckt, alles komplett, ja. Weil die scheiß Romulaner da die Vergangenheit verändert. Es hängt ja davon ab, welche Theorie der Zeitreise du dich dann verschreibst. No? Weil ist es dann so, wenn jemand... Paralleluniversum, sagst du? Wenn jemand, also damit das überhaupt irgendwelchen Sinn für mich persönlich ergibt, sehe ich Zeitreisen eher als tatsächlich diese Paralleluniversum-Sache, wenn jemand durch die Zeit reist, macht er eine neue Zeitlinie auf. No? Rede dich nur so raus, Gregor. Und es heißt ja nicht, dass die alten Universen nicht mehr existieren. Doch, das war auch beim Worf mit dem Paralleluniversum. Worf, haben die ganze Enterprise. Eigentlich bin ich auch hergekommen, weil ich deine alten... DVDs ist alle verbrennen muss, weil das Universum ja nicht mehr existiert. Oh, aber. Das ist nun mal so, Gregor, das ist, die gehen nicht mehr. Wenn du ein echter Fan bist, dann akzeptierst du das einfach. Ja. Ich muss alles als Gospel dann eigentlich wahrnehmen, was mir Star Trek offiziell sagt. Ja. Du hast ja recht, ich hole das dem Brennspiritus. Dann verbrennen wir das. Das machen wir am Ende des Podcasts. Verbrennen wir einfach. Ja, kannst ja so knisterndes Feuer drunter legen als Beweis. Gregors Trauerschreie anhören. Ich pack aber wir spielen die Benny Hill Musik drunter, dann ist wieder okay. Meine Star Trek Uniform dann aus dem Schrank dann noch raus, damit es besser wie die Zunder dann. Die passt eh nicht mehr. Dann dort alles brennt. Ja, 6. Film, echt schön gewesen. Würde ich sagen, lass uns eine kleine Pause machen. Ich würde sagen, das passt relativ gut an dieser Stelle, Gregor. Ja. Okay, lass uns kurz nochmal sagen, mit was gleich weitergeht. Das interessiert mich nämlich auch. Ich würde sagen, wir machen mit Next Generation weiter und wir müssen dann schauen, wie lange wir das heute noch machen können und wie lange nicht. No? Das ist dann kehren wir gleich wieder zurück mit... Dann mache ich jetzt gleich kurz Pipi. Dann macht kurz Pipi. Gut, vielleicht dass kommt ja der Trant auch. Bis gleich, ja. Trant müsste auch bald ankommen. Der hat noch 4 Stunde. Ja, bis gleich. Thank you. Sehr gut. Warum brauchst du die Mikros jetzt dafür? Damit ich den Klatscher registrieren kann, so, nachher okay. Zum Anlegen. Ich vergesse es nämlich immer und dann sitze ich 5 Stunden extra, damit die Spuren alle nicht hallen. Das ist James Cromwell. Das ist James Cromwell, klar. Das fängt einmal, sehr gut an. Einmal ohne Maske, ausnahmsweise. Zefram Cochrane, ja auch, zum Beispiel. Oder der, bei dir. Ja, wirklich? Er guckt gut, wie jung der noch aussieht da. Das ist der ja Bart rockt total. Das ist der 80er-Schnorris. Wie geil das wäre, wenn Picard auch so einen Schnurri hätte. Sie hätten zumindest mal eine Folge irgendwie, wo er einen braucht für irgendeine verdeckte Ermittlung. Und ja, so Aliens, die einfach alle Schnurrbärte haben. Das sind ja zwei Sachen. Hast du schon an? Ich habe eigentlich schon an, aber ich glaube, die Diskussion um die Schnurrbärte finde ich sehr faszinierend. Nein, vor allem das ist schon immer eine richtige Anmoderation. Die kommt mal. Ja jetzt. Das kann man ja alles nachliefern. Wir sind tatsächlich wieder zurück aus der kleinen Pause und wir haben einen neuen Gast bei uns, der... Fabian, aber es ist mehr Zufall, dass ich hier bin. Mehr Zufall, nicht wegen Zufall. War rein zufällig in der Gegend und wollte vorbeischauen und ist gerade in einen Podcast reingestolpert. Ja, Fabian liefert ja auch Pizza aus, um sein ja. Karges Game One Gehalt aufzubessern. Ja, genau. Und er sich Vitas kaufen kann dafür. Wie viele Vitas hast du zu Hause, Fabian? Jetzt keine mehr. Echt? Alle verkauft? Alle verkauft. Oh. Ja, Fabian hat so einen leichten Vita-Fetisch, den er aber überwunden hat. Jetzt. Finde ich super. Ja, man kann dafür habe ich einen 3DS XL. So. Gott. Mein Beileid. So, zwei Sachen, Gregor. Ich sag's gleich mal von Anfang an. Ja. Sache 1. Ich habe mich immer gefragt, ne, weil, also das Geile ist ja, dass wir inzwischen ja dieselbe Technologie haben wie auf der Enterprise. Also hier, wir haben. Vielleicht teilweise sogar inspiriert von den Enterprise-Sachen, ja, wie wir unsere Technologie heute haben. Wir haben unsere Tablets und den ganzen Krams und die Handys und so weiter. Das sieht alles aus wie das, was sie da haben. Was ich mich immer gefragt habe. Ich ignoriere es, die Luft. Unheimlich. Wie diese Benutzerführung funktioniert von diesen komischen, diese Oberflächen, die da haben. Die LKs. Ganz ehrlich, so. Ja, wir müssen mal die Peptidoberfläche des zweiten Chromosoms von links. Ja, kein Problem. Blub, blub, blub. Okay, und ich habe es nie verstanden. Ich habe mich immer gefragt, wie funktioniert es. So Trekkies haben sich da doch komplett schon reingefuchst. Muss doch, aber ich meine, ist das einfach nur Wischiwaschi, Wubbel, Wubbel oder hat sich da jemand tatsächlich irgendein System für überlegt? Also auch, wir hatten auch mal, ne, ich hatte als Kind hier diesen geilen Plastik-Tricorder. Ja. So, ne, diesen, den aufklappen konntest, dann hast du auf Knöpfe gedrückt, der hat irgendwie gepiept und so weiter. Da sind 3 Knöpfe drauf. So, und irgendwie so ein paar Anzeigen. Ja, weil alles kinderleicht ist in der Zukunft. Ja, aber ganz ehrlich, damit kannst du dann scannen, wie viel Gammastrahlung irgendwie ist und ob jemand ja, gerade einen Fisch gegessen hat. Vielleicht ist es, welche Knöpfe du gleichzeitig drückst, dass alle Funktionen aktiviert. Ja, aber also irgendwie so, also, und dann so sehr seltsame Anzeigen. Ja, vielleicht so. Weiß das Ding einfach, was du willst und du musst nur noch bestätigen oder die Stärke einstellen. Ich finde, also das, ne, das ist jedenfalls das eine, was ich gerne mal beantwortet oder ansprechen möchte. Das andere ist, wir haben jetzt gerade von den Schnurrbärten geredet, das ist natürlich ein Riesenmanko. Dass einfach alle Aliens gleich, oh, ist mein Handy, alle Aliens gleich aussehen mit irgendwas anderem im Gesicht. So. Es gibt auch zu wenig, es gibt noch nicht mal 4 Arme. Also nee, genau, es gibt nicht mal 4 Arme, es gibt nicht mal irgendwie ein Alien, das nur aus Penissen besteht. Es oder ist natürlich, also ich kann dir tatsächlich, Sache kann ich dir erklären. Ich weiß, kann ich dir auch erklären. Es gab dann ja eine Folge, die sie glücklicherweise gemacht haben, die das dann erklärt. Und das finde ich dann auch völlig vernünftig, wo ich habe. Also diverse Christen haben dann aufgehört. Dass der kein Star Trek mehr gucken, weil die Kreation... Ja, ne, ernsthaft. Habe ich ja vorhin erzählt. Wie war denn die Erklärung? Es gibt so eine Erklärung, sie landen auf irgendeinem Planeten und dann kommt dann raus, dass da so eine Rasse ist, genau wie bei Mass Effect und bei Halo, so eine über sonst was Rasse, die überall praktisch genetische Saat gelegt hat, aus denen dann irgendwie Wesen gewachsen sind. Wie auch Prometheus, so. Genau, die so ein bisschen ihrem Vorbild entsprachen. Logische. So, also mit 2 Armen, 2 Beinen, nur irgendwann im Gesicht. Haben sie das gemacht, damit sie dann mal eine Erklärung haben, weil alle Leute damals schon gesagt haben, es ist blöd, dass alle gleich aussehen? Ich denke, kann gut sein. Also es ist auf jeden Fall eine gute Erklärung, um es überhaupt zu erklären. Ja. Ich glaube ja, der Gregor hat hier jemanden eingesperrt. Weil wir hören immer so Türklappern. Das ist ganz komisch, ja. Und er sagt, es ist die Luft. Ja, die Luft. Jetzt hat man kurz Schläge gehört. Gregor, weg mal. Alles gut. Ja, das ist mein Haus-Quasimodo, der sich wieder aus seinem Käfig befreit hat. Nee, die Sache mit der Erklärung kann ich habe ja damals gewohnt, habe ich erzählt vorhin, ne, in Kanada. Ja. Und hatte dann eben auch Nerdfreunde, die gleichzeitig auch Christen waren. Mit denen gibt's viele so Christen, so Methodisten, Mennoniten, so. Diese ganzen. Und das überschnitt sich aber an einer Stelle nicht besonders gut, weil als diese Folge dann gelaufen war, haben die aufgehört, Star Trek zu gucken, weil sie gesagt haben, hier diese Ideen mit Evolution, das finden wir scheiße, das gucken wir nicht mehr. Ist true story. Du musst deinen Prinzipien, glaube ich, treu halten, ne? Ob es jetzt Nerdtum oder Christentum ist. Ja, da betteln sich auch. 2 Welten dann. Oh, ich bin Nerd, aber auch Christ, was mache ich? Oh nein. Und dann Star Trek 5 hat gerade nochmal die Kurve gekriegt, war eben nicht Gott. So, dann ich glaube, du wirst aber viele Anhaltspunkte finden über diese Kreationsgeschichte heraus, womit du dich als Christ dann wahrscheinlich dran natürlich streiten kannst oder dir das nicht schönreden kannst. Das sind genau wie die Christen, die dann Computerspiele spielen und dort keine Gewalt machen wollen. Es gab vor einigen Jahren eine schöne Webseite, da hat jemand GTA 3 gespielt, aber ohne Verbrechen zu begehen. Und er kam so bis zur Mitte des Spiels ungefähr, wo er das erste Mal ein Auto hätte klauen müssen, wirklich, wo er nicht dann in sein eigenes hätte einsteigen können und solche Nummern. Oder hat das Spiel so gespielt, dass die anderen von der Decke fallen oder dass er aktiv schießen muss. Also sowas kann man sich alles schön zurechtbiegen, wenn man dann Bock drauf hat. Ja, aber es ging mir jetzt nicht um die Christen, es ging mir eher um die Aliens. So, okay, das, und das ist eines der Hauptmankos, die man so im Nachhinein natürlich auch immer sagen muss. Man kann es natürlich alles aussprechen. Alles zu nah aneinander. Wenn du dir jetzt mal so ein Mass Effect anguckst. Ein bisschen zu langweilig einfach, genau, ja. Mass Effect, all die anderen. Wie geil das ist, wie geil unterschiedlich diese verschiedenen Kulturen sind, die sie haben. Und hier ist es eigentlich immer ein bisschen dasselbe, nur manchmal das Matriarchat. Das ist ja auch eine Budgetfrage, also ist ja ganz klar, woran das liegt, oder? Nee. Ein Alien muss doch auch gut aussehen. Ja, und wenn du das mit so TV-Serienmitteln machst, guck dir mal an, wie hier die Raumschiffe und alles aussehen. Es geht mir jetzt nicht nur ums Aussehen, sondern auch ums Verhalten. Also du ordnest einer ganzen Rasse wie den Klingonen einfach nur einen Charakterzug zu. Die sind alle ein bisschen aggressiv so. Und die sagen immer noch, so, den Ferengi, eine einzige, die sind alle ein bisschen geizig und wollen alle ein bisschen Geld haben. Ja, so, dafür muss ich jetzt eine extra Rasse irgendwie mir ausdenken. Und das mache ich so, wenn du das vergleichst mit Mass Effect, wo du wie ich geile Hintergrundgeschichten hast für die verschiedenen. Ich fand, dass manche Mass Effect 3 Rassen eine bessere Hintergrundgeschichte und eine detailliertere und auch eine miteinander besser verknüpfte haben als in Star Trek, wenn man es mal so. Wir haben ja schon festgestellt, eine ganze Rasse kriegt da immer ein Klischee aufgedrückt und damit ist es dann oft gut, ja. Und die einen mögen halt die anderen nicht und das ist irgendwie, wird nicht weiter erklärt. Und bei Mass Effect hat man da, also die Kroganer, die ja erschaffen wurden, zum Beispiel von den, ach Gott, ich weiß es gar nicht mehr, aber da gibt es halt einfach geilere Prüfungen. Genophage meinst du, ne? Genophage, genau. Du wurdest ja von den Salarianern. Die Salarianer, die waren es, ja. Ne? Naja, gut. Genug davon. Ja, es sind auch unterschiedliche Arten, wie man sowas eben schreiben kann. Ich finde es auch, ich würde auch beipflichten, ich finde das Mass Effect als Universum mit den verschiedenen, nicht nur vom Aussehen, sondern auch von der Herkunft her Rollen, wesentlich interessanter, wo natürlich aber auch die sich teilweise viel bei Star Trek bedient haben. Auch, ne? Klar, also so, wenn du wenn du denken würdest, wenn die sich dann zusammengesetzt haben, okay, wie machen wir Klingonen aber geiler? Oh, lass uns die Krogane da mal draus machen, wo natürlich sehr viele Wurzeln der Klingonen dann da siehst. Oder in den Salarianern findest du auch, glaube ich, einiges von Vulkaniern dann wieder, wenn du dann genau drauf achtest. Also da sind ein bisschen. Also bestimmt. Ich meine, ja klar, sowas musst du ja immer irgendwie haben. Wenn du eine actionorientierte Serie hast, musst du auch eine Kriegergedönst haben. Nee, aber es ist natürlich ein Problem erst dann vermutlich, wenn, also bei TNG finde ich es noch gar nicht so schlimm. Mhm. So, das wird dann zum Problem, das sehen wir dann später bei Voyager und bei Enterprise, wenn es einfach so eine Formel wird, so ein Formula-Ding ist, wo du einfach immer, okay, neuer Planet, neue Rasse, Problem, wieder weg. So, und irgendwann siehst du das als Muster und es ist einfach immer dasselbe und dann hast du irgendwann echt ein Problem. Und das sind so solche Sachen, die zum Beispiel Serien wie Firefly natürlich komplett umgehen, indem sie aber sagen. Indem einfach es nur 13 gegenüber 800 Folgen gibt. Nee, einmal das, natürlich, du hast völlig recht, ne? Aber es gibt einfach keine Aliens. So. Hast du das einfach mal schön schlau umgangen? So, und, das in Richtung Firefly natürlich auch eine Sache, wo sie sich bewusst dazu entschieden haben, um ihre Sachen zu machen. Hier, Star Trek wird ja, wir haben es vorhin angesprochen, oft die Aliens sind ja eigentlich nur ein Alibi, ein Allgemeinplatz, um hier ihre den Menschen zu erklären. Ist er ein Alien oder hat er einfach nur eine Tätowierung im Gesicht? Nee, er ist, glaube ich, ein Alien, aber ein Alien, was eine Tätowierung im Gesicht hat, weil er noch speziell dann genetisch angepasst wurde. Er ist irgendwie so ein Krieger, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, manche der Aliens sahen auch genau aus wie Menschen ohne Nasen, teilweise dort. Ne? kann passieren. Haben manchmal ein bisschen grau im Kopf. Ne? Ja, aber sie haben die Macht der Bärte zum Beispiel einfach nicht genutzt, wie wir festgestellt haben. Sie hätten so viele Möglichkeiten gehabt, da sowas zu machen. Gibt zum Beispiel eine Alien-Rasse, die alle nur unten einen Haarwuchs haben und oben Glatze. Und dass Picard ganz sicher sie outglatzen will. Weil sagen wir, was ist das denn für eine? Hat so ein dichtes Barthaar. Und du merkst es aber gleich, das höhere Budget. In den Filmen gibt es dann mal so ein paar Sachen, die komplett anders aussehen, so ein bisschen rausfallen. Ne? Wie der vorhin schon erwähnte Typ mit den Füßen. So. Zum Beispiel, ja. Auch ein Mensch hat nur komische Füße. Also ein bisschen durch das höhere Budget, das können sie natürlich nicht nur in mehr Kameras, mehr Licht, mehr Sets oder sowas dann einbauen. Du musst natürlich auch ein bisschen dem Sci-Fi-Aspekt entsprechen. Es ist nur einfach so, nach einer Weile zerbricht so ein Universum dann einfach unter der eigenen Wucht. So, wenn du irgendwie 3000 Folgen machst, wo in jeder Folge ein anderes Alien mit einer anderen Nase auftaucht, dann kannst du auch die innere Logik irgendwann nur noch sehr schwer, nur noch aufrechterhalten. Ja. Vor allem, wenn du dann inhaltlich mit den Sachen nicht besonders viel mehr anstellst, als schon gemacht wurde. Also, ich will vor noch ein Bier, Gregor. Ich gebe dir gleich noch ein Bier. Okay, danke. Ja. Um kurz das mal anzuschmeißen, natürlich darauf werden wir in einem anderen Cast wohl zu sprechen kommen, wenn wir dann über DS9 und Voyager dann in Ruhe quatschen. Wie, da reden wir heute nicht mehr drüber? Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Ich glaube auch nicht, dass wir das schaffen. Achso, okay, gut. Ach, das meinst du. Aber ja. Wenn wir jetzt bei Next Generation sind, du pflichtest da schon gut bei, da hat es mich tatsächlich auch noch nicht so viel gestört, war vor allem, dort wurde zwar Ansatz genommen von den Sachen, die erste Serie schon gemacht hat, aber dort wurde viel von der Formel erst entwickelt. Die hatten auch knapp 180 Folgen oder sowas Zeit, um dort die Klischees festzusetzen, die man später kannte. Nimm sowas wie Deep Space Nine, was später gekommen ist, was die Formel angebaut hat und dort tatsächlich auf so eine Art 24-Serien-Style Geschichte hat, die dann durchgeht mit Allianzen, die dann gemacht werden, mehr so eine spannende Kriegsgeschichte, genau, das war die dann daraus geworden ist. Wo es nicht mehr Monster of the Week-Folgen war, sondern es baute sich immer weiter auf. Es ging einfach immer weiter. Genau, also Babylon 5 hatte das vorher, glaube ich, Babylon gemacht. 5 auch. Ach, das ist auch eine sehr schöne Serie. Dort wurde sehr viel gemacht, wo du eigentlich nicht dich wirklich daran gestört hast, dass die Cardassianer eben nur Plastikmasken oder sowas hatten oder was mit dem Thema da war. Das war völlig egal. So. Genau, weil das wesentlich nicht im Mittelpunkt stand, was du danach aber bei sowas wie Voyager oder Enterprise gesehen hast, die ja versucht haben, eigentlich die TNG-Formel wieder aufzusetzen, da ist es sehr, sehr in dir ins Gesicht tatsächlich gesprungen. In die Nase gesprungen, dass das damit gemacht hat. Aber lass uns mal konkret über Next Generation dann dort reden. Wir haben die alten Filme sind parallel noch ausgelaufen mit der alten Crew und 1987 ist wahrscheinlich jetzt so, Fabian, du bist glaube ich der jüngste von uns allen hier mittlerweile. Mittlerweile? Ja, super. Weil ich bin verharrt auf einem festen Alter, während ihr mich alle überholt habt. Ja. Wir machen einfach immer weiter. Machst so wie ein alter Ex-Praktikant von uns, der immer zu seinen Geburtstagsfeiern einlädt und ich glaube jetzt schon zum 6. Mal seinen 29. gefeiert hat. Ah, okay. No. Wir haben Next Generation damals primär, ich glaube, nach der Schule dann konsumiert. Ja, wie sah es bei dir aus? Du hast, denke ich mal, einfach, weil es so omnipräsent war, auch Next Generation überhaupt mal mitbekommen. Man muss ja nicht zwangsläufig Star Trek-Fan gewesen sein, um was von Next Generation gesehen zu haben. Also ich erinnere mich auf jeden Fall, dass es auch immer lief, dann so am Nachmittag, aber ich glaube, das war jetzt nicht so direkt. Wann lief das bei uns an, auch 87 14, 15, 15, ja, 87 im ZDF, glaube ich, oder vielleicht einen kleinen Tacken später, aber erst so Anfang, Mitte der 90er war es so dann diese tägliche Ausstrahlung auf Sat.1, dass es genug Folgen gegeben hat. Ich glaube, da habe ich das auch erst dann so aktiv wirklich verfolgt. Vorher war ich da noch ein bisschen zu klein unter Umständen für. Ich weiß schon, dass es echt so ein Ding war, was jeden Tag irgendwie tatsächlich kam. Man konnte es auch immer anschauen und es war halt auch dafür gemacht, dass man es so konsumieren konnte, so täglich am Nachmittag, wenn man eine Folge verpasst hat, war es nicht schlimm, weil es halt nicht dieses Konzept hatte, wie ihr gerade schon angesprochen habt, dass es so eine durchlaufende Handlung über mehrere Folgen hinweg hatte, sondern es waren halt so kleine abgeschlossene Dinger, so wie wenn man sich heute irgendwie, also für mich ist es ein bisschen wie so ein Drei-Fragezeichen-Hörspiel anhören, wenn ich mir so eine Folge Next Generation irgendwie nochmal anschaue. Das ist so ein bisschen so eine stundenlange Retro-Charme. Wobei ich aber ganz ehrlich auch sagen muss, dass bei mir das Interesse aber auch relativ schnell wieder abgeflaut war, was jetzt, also ich kenne die Star Trek. Wie kam das? Weiß ich nicht, also mich hat das jetzt nie so begeistert. Hast dich an Mädchen, für Mädchen interessiert? Vielleicht auch das. Oder Sport? Es war warm draußen am See. Ja, so wie heute zum Beispiel. Bist du rausgegangen? Ja, auch das. Nein, ich weiß nicht. Du hast dich mit Freunden getroffen. Ich habe jetzt mehr so einen Hinblick auf die Generationen danach. Also für mich, mich hat es jetzt nie so extrem gepackt, einfach das Next Generation. Ich fand das nett, aber ich würde nicht sagen, dass ich jetzt bewusst wirklich da ein richtiger Fan von gewesen wäre oder es jeden Nachmittag begeistert eingeschaltet hätte. Wovon warst du denn Fan? Boah, von was war ich denn Fan? Drei Fragezeichen. Ja, Simpsons. Mhm. Okay. Ja, aber das ist ja, ja. Das schließt ja an. Oder so Sachen wie A-Team, halt ein bisschen mehr actionorientierte Sachen. Ich fand Next Generation, glaube ich, auch immer ein bisschen langweilig. Hast du Action gerade nicht gesehen, wie das da gerade abging? Auch das, Wrestling war mal ganz groß. Ja, sehr schön. Also man hätte auch... Hast du eigentlich schon einen Podcast gemacht? Nee, noch nicht. Ach was. Ich habe da auch gesagt, ich wäre wahrscheinlich der Schlimmste für einen Wrestling-Podcast, weil ich mich über alles nur beschweren würde. Ohne Gregor den Wrestling-Podcast. Ja. Und Gregor hier so in die Ecke setzen und über den Mund kleben. Das ist so eine kleine Glocke, wenn dich immer stört. Ja, wie der Typ bei Breaking Bad, der nicht sprechen kann. Genau. Ding, ding, ding, ding. Der dann da drauf. Ich habe Marina Sirtis übrigens getroffen, Ende 1994, auf meiner ersten Convention in Buffalo, New York. Oh, sie hat mich Sweetheart genannt. Du hast echt so ein Fest, dass du auf so eine Convention geflogen bist? Nee, ich habe da, wie gesagt, ich habe da in Kanada gewohnt. Und, ach so, okay. Ist nicht wegen der Convention hingeflogen, aber wenn die mal schon da sind. In etwa war das so. Buffalo war dann in New York, also in den USA sind wir über die Grenze gefahren. Über Counselor Troy war das? Mhm. Mhm. Ah, ja, okay. meine Landsfrau, die Marina. Ach, damals auch. Griechenland? Ja, natürlich, Marina Silt. Also es war von, als ich Internet bekommen habe, war das eine der ersten Frauen, die ich versucht habe, nackt zu googeln. Echt? Ja. Bei mir, also gut, damals gab es natürlich noch kein Google. Jillian Anderson. Das ist auch so. Scully. Ja, doch, die auch. Die war aber auch auf jeden Fall direkt dabei. Hm. War eine der ersten. Ja, 94 müsste auch ihr so Höhepunkt der Attraktivität so mit gewesen sein, oder nicht? Marina Sirtis, oder meinst du, war sie da schon ein bisschen über dem Berg? Ich glaub, da war sie schon. Nicht mehr ganz so blutjung, aber schon. Mitte 30 oder so, glaube ich schon. Ja, war okay. Das ist ja widerlich. Sehr ekelhaft. Mitte 30. Ich bitte dich. Ja, die hat auch eine sehr raue Stimme. Sie hat sich bei uns bedankt dafür, dass wir ihr Haus finanziert haben. Thank you for my house. Thank you for my car. Sie kommt, glaube ich, aus England ursprünglich, oder? Die hat doch einen britischen... Griechenland. Ja, Griechenland herkunftsmäßig, aber sie ist, glaube ich, in England aufgewachsen, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Deshalb hat sie auch einen... Die haben ja versucht, in der TV-Serie, das hat man im Deutschen natürlich nicht so gehört, aber als ich auf den DVDs dann die Englischen geschaut habe, die hat ja schon ein bisschen so einen leicht gefühlt slawischen Akzent oder sowas. Sie hat sich nicht ganz so direkt sauberes Oxford-Englisch, was sie dort spricht. Also sie sollte so, die Betasoiden haben anscheinend einen Dialekt, den sie da haben, den man doch noch nicht, glaube, das hört man im Original spricht sie oder in ihrem echten Leben spricht sie dann eben mit so einem leicht britischen Akzent, was dann noch mit durchgekommen ist. Macht die eigentlich heutzutage noch irgendwas? Nee, oder? Schauspieler nicht mehr. Ich glaube, macht doch kaum einer aus denen, oder? Nur Jonathan Frakes hat es geschafft. Naja, auch gut, dass du es ansprichst. 94, 39 lieber, ist sie dort gewesen. Lieber Simon, gut, dass du es ansprichst. Es gibt gerade eine Kickstarter-Kampagne von Tim Russ, Tuvok aus Voyager. Enterprise. Nein, wie, aus Voyager. Renegades. Oder Marauders oder irgendwie sowas. Ja. Da ist nur Scheiße, Sir. So. Bei Spaceballs. Da ist was? Auf jeden Fall. Der Typ, der die Wüste durchkennt bei Spaceballs, das wie, ist Tim Russ. Wie dem auch sei. Das ist echt Tim Russ? Ja. Wie gibt's nicht mal Scheiße, Sir, bei Spaceballs? Ach was. Ja, dann hat er wenigstens eine gute Sache gespielt. Ja. Der will ja gerade auf Kickstarter so einen neuen Film machen mit ganz vielen, leider nur Leuten von Voyager. Deshalb muss man das auch wie ich nicht kickstarten. Ja. Und es klingt eigentlich genauso wieder wie die alte Star Trek-Formel in ihrer schlechtesten. Marina Sirtis. Bei Mass Effect. Ach, das ist ja geil. Was? Wo? Was? Wie war das? Materialchen in Indonesien. Das ist ja eine geil. Der, ist, glaube ich, die Materialchen der hier von Liara. Wie heißen die nochmal? Ja, die Mutter oder nicht? Nee. Ist sie das nicht? Eine von den. Ja, es muss ja eine von den Großen sein. Gespielt. Ja, beim Finale. Das war ist sie ja super cool. Mit dabei. Tatsächlich. Ja, aber das haben die ja sowieso gemacht. Die haben da, na, egal. So, die wollen ja gerade sowas kickstarten. Also, das ist offensichtlich Leute, die nichts mehr zu tun haben. Und sich denken, Alter, ich werde nichts mehr, aus meinem Leben wird nichts mehr, lass uns nochmal irgendwie so ein Star Trek-Dinges machen, ansonsten kriegen wir gar nichts mehr hin. Vielleicht sind da noch irgendwelche verzweifelten Fans, die uns wieder sehen wollen. Bestimmt sind da welche, die das finanzieren, bin ich mir ganz sicher. Ja, natürlich. Ich weiß nicht, wie es gerade ist. Kannst du ja mal nach. Ist ja auch egal, muss auch nicht. Würde ich nicht machen. Klingt wie langweilig. Denn das ist ja eine Sache, die ich jetzt eigentlich ganz am Schluss sagen wollte. Das Star Trek-Prinzip funktioniert ja inzwischen leider nicht mehr. Dieses Prinzip, so eine Story aufzubauen, kannst du, glaube ich, inzwischen nicht mehr machen. Nee, du musst es irgendwie wirklich neu erfinden. Ja. Der Film hat, finde ich, gut gezeigt, in welche Richtung es gehen kann. Genau, der Film hat gezeigt, so muss man inzwischen erzählen, das hier geht gar nicht mehr und man hat es an Voyager und Enterprise einfach gesehen, dass das schon längst überholt war in Zeiten von Firefly. Ja, aber okay, wenn du jetzt sagst, der Film hat gezeigt, wo es geht, für die Filme vielleicht, wo es weitergehen kann, aber eine Serie auf dem Niveau ist ja gar nicht finanzierbar. Da kannst du eigentlich sagen, Space Opera kannst du vergessen eigentlich. Ja, du kannst es ja machen wie Firefly. Es geht ja im Grunde Firefly darum. Hat ja nun wirklich, also allein diese Pistolen, Western-Welt, das fand stimmt. Ich alles ja, schon. Mir geht es da gar nicht ums Fertig für Space. Es geht vor allem um die Dynamik zwischen den Charakteren. Das Schlimme an Star Trek, also ich fand es an Voyager ganz besonders auffällig, ich nehme es einfach mal kurz vorweg. Nee, mach. Voyager, die Dynamik zwischen den Charakteren, wenn zwei sich streiten, dann funktioniert das folgendermaßen. Person A, das ist mein Standpunkt. Person B, dies ist mein Standpunkt. Person A, das ist mein Standpunkt. Person B, dies ist übrigens mein Standpunkt. Wegtreten. und sie gehen auseinander. Dann kommen sie noch dreimal wieder zusammen. Es findet keine Entwicklung statt, bis am Schluss irgendwas passiert. Es ist völlig langweilig. Die Charaktere haben nichts miteinander. Also da passiert nichts. Die tauschen sich nicht aus. Und am Ende hat Janeway recht. Und am Ende hat Janeway sowieso recht. Voyager, ja, du hast auf dem Schiff eine total unsympathische Kapitänin, die du gar nicht angucken willst. Du hast Tuvok. Ein Charakter ohne Emotionen. Ohne Emotionen funktioniert nicht. Es funktioniert alles über Emotionen. Das alles, was diese Geschichte, oh, ich habe keine Emotionen, ich muss ein bisschen lernen, ist seit Spock und Data komplett auserzählt. Dann hast du nachher noch einen Charakter, Seven of Nine an Bord, die auch keine Emotionen hat. Ja. Aber um das Ganze irgendwie ein bisschen aufzulockern, hast du Neelix, einen Charakter, der einfach nur scheiße albern ist. So. Und dann, abgesehen davon, dass du diesen super Renegade-Hotshot-Flieger hast, der einfach aussieht... Tom Paris, der aber aussieht, als ob er aus dem Hamburger Tennisverein kommt, so was überhaupt keinen Sinn macht. So, also du hast... Das Problem ist, bei Star Trek gibt es keine Konflikte. Und das ist das große Problem. Das ist wirklich das Problem. Das hast du in dem neuen Film gesehen. Es gab Konflikte, da haben sich Kirk und Spock sogar geprügelt. So, sie wollten es bei Voyager schon machen. Oh, da ist der Maquis, also diese Rebellen-Dinges an Bord. Also und du denkst, hä, wo sind denn jetzt hier die Konflikte? Das ist gar kein Konflikt. Wir haben es vorhin angesprochen kurz, um da es nochmal, bitteschön, nochmal dann auszuführen. Die Leute, die später bei Voyager dann das mitgemacht haben, also die Leute, die dann DS9 und Voyager gemacht haben, sind alle aus dem Next Generation Schreiber-Universum dann entstanden und Leute wie dann Ron Moore, Ira Stephen Baer und wie die da alle heißen, haben DS9 gemacht und dort eine andere Art von Erzählweise dann eben dieses Serialisierte, wo da tatsächlich so eine Kriegssituation mit ständig wechselnden Allianzen und Betrugswellen und was auch immer dort das recht spannend hochgehalten hat. Die Leute, die zu Voyager hingegangen sind, haben als Grundidee, als Konzept eigentlich sowas genommen wie eher Kampfstern Galactica, die alte Serie, ne, dass jemand auf einer ganz weiten Reise ist und dort wirklich, es war sehr viel von Kampfstern Galactica drin, ne, dann Rohstoffknappheit und Leute, die sich eigentlich nicht mögen, aber ständig auf der Flucht sind wegen einem Feind, der sie ständig verfolgt und alles. Das Potenzial, was dort gewesen ist, wurde dann eben glatt gebügelt, damit du nach Möglichkeit wieder dieses alte TNG-Konzept, was dort eigentlich auf diese Grundidee nicht gepasst hat, draufgefropft wurde. Es wurde alles flach gemacht, es wurde relativ an den ganzen Konflikten, die wurden schnell dann aufgelöst, damit dann dieses Alien of the Week oder Geschichte of the Week dann dort erzählt wird. Und man sieht es ganz gut, später als der richtige Reboot von Kampfstern Galactica genommen wird, das sind Leute, die an DS9 gesessen haben. Und es ist eigentlich eine ähnliche Grundidee dann natürlich wieder, das Original befruchtet, die Kopie wieder das Original, mit dem zeugte speziell in den ersten Staffeln von der neuen Kampfstern Galactica Serie A-Action im TMG-Bereich, hat man dort gesehen, was für ein Potenzial Voyager gehabt hätte. Ne? Was die da alles dann in den ersten Staffeln angestellt haben vom neuen Kampfstern Galactica, hätte Voyager so viel Pfeffer gegeben, speziell mit dem Universum, was da gewesen ist, das hätte echt super funktioniert. Leider ist eben alles verschenkt gewesen. Ja. Ich muss auch sagen, ja, Battlestar Galactica war jetzt, ich fand ziemlich cool, wie die Serie gemacht ist und ich fand auch manche Folgen geil und ich fand auch den Anfang eigentlich schon super. Aber es hat es für mich am Ende einfach nicht gebracht. So, ich habe es bis zum Ende geguckt und am Ende war es nicht wie bei Lost, sondern schlimmer als bei Lost, weil auch, man hat viele Hängerfolgen einfach hingenommen, weil man dachte, okay, es geht weiter irgendwie mit der Geschichte und dann am Ende habe ich das alles nicht mehr gerafft und es war mir auch fast egal. Das war auch scheiße. Aber da gab es so gute Folgen, gerade in den ersten Staffeln fand ich, die wirklich gezeigt haben, wie viel Potenzial da drin steckt. Ja. Aber vom Grundkonzept her ist das ja so. Hallo Trant! Hallo! Vom Grundkonzept ist das ja so, dass. Super cool. Das ist sehr geile rote Jacke dran. Damit man dich im Dunkeln auch gut sieht. Sehr schön. Wenn du mit dem Bahnträger da stehst. Generelle Prinzip ist ja generell, du musst, damit etwas geil ist, musst du einfach Drama drin haben. Du musst irgendwie Emotionen drin haben. Da muss was passieren, da muss eine Entwicklung sein. Passt schon. Und das war das Coole, das hat bei Battlestar Galactica passiert. Das war ja einfach nur zwischenmenschliches Zeug, was da passiert ist. Ob das jetzt im Raumschiff war oder sonst was. Das ist das, was es geil gemacht hat. Das Problem ist, das passiert bei Star Trek. Gar nicht. Überhaupt nicht. Und irgendwann funktioniert das einfach nicht mehr. Bei der 500.000. Folge ist es dann einfach mal vorbei. Ich persönlich, dann kannst du gleich weitermachen, Gregor. Ja. Wundere mich, dass, wie hieß das Ding, Stargate, dass das so lange gelaufen ist. Oh ja, aber das ist glaube ich... Ich will nur kurz sagen, ich habe es nicht wie ich gesehen, deshalb will ich mir da nicht so viel was erlauben. Nur ich weiß, dass es im Grunde dasselbe Prinzip war, nur dass sie... aber immer irgendwo anders hingereist sind. Ne? Und immer die zwei, drei Folgen, die ich mal gesehen habe, dachte ich, Ja, das finde ich nicht mehr zeitgemäß. Das also ist, wollen nicht gucken. Ist jetzt schwierig, glaube ich, das irgendwie politisch korrekt zu bewerten. Aber ich habe mal so zu meiner Abi-Zeit von ungefähr 11, 12 Jahren in der Videothek gearbeitet. Und da war immer das einer der großen Renner, die ganzen neuen DVDs, die es von Stargate gab. Du hast aber gesehen, dass auch eine andere Zielgruppe, die das geschaut hat, das sind halt Leute, die auch, ich sag mal jetzt, Walker Texas Ranger geschaut haben und da gedacht haben, das ist eine geile Action-Serie. Also ich glaube, Stargate ist sonst... Wo ist da bitte die Überschneidung? Aber Stargate und Walker Texas Ranger... Es ist halt so eine Art von, es ist sehr einfach strukturiert, es ist für einen relativ einfachen Intellekt gestrickt. Also Stargate ist gerade die späteren Sachen dann, wo hat er nicht auch immer Richard Dean Anderson dann Hauptrolle gespielt? Ja, Richard Dean Anderson war die Hauptrolle. Ich weiß nicht, ob das am Anfang schon so war, aber später gab es ja da auch diverse Spin-Offs und es gab unglaublich viele Staffeln. Es war einfach eine billig produzierte, leicht zu verstehende Serie mit ganz einfachen Strukturen. Ja, deswegen hat die so gut funktioniert. Ja, man hat gemerkt, die funktioniert geil. Da koten wir ganz viel davon raus. Ja. Da muss der Gregor sich natürlich zu Recht in seine Nerd-Ehre gekränkt fühlen. Ich muss gleich dann noch ein bisschen... Ich gucke gerade, ob hier immer Stargate-DVDs rumstehen. Die habe ich verkauft mittlerweile, die Stargate-DVDs. Okay. Mein Vater hat kein hohes Niveau, was Filme und Serien angeht und der fand halt Stargate sehr, sehr gut. Man hat es alles geguckt. Den Film oder die TV-Serie? Nicht den Film, die TV-Serie. Die TV-Serie selbst dort aus. Ich habe Stargate tatsächlich, als es normal gelaufen ist, nicht geguckt damals, weil einfach so, du hast nur so und so viel Zeit als Nerd, wo du konsumieren und auch andere Sachen erledigen kannst. Ich habe es vor einigen Jährchen tatsächlich nachgeholt und ich muss sagen, ich mag Stargate als TV-Serie eigentlich sehr gerne, weil es ist die TNG-Formel, die klassische, nur eben unter einem anderen Konzept gebaut und es hat sich tatsächlich auch in Richtung später auch ein bisschen so DS9-mäßig entwickelt mit einer fortschreitenden Geschichte. Dass du dann auch Sachen hattest, die dann weitergegangen sind. Und es hat wesentlich mehr mit so Sci-Fi-Konzepten gespielt, was später verloren gegangen ist bei den neueren Star Trek-Sachen. Ich hab's gern geschaut, aber es hat sich natürlich irgendwann dann auch selbst aufgelöst nach, es gab glaube ich 3 Spin-Offs, dann Stargate Atlantis, wo die dann auf einem anderen Planeten gelandet sind. Die Darsteller wurden einmal ausgetauscht, dann gab es nicht mehr MacGyver als Hauptdarsteller, sondern Ben Browder von Farscape ist dann der Hauptdarsteller geworden. Hat wahrscheinlich trotzdem noch funktioniert, oder? Für die letzten Staffeln. Es ging, also die Leute haben sich irgendwann mal so extrem dran gewöhnt. Es gab ja auch mal den Battlestar Galactica-Versuch von Stargate, wo die dann, wie ist diese letzte Serie, die dann für 1-2 Staffeln mit... So mit hier Dinges, mit Ren... Ren... Na? Bagby. Ja, wie heißt er denn nochmal? Mit Bagby, ne? Der jetzt auch Rumpelstilzchen spielt in Once Upon a Time. Auf jeden Fall wurde auch versucht, es gab noch einen Spin-Off, der mehr in Richtung so Konflikte und zwischenmenschliche Geschichten wie in... Okay, weil letztendlich das ist doch das, was wir eigentlich wie ich sehen wollen. Und das ist doch das Problem. Das wurde gleich abgesetzt. Ja, ach so. Ja, okay. Nach 2 Staffeln. Also Stargate hat sich, ich hätte auch nicht gedacht, dass es so lange überlebt. Es gab, glaube ich, wirklich insgesamt, wenn du die Spin-Offs zusammennimmst, so 14, 15, 16 Staffeln. Von Stargate, was du an Folgen gucken kannst, was fast schon nah dran kommt an die Star Trek-Nummer. Es war so ein bisschen der Ersatzdroge, glaube ich, für viele, wo dann TNG nicht mehr gelaufen ist, das Klassische. Und die neuen Star Trek-Serien ja auch, wann sind sie ausgelaufen? 2000. Ne? 2000 war ja Voyager fertig oder 2001. Und Stargate ist so kurz vorher am Anlaufen gewesen und hat so die 2000er damit überbrückt. Weil Enterprise hast du ja nicht unbedingt viel Sonst Spaß gefunden. Sonst hätte man die auch nicht rumgekriegt, ne? Ich glaube tatsächlich, wenn es parallel zu Star Trek gelaufen wäre, ne, nur sowas wie Babylon 5 hat halbwegs funktioniert, weil das eben ein anderer Ansatz gewesen ist und ich auch sehr viel Spaß mit Babylon 5 gehabt habe. Aber ich will nicht schlecht, dass es auf Star gekommen ist. Und die erste Folge, weil es für einen Konkurrenten für HBO produziert wurde, hatte Nudity und nackte Tatsachen drin. Trant, hast du früher, also die erste Stargate-Folge meinst du? Also Frauen komplett nackt. Ja, bei der allerersten Stargate-TV-Folge. Hast du früher Star Trek geguckt? Hast du die Serie oder was? Ja. Nee, habe ich nicht. Okay, danke. Warum nicht? Keine Ahnung, war mir immer zu... Also ich mochte immer Raumschiffkämpfe und gut gemachte Aliens, die aber nicht so humanoid aussehen. Alles das, was es gab. Ja. Genau, das ist, also, ja, ich kann dir mal was dazu sagen, ganz kurz nur. Ich kann nicht viel dazu beitragen, aber ich mochte zum Beispiel Battlestar Galactica viel lieber, weil es da halt Weltraumkämpfe gab, da wurde geschossen, da wurden Leute abgeknallt. Auch wenn es immer die Zylonen waren viel geiler. Ja. Und es waren einfach, weiß ich nicht, Charaktere, mit denen ich was anfangen konnte. Das war alles ein bisschen simpler gestrickt. Und bei Star Trek, ist korrigiert mich, aber das war eigentlich nur eine Seifenoper, oder? Ja, ist Seifenoper. Und wir haben viel geredet. Ja, es ist eine Space Opera. Also, ja. Naja, so, das war's. Ja, hier, bitte Uke. Erstmal weniger Chips. Gut. Wir haben effektiv jetzt aber schon quasi unser Fazit fürs Ende des nächsten Casts dann sozusagen gemacht. Nee, jetzt fangen wir an mit TNG. Das war nur kurz zwischendurch eingeschoben. Genau, wir reden jetzt nochmal über... Weil die Gemüter sich erhitzt haben. Trant, das ist dramatisch, man sollte nicht lachen über Leute, die dort... Außerdem ist das der klügste Assassin des Universums. Es gab auch mal eine Star Trek Next Generation Folge, wo Picard dann Bruce Willis gewesen ist, ne? John McClane. Das war so super, die Folge. Eine Die Hard Variante, wo er nur Picard wollte seinen Sattel zurückholen von der Enterprise, aber da, weil die mit einer Baryonwelle dann das Schiff gereinigt haben. So geil. Ja. Oh, warte, doch, ich erinnere mich. Warum muss man sich eigentlich immer so cool hinstellen, wenn man gebeamt wird? Das war die Folge, wo er als einziger da war und dann aber so wie Terroristen quasi das Schiff übernehmen wollten, genau. Getarnt als Reinigungsfirma, die das irgendwie... Er hat sich getarnt als Mod, der Friseur. Der war ja ein Booleaner, diese ganz blauen mit diesem Streifen durch die Nase. Ja, genau. Nur die wussten natürlich nicht, die Terroristen, wie der ausschaut und dass ausgerechnet der Captain ist, der sie dann so diehard-mäßig, aber nicht ganz, weil du darfst ja nicht so brutal sein im Fernsehen, dann einen nach dem anderen erledigt hat. Phaser auf, betäuben. Ja. War so ein Vorläufer für Star Trek 8 dann ein bisschen gewesen, wo du dann Action Picard dann später hattest. Super. Ja, aber Action Picard war nicht mein Lieblings-Picard. Weltraum, unendliche Weiten. Wir befinden uns in einer fernen Zukunft. Dies sind die Abenteuer des neuen Raumschiffs Enterprise, das viele Lichtjahre von der Erde entfernt unterwegs ist, um fremde Welten zu entdecken, unbekannte Lebensformen und neue Zivilisationen. Die Enterprise dringt dabei in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Next Generation, 1987 gestartet, nach dem vielen Kredit, den die Filmserie wieder dann bei der Öffentlichkeit für Star Trek wieder zurückgebracht hat, ist eine TV-Serie angelaufen. Man hatte Elemente dort drin gehabt, wie wir vom ersten Star Trek-Film angesprochen haben, Ilya und Decker, die beiden Charaktere wurden quasi neu interpretiert in Commander Riker und Deanna Troi. Als Deanna Troi als Empathin, die Emotionen lesen kann, und Commander Riker als der jugendliche Action-Captain. Das ist der alte Kirk wieder. Diesmal war Kirk eben nicht der Kapitän, sondern Kirk war der erste Offizier. Genau. William Riker sollte eine Art Kirk-Ersatz sein, weil als Kapitän hat man eben was anderes genommen, einen eher ein bisschen älteren, distinguierten Gentleman aus Amerika. Nicht die typische Action-Held-Chef-Pose, die dann da gewesen ist. Ich finde, so zu der, das passt schon dazu, dass es eben nicht jemand ist, der permanent sein Hemd verliert und irgendwie direkt, auch wenn Picard trotzdem der Erste ist, der direkt auf jeden neuen Planeten beamt, scheiß auf irgendwelche Sicherheitsregeln, der Kapitän bleibt an Bord. Nee, ich gehe immer schon mit bei jedem Scheiß. Sie haben es am Anfang noch ein bisschen mehr enforciert, dass der eben noch mal mehr, also dass das Commander Riker runtergeht und die Action macht, aber da beschwert sich natürlich, glaube ich, auch der Schauspieler. Dann. Es war aber auch dieses so, also oft wollte man ihm das verbieten, aber er hat es trotzdem gemacht. Ja, bei Kirk wurde die Frage eigentlich kaum gestellt, soweit ich mich erinnere. Die waren ja auch nur zu viert. Er hat auch immer das große Pech gehabt, dass natürlich, wenn irgendein Alien aus dem Weltraum durch die Schiffsdecke dann geflogen ist, ausgerechnet direkt in sein Schlafzimmer und ihn dort besetzt hat oder was auch immer. Immer direkt auf die Brücke. Direkt. Die Aliens wissen ja explizit, ich kenne dieses Schiff nicht, aber ich weiß, da oben ist die Brücke, millimetergenau beam ich mich dahin. Also Patrick Stewart als Captain Picard sollte natürlich eine andere Rolle dann dort spielen. Er sollte eben nicht der typische Captain Kirk gewesen sein. Dazu wurde eben Commander Riker dann dazu gegeben, um dort die Diskrepanz nicht mehr zu haben. Auch der Rest der Leute, die Charaktere, die dazugekommen sind, sollte ein bisschen so anlehnen an was man vorher kennt. Ne, sowas wie Data ist natürlich als Android gedacht als eine andere Variante des Vulkaniers. Ne, oder im Grunde hat es so angefangen, aber natürlich mit Möglichkeiten, mit Ansätzen, wie du in der Geschichte komplett andere Charakterwege gehen kannst. Ne, die Erforschung, wie menschlich ist ein Android oder wie... Pinocchio ist das, ne? Zum Beispiel, ne? Also jemand, der ein Betrachter von außen, der aber dann, mit dem du sehr viele Geschichten drumherum stricken kannst und auch sehr, sehr viele schöne Sachen und nicht so schöne Sachen, die innerhalb der Story mit ihm gemacht wurden dann später. Geordi als so 80er Jahre Future Blinder. Ne, die Uridee war tatsächlich gewesen, dass Geordi sollte... Future Blinder. Geordi sollte, das war eigentlich mehr so fast wie so ein Gag gewesen, er sollte der Steuermann des Schiffs sein, er sollte der Zulu sein und das Schiff fliegen. Und haha, ein Blinder fliegt das Raumschiff. Hat sich natürlich dann später anders dann entwickelt, dass Geordi dann quasi zum neuen Scotty geworden ist und dort Chefingenieur sich dann gemausert hat. Du hattest die Psychologin auf dem Schiff dann eben mit Marina Sirtis mit... Das ist schon eine echt komische... Das ist sehr 80s. Ja, eben, das ne? ist so... Lass uns mal über unsere Gefühle reden. Ja, wir machen hier nicht nur Action, du hast einen älteren Kapitän und er will immer über die Gefühle reden und es soll ja auch jeder dann gut geistig auf dem hohen Level sein. Ne? Und es hatte ein bisschen sowas Weltverbesserisches. Ja, das passt ja zu dem Geist der von Next Generation wirklich, dieses wir sind friedliche Forscher und ey, kein Problem, wenn es da Probleme gibt, versuchen wir immer es irgendwie am besten für alle zu lösen, wir halten uns an unsere Regeln, wir sind cool. So, halt, das war halt einfach so, wenn Fernsehserien Kleidungsstücke sind, dann ist das eine Korthose so ungefähr. So eine, oder aber eine Korthose, die du gerne mal trägst einfach. Nee, ich hab Korthosen gehasst. Aber ich mochte Next Generation. Also ich hab vor allem echt, oh, das ist meins. Oh, ja, aber ich kann da jetzt nicht reingehen. Ist ja alles Käse. Wie dann kann ich denn hier leise machen? Und wir reden dann weiter. Ich habe hier einen alten Nokia-Knochen und der Fabian meint iPhone 5. Also Next Generation ist tatsächlich eben andere Wege gegangen. Es hatte sehr, sehr viele 80er-Sensibilitäten, auch vom Look her aus. Ne, dass die neue Enterprise, die Enterprise D, mittlerweile waren wir dort angelangt in der Nummerierung, hatte mehr ein bisschen was von so einem Interieur, von so einem 80er-Jahre-Hotel, einem modernen Hotel ein bisschen mit so Beige-Farben und alles heller leuchtet. Dass die Enterprise war auch selber jetzt nicht mehr nur als Forschungsschiff angedacht, sondern dass die Familien der ganzen der Besatzung haben auch dort gewohnt, diese große Untertassensektion oben, wo die ganzen Leute ihre Leben hätten führen sollen. Also es war eine da ist ja auch ganz viel Verantwortung dann in dem Schiff. Also da ist dann klar auch, ey, man muss sich um diese Leute ja auch mitkümmern. Ja, die hängen ja mit dran. Die Gedanken, die vorab reingegangen sind. Straßenfeste irgendwie veranstalten. So. Im Arboretum Symposien. Kann man sich mal dann hinsetzen. Straßenfeste vor allem. Hallenfeste. Gangfeste. Gänge haben sie genug. Gängefeste. Ja. Gänge. Oder auch diese Jeffreys-Röhren oder wie die heißen. Genau. Wir treffen uns in Jeffreys-Röhre 3. Du bringst das mit, ja. Da wird auch niemand dort rumgehen und Graffiti einfach auf die Wände machen, der würde ja sofort erwischt werden. Das wäre, was ist denn so? Das wäre auch so, wenn denen dann die Geschichten dann komplett. Wenn den Geschichten komplett ausgegangen wären, gibt es auch den Graffiti-Künstler auf der Enterprise oder so. Ja, ich meine, das ist so diese komplett andere Welt, die da dargestellt wird. Den Unterschied hast du auch schon mal so gesehen zwischen Deep Space Nine und Babylon 5. Wenn das hier die Galaktika wäre, dann würden die sich die ganze Zeit streiten und irgendwie, dann würde Picard irgendwelche Befehle geben, dann würden die Leute sagen, nee, mach ich nicht und so, ja. Will ich nicht und politisch, nee, hasse, nee, blöd. Ist ja. Alles. Hier sieht man ein bisschen mehr, glaube ich, die Grundideen, die Gene Roddenberry immer sehr propagiert hat von er wollte eine friedvolle Zukunft darstellen, die ist hier ein bisschen ungefilterter, als sie noch bei der allerersten Serie geworden ist, die natürlich viel unter anderen Gesichtspunkten produziert wurde. Hier hat er natürlich schon so viel Einfluss gehabt, dass er seine doch eher recht einzigartige Sicht, wie so eine Zukunft funktionieren kann, dass eben Konflikte nicht innerhalb der Menschheit sind, sondern stell dir mal vor, wie wäre es, wenn wir unsere Konflikte gelöst hätten, im besten Fall, und wir von außerhalb dann Sachen dazu bekommen, dass er das ungefiltert auf den Schirm bringen konnte. Das ist für mich auch einer der Charmes, die diese Serie hat. Sie ist einfach, man könnte sie weichgespült im Kontext mit anderen Sachen vielleicht nennen, aber ich finde es auch angenehm mal, dass es eben nicht immer dieses knallharte schwarz-weiß Star Wars-Universum dort ist. Das kann ich auch, da habe ich auch meinen Spaß mit und so weiter, das kann ich auch dann genießen und ich mag auch dann die wirklich zwischenmenschlichen Konflikte bei so einem Galactica oder solche Art von Serien oder die ganz aufwendige Soap-Opera, die dann bei einem Babylon 5 dann passiert ist. Aber das ist auch für mich auch tatsächlich wie so eine Sicherheitsdecke, wo man sich dann nochmal dann zurückziehen kann und einfach mal Science-Fiction-Geschichten genießen kann, die eben nicht immer darauf hinausgehen, dass sich alle an der Gurgel hängen. Computer, Sicherheitscode aufnehmen für den Zugriff auf alle Funktionen, die vorher auf die Brücke übertragen wurden. Geben Sie den Code ein. 17346732147 Charlie 32789777744 Tango 732 Victor 731111788 7324767897643 Sperre. Sicherheitscode intakt für alle spezifizierten Nachfragen und Befehle. Habt ihr denn Lieblingsfolgen? Also, weil ich habe ein paar Folgen, die ich gut in Erinnerung. Oh, ich muss mal gerade hier ein bisschen rumknuspern. Moment. Da werden sich einige Leute ordentlich beschweren, aber da müsst ihr damit rechnen. Ja, ihr dürft eigentlich knistern. Also ich war das eben die ganze Zeit nicht. Ich habe tatsächlich eine Handvoll Folgen rausgeschrieben. Also vielleicht fällt euch dann ja auch ein. Ich kann eine Handvoll hier nennen, die hier draußen. Ich fange gleich mal an. Ich habe nämlich letzt eine nachgeholt, die ich irgendwo gelesen habe. Die hatte eine interessante Storyline und zwar Data kriegt eine Alte sozusagen, aber halt so richtig, so die verliebt sich in ihn, er weiß halt nicht, was er machen soll, fragt dann die ganzen Kollegen. Es geht halt quasi auch so um Beziehung und Liebe und er ist halt der Vollidiot. Die fand ich auch, glaube ich, ganz süß. Sie hatte so große Augen, ne? Ja. Es war eine süße, ja. Also ich hätte die auch genommen. Und vor allem eine erstaunlich nett und gut erzählte Geschichte. Das hätte auch sehr aufs Klischee dann rauffallen können. Ne? Das hattest du ja auch schon. Ich bin gut ausgestattet. Oho, gleich mal ins Bett hier. Ja, man fragt, also es gibt ja diese eine, wo sie alle wie auf Alkohol sind. Wo Data was mit, hier, wie heißt sie? Die auch stand leider stirbt. Tascha. Und sie ist ja dann so ganz anti, so nach dem Motto, so lass uns nie wieder darüber reden, als sie wieder nüchtern sind. So der Klassiker. Never fuck the company. Es wird dich ja zum Glück, ist sie dann ja auch, also zum relativen Glück, aus dem Leben dann geschieden, dass er sich das nicht den Konflikten dann. Uke freut sich über eine Mittelalterfolge, oder was? Nee, das ist glaube ich, ein fremder Planet nur. Ist auch sehr häufig benutzt. Der zufällig aussehen wie ein Zelt. Ja. Das ist gleich der Picard mit der pockennarbigen Nase. Kommt er dann gleich dazu? Ich muss, wenn ich das hier sehe, Damok und Jalat auf Tanagra. Großartig. Wo sie kommunizieren, oder? Dann ja, über Geschichten. Das ist zum Beispiel eine Sache, wo du dann auch Aliens dann hattest, die tatsächlich mal wirklich anders gewesen sind, als wie die Menschheit funktioniert hat. Das war sofort Picard eine spannende Folge. Genau, Picard mit einem Alien auf einer Welt ausgesetzt, wo die von einem Monster dann angegriffen werden und beide müssen miteinander reden, aber die Aliens verständigen sich nur in Analogien und irgendwelchen Geschichtsfiguren, wo du dann den Kontext draus siehst, der Picard natürlich komplett fehlt. Sie reden halt wirklich sehr simpel. Also sie haben eine sehr simple Syntax und alles. Das ist ja auch eine der Folgen, die für Sinnlos im Weltraum neu synchronisiert wurden. Ja. Das ist eine, wo sie sich so... Sie wahrscheinlich mehr Sinn ergeben, was der erzählt hat, als die Original. Ja, die Sinnlos im Weltraum-Folge war eigentlich, man sieht dann das Original irgendwann und man kriegt diese Dialoge nicht mehr aus dem Kopf, das ist das Beste. Man hört ständig nur diese Schwachsinnsdialoge, sieht aber die Originalfolge und kann sie auch nicht mehr ernst nehmen. Gut, ich kann... Die andere war jetzt zum Beispiel, wo Picard gefangen genommen wurde, als Versuchsobjekt. Mit den drei anderen Aliens. Genau, wo es diese komischen Drops gab zu essen. Und der eine konnte die nicht essen und wollte dann die anderen essen, weil er eben auf Fleisch basiert irgendwie. Und das war dieser Konflikt, ja. Und die Aliens haben sie überwacht. Kennst du die, Uke? Du hast das im Weltraum auch schon gesehen. Eine recht frühe Folge. Das ist nicht mit den Cardassianern, wo er dann an der Decke hängt, oder was meinst du? Nein. Das ist relativ früh gewesen, wo Picard mit eben einem anderen Crewmitglied und zwei anderen Aliens. Von Aliens. Und die wollten irgendwie das als Studie dann benutzen, ist am Ende rausgekommen, zu sehen, wer wie reagiert, wenn die dann aufeinander geraten oder wer würde gewinnen, würde die Gewalt gewinnen oder das Hirn und so weiter und so fort. Picard hat natürlich alle überlistet und am Ende die Leute, die das rausfinden wollten, in ein Kraftfeld gefangen. Und das ist so super, weil in Sinnlos im Weltraum ist er deswegen der Krasse, weil er einfach alle permanent bedroht und sie halt offensichtlich alle Angst haben, weil er verrückt ist. Ja. Und das passt einfach noch besser, als die ständige Hin- und Hergerede und nein, diplomatisch und so. Nee, einfach, er droht allen Gewalt an. Und dadurch eskaliert es nicht. Ja. Es ist super. Eine meiner Lieblings-Sinnlos im Weltraum-Folgen. Ich glaube sogar die beste. Die mit dem Moped ist auch noch gut. Wenn ich zuhaue, dann fliegen hier Fetzen. Lass mich aus deinem Streit raus. Sonst muss ich nämlich echt mal testen, ob ich meinen Stiefel zwischen deine Zähne kriege. Wieso sind sie denn immer über mich so erbost? So bogeln sie doch auf diese junge Dame ein. Wieso denn auf mich? Ich bin nicht sicher, ob sie nicht mit den Entführern kollaborieren. Oder sicher, Picard. Rein theoretisch könnte es jeder in diesem Raum sein. Auch sie, mein werter Picard. Hey Junge, wenn du weiter so ein Scheiß laberst, dann kriegst du wirklich meinen Stiefel in die Fresse. Meine Mau. Wenn ihr alle zuhört, dann will ich aber auch mal einen kräftigen Fußtritt dem dummen Trottel in die Fresse klatschen. Das darf ich doch mal machen, Herr Picard. Ich möchte mal ein paar von meinen Lieblingsfolgen dort reinwerfen. Ich habe da auch gemerkt, dass ich bei Weitem, es ist eigentlich meine absolute Lieblingsserie, was Star Trek so angeht, weil die sehr, sehr variabel noch vor allem, da, wenn sie ins Ernsthafte geht, auch sehr, sehr schöne und mitreißende Sachen gehabt hat. Von der ersten Staffel Conspiracy hieß die Folge, die, ich glaube, die einzige Star Trek-Folge, wo es Splatter zu sehen gibt. Also jetzt nicht in ernsthaft hin, das war, wo die Föderation von irgendwelchen gedankenklauenden Krebsen unterwandert wurde oder so. Ja, mit denen hier am Hals. Ja, oh, genau, ja. Was ein bisschen so wie... Und das ging ja bis ganz nach oben ins Floppy-Kommando. Genau, wo du ein bisschen sowas wie The Thing oder Body Snatchers dann dort gehabt hast und der Typ, der dann am Ende der von den Aliens befallen wurde, sein Kopf ist explodiert. Im Fernsehen. Na, das ist so. Krass. Es ist ja ein Alien. Kann man machen. Nee, ist es ja war, nee, es war ein Mensch. Nein, ich weiß, aber. Achso, aber er wurde von einem Alien. Er gehörte ja längst zu den Aliens. Kann man machen. Von einem Alien unterwandert dann dort. Nee, das ist so auch so eine Sache, die nicht später gemacht wurde, dass mal so ein bisschen hier Splatter mit Phasern und alles dann angestellt wurde. Phaser ist auch so klinisch, ey. Das ist so wie so ein Skalpell irgendwie. Oder so. Das komplett andere Spektrum, The Measure of a Man, Folge aus der zweiten Staffel, wo Data quasi unter Anklage stand oder sowas, bist du ein Mensch oder bist du kein Mensch? Ne? Die war auch gut. Wo ihn ein Anwalt der Sternenflotte quasi zum Eigentum der Sternenflotte erklären wollte und nicht als Individuum, weil er ja ein Roboter ist und lebt als Android oder nicht. Und es gibt eine, wirklich, da wird sehr, sehr schön in dieser Folge dann geschaut, okay, ist er tatsächlich ein Lebewesen? Ist es wert? Kann er als Eigentum der Sternenflotte gemacht werden? Wurde, glaube ich, Riker wurde dort mit reingezogen, damit er für die Anklage dann dort spricht. Und da ist so ein Zwischenspiel zwischen Picard und Riker und Data noch. Data wurde abgeschaltet mitten in dem in der Verhandlung, damit er sagen kann, ja, kann man Leben einfach so abschalten und einschalten. Das ist so eine schöne... Aber er hat gewonnen. Und ab da war er, glaube ich, offiziell auch als Lebens... Er war, glaube ich, dann auch offiziell anerkannt, was dort gewesen ist. Sehr, sehr großartig das Finale der dritten Staffel, The Best of Both Worlds, wo nachdem... Fantastisch. Vielleicht der beste Cliffhanger der TV-Geschichte. Und es gab sehr, sehr viele Cliffhanger, natürlich vorher und nachher. Und zu der Folge, da wurden die Borg als bereits in der Staffel vorher eingeführt, als so quasi Bedrohung, die aber noch ganz, ganz weit weg ist von der Erde. Und irgendwann, wenn sie kommen und die Menschen assimilieren zu dem großen Konglomerat und zu das, also quasi der Kommunismus kommt auf die Erde dann zu als Analogie. Und in der Folge sind die Borg angekommen in der Erde und es gibt dann diese riesige Schlacht bei Wolf 357? 9. 359, Entschuldigung. Spezies 8472 ist aber gewesen, ne? Könnte sein, weiß nicht. Ja, später bei Voyager. Die, vor denen die Borg Angst haben. Ja, Wolf 359, wo auch dann Sisko seine Frau verloren hat, kennt man ja. Und Picard wurde von den Borg assimiliert und will jetzt die Enterprise zerstören mit Riker als dem Kapitän. Ne? Und diese allerletzte Szene, wo ich glaube, als wenn ich das im Ami-Fernsehen gesehen hätte, wäre ich wahnsinnig geworden, den ganzen Sommer zu warten. Ne? Riker ist ja da nur und sagt, Fire, ne? Eröffnet das, Mr. War Fire, glaube ich, ist gewesen. Eröffnet das Feuer auf Picard und dann so... Ist mir richtig so die Hutschnur gegangen. Eine der besten Folgen, Doppelfolge, die danach dann aufgelöst wurde. Ganz großartig, wie er da auch auf diesem Tisch liegt und sie ihn so umoperieren, so, ne? Ja, ne? Wo ihm seine Menschlichkeit genommen wurde und was ich ein bisschen Nicht seine Menschlichkeit. er hatte ja noch später in dem Film, speziell bei The First Contact, wurde das ja nochmal angesprochen, aber es gab direkt nachdem er dann wieder zum Menschen zurück umoperiert wurde, gab es diese Folge, wo er dann wieder zurück bei seiner Heimat ist und mit seinem Bruder auf dem Weinberg dann in Frankreich da ist, wo es einfach so das Emotionale aus ihm herausbricht, wo er als Mensch quasi gebrochen war und wieder aufgebaut werden musste. Das konnte natürlich im Kontext der Serie nicht als so Bindeglied durch die komplette Staffel gezogen werden, damit du immer wieder eine neue Folge zeigen kannst, nur dass Leute die alten Sachen gesehen haben. Aber ich fand es sehr schön, dass sowas tatsächlich angesprochen wurde. Ne? Nicht die Folge ist vorbei und alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Nein, es hatte Konsequenzen. Und damit ist sie, glaube ich, innerhalb der Serie sehr gut umgegangen. Future Imperfect habe ich mir aufgeschrieben. Riker wacht auf und merkt auf einmal, es sind 16 Jahre vergangen. Und wo ist die Zeit hingegangen? Na, also ihm wird erzählt, dass er eine Krankheit gehabt hat, die ihn dann komplett vergessen lässt, was dort passiert ist. Und du bist quasi in einem 16 Jahre nach dem aktuellen TNG-Geschehen Zukunft, ne, wo dann Picard zurückgetreten ist und Riker ist der Captain der Enterprise. Und Troy ist, glaube ich, seine Frau, wenn ich mich nicht irre, oder irgendwelche solchen Geschichten. Es war auch so eine Was-wäre-wenn-Geschichte, die dann aufgelöst wurde, das natürlich dann nicht wirklich im Endeffekt so gewesen ist. Aber ich fand es sehr interessant, dass bis dahin waren die Charaktere natürlich etabliert, dass du dann wieder mit so einer Nummer dann spielen konntest. Wurde sehr schön. Apropos Was-wäre-wenn-Geschichte, fiel mir gerade ein. Es gibt auch eine Q-Folge, wo quasi Picard als Fähnrich nur irgendwie auf der Enterprise dient. Ja. Wo genau das, was du sagst, eigentlich, was du mal gesagt hast vor einer Weile, du würdest keinen Bock haben, so einen billigen Job auf der Enterprise zu machen, zum Thema genommen wird. Und man merkt, so Picard hat da keinen Bock drauf eigentlich. Der hält sich schon für was Besseres. Eine der besten Folgen tatsächlich, Tapestry aus Staffel 6, wo in der Vorgeschichte von Picard, was durch die Serie dann gezeigt wurde, Picard als junger Kadett war eigentlich, er war nicht so wie er heute gewesen ist, sondern ein sehr aufbrausender Jungsporn. Bisschen wie Tom Paris. Ein bisschen wie Tom Paris. Er hat dann um einen Disput mit irgendwelchen bösartigen Aliens, wurde ihm einfach ein Messer durchs Herz gerammt und er hatte seitdem ein künstliches Herz. Ne? Und er konnte sich dann... ganz kurz, hier spielt Andreas Katsoulas mit. Ah, und ich glaube, das ist Jakar? Das ist Jakar, ja. Ja, aber hier ist er, glaube ich, das ist er doch, ne? Na, ich glaube nicht, oder? Er heißt irgendwann auch mal einfach nur Katsoulas, sein Charakter. Ja. Wenn mich nicht alles täuscht. Tatsächlich? Ja, also ja. Ich wusste, dass er als Romulaner dort... Jakar. Ich hatte... Dukat habe ich jetzt gerade... Nein, nicht Dukat. Ja, Jakar. Das ist er, guck, das ist er doch eindeutig. Ist er das? Und ich glaube, er heißt ja einfach auch nur Katsoulas, der Romulaner. Oder das ist eine... Ist eine U-Bahn-Legende, die ich mir gerade ausgedacht habe. Also ich bin mir da nicht komplett sicher. Also einer der ganz großer Jakar, einer der besten Charaktere aus Babylon 5. Aber ich finde es sehr lustig auch, dass, ich war ja eben überrascht, wir gucken ja, wie gesagt, so eine Folge einfach wahllos, parallel. Und da war ja wirklich dann Saffron Cochrane, also die ich weiß jetzt nicht, wie der Schauspieler heißt, aber halt die Figur aus Der erste Kontakt, der Wissenschaftler, ja, der den Warp-Antrieb erfunden hat, war dann hier mit einem Schnurrbart einfach auch da, er, ja, als irgendein Darsteller. Ich wusste das nicht. Also die recyceln sich hier ständig. Ja, speziell, wenn du dann die Möglichkeit hast, die unter eine Maske zu packen. Der James Cromwell ist der Schauspieler. Auch Schweinchen namens Babe. Ne? Der, also ja, in dem Fall ihn unter einen Schnurrbart zu packen. Ja, also bei DS9 hat er tatsächlich 3-4 Rollen unter einer Maske gehabt, so, ne, wo er dann des Öfteren dann benutzt wurde. Und die Figur des Saffron Cochrane ist ja auch in der Originalserie aufgetaucht von einem komplett anderen Schauspieler in den 60ern. Dann haben sie Saffron Cochrane auf einem fremden Planeten gefunden, Kirk, wo er dort aber stimmt, jetzt wieder jung geworden ist. Und, also ja, das wusste ich nicht. Die stellen teilweise sehr viel mit ihrer Mythologie dort an. Du findest tausend Sachen, wenn du speziell nach und nach die mal wieder dann anguckst, die alte Sachen, Schauspieler, die anderswo dort gewesen sind oder du durch andere Ronald Rollen dann kennst. Moore, alles klar. Ronald D. Moore hat diese Folge geschrieben, die wir da gerade gucken. Hat Jordi gerade in die Kamera geschaut? Na, wissen wir wahrscheinlich nicht. Apropos Folgen, die uns gefallen. Mir fällt noch die eine ein, wo, ich weiß nicht mehr, wodurch es passiert, aber quasi die Evolution sich rückentwickelt auf der Enterprise und alle in ihre Urform so zurückfallen und sich so immer mehr entwickeln. Worf wird irgendwann zu so einer krassen Bedrohung und es hat eine ganz düstere, und, geile Stimmung. Barclay wird zu einer Spinne. Was ich aber wiederum gar nicht verstanden habe, warum wurde der vorher von einer gebissen oder warum wurde der zu einer Spinne? Ich glaube, die Geschichte dahinter ist gewesen, dass die Crew dann mutiert ist durch irgendwie eine Sache. Also die Evolution der einzelnen Rassen wurde nochmal beschleunigt. Ja, aber nee, beschleunigt oder rückentwickelt? Ich glaube, es war rückentwickelt. Irgendwie eine von den Sachen zurückentwickelt. Also, aber warum jetzt die Menschen nicht alle zu Affen geworden sind? Riker ist zu so einem Gorilla, glaube ich, geworden. Aber Barclay wurde zu einer Spinne. Worf wurde zu so einem großen Korganer irgendwie. Einem schlimmeren Worf. Ne? Super Worf. Und Troy wurde zu so einer Fischfrau, die in ihrem Pool gut zugegeben, da hat es vielleicht nicht ganz. Aber das war wahrscheinlich die Betasoiden hatten wahrscheinlich vorher so eine Fischform. Also und das heißt dann ist ja gar kein Mensch hier. Ich glaube, Betaset ist auch teilweise sehr viel von Wasser dort umgeben. Vielleicht kam das tatsächlich dann. Na gut. Aber das war eine super Folge. Also die hatte eine geile Stimmung. Ja, die hatte eine gute Stimmung. Bei Voyager gibt es ja eine, wo dann Tom Paris und Commander Janeway ja durch die Warp-Grenze durchbrechen und dadurch sich zu Echsen entwickeln und dann Sex miteinander haben als Echsen. Und dann Ehrlich? Ist das ernst? Ja, und dann lassen sie, glaube ich, die Echsenbabys einfach weglaufen, werden dann zurück vom Doktor zurückgeblieben. Sieht man dann einfach zwei Echsen korpulieren und man weiß aber, nee, man sieht am Ende die Echsenbabys. Also man sieht natürlich nicht das Korpulieren. Oh, und Mann, ich glaube, das letzte Wort ist so von Jambi, wir werden nie darüber widersprechen, ja? Ja, wie bei, ja, das ist so, das benutzen sie immer, wenn sie wirklich nie wieder darüber sprechen wollen, weil das war ja auch so bei Data und... Eine der verhasstesten Folgen, glaube ich, von Voyager bei vielen Leuten. Threshold aus der zweiten Staffel. Ich wollte irgendwann Kinder. Aber ich habe es nie in Betracht gezogen, sie mit Ihnen zu haben. Captain, es tut mir leid. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich meine, ich erinnere mich kaum noch daran, wie wir... Sie wissen schon. War es denn wirklich Ihre Idee? Bei manchen Spezies ergreift auch das Weibchen die Initiative zu einer Paarung. Trotzdem akzeptiere ich Ihre Entschuldigung. Meine absolute Lieblingsfolge, Schisms. Kennt ihr die? Ja, die haben wir angesprochen beim ersten Phantasmagoria, glaube ich, noch. Wir haben schon mal drüber geredet. Ich habe die Folge dann auch nochmal rausgesucht zum Einbauen und habe die nochmal geguckt und die ist wirklich gut. Du erinnerst dich bestimmt. Und zwar haben sie alle so Albträume und treffen sich dann irgendwann so ein bisschen wie Battlestar Galactica, wo sie von der Musik irgendwie angezogen werden. Kommen sie so ein bisschen alle dahinter, dass sie alle denselben Traum haben. Und dann gehen sie in Holodeck und versuchen den so wiederherzustellen, den Traum. So jeder erinnert sich an andere Sachen und dann fängt es an mit so einem Stuhl einfach nur und Geräuschen und es wird immer schlimmer und bedrohlicher und irgendwann hast du halt so eine OP-Situation, wo Aliens dich quasi das Geile ist, es fängt an mit, jemand wird untersucht und sie stellen fest, dass sein Knochen quasi gebrochen wurde, aber nur ein Millimeter Fraktur und wieder zusammengesetzt wurde, ja. Und das, weißt du, nach einmal schlafen stellen sie das fest, ja, und dann ist halt klar, so irgendwas passiert. Und am Ende sind sie halt von Aliens untersucht worden und so. Ja, und das ist aber eine ekelhafte Geschichte. Da gibt's Geräusche und so, das wirkt total überhaupt nicht Star Trek. Aliens so in den Subraum entführt. Das war aber auch das Schöne, dass es eben überhaupt nicht Star Trek gewesen ist, sondern eigentlich eine Situation, die du mit sowas wie Akte X verbinden würdest. Ne? Aber dadurch, dass es eine fast schon übernatürliche Sache ist, die den Leuten, die eigentlich alles wissenschaftlich erklären könnten, in der Zukunft auch noch passiert, ja, die sind auch nicht davor gefallen, dass sie vor Aliens entführt werden und sich das nicht erklären wollen. Ja, es gibt immer Aliens. Das war schon eine sehr, sehr spooky und auch sehr schön gemacht Folge, die vor allem am Ende auch nicht die allen Antworten gegeben hat. Die haben natürlich herausgefunden, woran es liegt, aber es gab ja auch keine positive Auflösung. Sie konnten nicht kommunizieren mit denen, glaube ich. Genau, also hoffen wir mal, dass sie nicht zurückkommen. Am Ende zuckt dann noch der Finger. Die Scotty-Folge hatten wir angesprochen, danke. Relics, wo Scotty aus der alten Enterprise dann quasi... Und er erklärt vor allem seinen alten Trick. Achso, ja, wo Geordi dann seine Tricks, musst immer sagen, du brauchst so viel Zeit und dann machst du es in der Hälfte. Ja. Ah, ja, das ist super. Auch sehr schön, die Philosophien zwischen beiden Serien und Geordi hatte absolut nicht verstanden, wie. Nee, wenn ich 3 Stunden für die Reparaturen brauche, dann sage ich auch 3 Stunden. Nein, Mann, du sagst 5 Stunden und machst dann in 4. Ja, also es ist schon geil, dass ich über die alten Sachen so, die machen sich ja nicht lustig, sondern es sind Hommagen. Es war eine schöne Hommage, war auch ein bisschen traurig natürlich dann von wegen, dass sich Scotty wie vom alten Eisen dann dort gefühlt hat. Auf dem Holodeck seiner alten Enterprise saß. Großartige Szenen, wo nochmal die alte Enterprise nochmal dargestellt wurde, wo Scotty zusammen mit Picard eintrinkt. Auf der alten Enterprise. Alkohol, den Geinen ihm gegeben hat. Übrigens, an der Stelle habe ich nie gerafft. Geinen ist für mich eine Figur, die raff ich nicht. Ich raff gar nicht, in welchem Zusammenhang die steht. Mal ist sie in der Vergangenheit. Also so. Ja, die wird eben so alt. Ja. Wie? Die wird alt. 500 Jahre. Mit Sicherheit. Okay, da kennt ihr euch auch immer besser aus als ich. Vielleicht ist sie ja auch tatsächlich eine der Q, könnte man ja auch dann. Ja, da ist auch so eine komische Rasse, wo sie zugehört, oder nicht? Und ich weiß nicht mehr, wie die Rasse hieß. Man hat sie ja im Staffelfinale von der 5. gesehen, wo die zu Mark Twain dann hingereist sind, wo die Datas Kopf in der Höhle gefunden haben. Genau, das meine ich, da trifft er sie. Da war Guinan schon im 19. Jahrhundert quasi auf der Erde und hat dann, anscheinend war das der Anlass, dass sie dann später auf die Enterprise dann gekommen ist, weil sie Picard schon von daher kannte. Sie war ja auch im Nexus mit drin. Da wird also befördert, wen man kennt. Das ist ja aber eine schöne Vision für die Zukunft. Obwohl, als Externe muss sie aber irgendwas dann bekommen haben, weil sie war ja kein Sternenflottenmitglied auf der Bar, Geinen. Ja, aber die haben ja eine... Was zahlt sie denn, wenn sie kein Geld haben da? Ja, mit Liebesdiensten. Ja, die haben ja immerhin goldgepresstes Latinum, aber ich meine, das ist ja nicht wirklich deren Währung. Das haben ja nur die Ferengi leider. Ja, aber die haben Credits. Also das stimmt, gibt's ja. Es gibt Credits. Richtig, richtig. In Deep Space Nine gibt's nämlich auf einmal wieder Geld. Das Latinum und der ganze Kram. Ja, ja, man vielleicht hat früher halt nicht das gar nicht erklärt. Als ob dir irgendwie Quark, wenn du da in die Bar gehst, irgendwie was umsonst gehen würde. Ja, aber das kostet denen doch auch nichts. Der repliziert das aus demselben Organhaufen, der irgendwo liegt, wie ja, jeder andere auf dem Schiff. Aber manchmal hat er eben salarianischen Brandy, der ja, extra oder auch mehr Geilen kostet. Stimmt, aber das sind eben die Sachen, wo man sagt, dafür, ich gebe dir das, dafür gibst du mir irgendwann, weißt du, holen wir irgendwie einen Kumpel von mir ab und machen einen Umweg mit diesem Schiff. So läuft es. Relics und Schisms hatten wir angesprochen. Zwei großartige Picard-Folgen, The Inner Light mit der Flöte. Wo er Picard quasi. Es hört sich dann lächerlicher an, wenn man es dann so ausspricht, aber auch eine der besten Folgen, wo Picard durch eine Sonde quasi ein zweites Leben gegeben wird, das er in seinem Kopf durchlebt, ne, und am Ende das traurige Lied spielt, was er dort auf der Flöte dann gelernt hat. Was der alles macht, ist im Nexus, durchlebt ein komplettes Leben in einem Augenblick, der hat quasi 4-5 Leben gelebt. Ja. Der hat ja auch, dann gibt es auch diese Folge, wo er in drei Zeitlinien gleichzeitig ist und hin und her springt. Kennt ihr die? Er ist ja, quasi so, der Alte. Das Finale ist das. Das ist gestern, heute Morgen. Achso, das ist die letzte? Ja. Das ist wirklich die allerletzte? Okay, dann ja. Trotzdem klassisches Finale, kann sich Lost und die Kampf der Galaktika mal was von abschneiden. Ja, es wurde auch recht zufriedenstellend für alle Charaktere so ein Ende gefunden. Ja. Eine tolle finale Szene, wo tatsächlich Picard nach 7 Jahren, wo er eigentlich immer noch ein bisschen distanziert war, sich tatsächlich zum Poker hinsetzt mit den Leuten und dann, wir sind eine Familie. Dass es mit diesem Bild dann tatsächlich aufhört, großartig gewesen. Gestern, heute Morgen. Wollt noch reinwerfen, Chain of Command. Es sind, wie viele Lichter sind es? 4 oder 5? Das ist das, was ich vorhin meinte, mit den Cardassianern, wo er immer so an die Decke gehängt. Die Folter, so oder? Wo sie ihn foltern, ja, sehr gut. Ja, auch so Kammerspiel kann man da tatsächlich sagen, wo eigentlich der Großteil der Folge. Wo oder, also ich meine, da ist ein oben ohne in der Folge, kann das sein? Dass er irgendwie ja, er wird aufgehängt dann teilweise, auch oben ohne Picard, und wird dann so ein bisschen gewaterboardet, also das zukünftige Äquivalent von Waterboarding. Ihm dann ja, das sage ich ja. Ein Picard zieht nur sein Hemd aus, wenn andere es ihm ausziehen, weil sie ihn als Zeichen der Entmachtung. Und Kirk hat es einfach irgendwie immer verloren. Naja. Ja, man könnte über Dutzende mehr Folgen dann sprechen. Es hat, ich glaube, für jeder hat so seine Lieblingsfolgen, der das damals dann aktiv geguckt hat. Und ich glaube, selbst bei Folgen, die man noch nicht gesehen hat, wenn ich es irgendwo im Fernsehen laufen sehe und gerade mal Zeit habe, dann lasse ich es einfach an. Das ist für mich tatsächlich so eine Wohlfühlserie, Next Generation. Noch viel mehr als jetzt das alte Star Trek, was ich auch noch ganz gern genießen kann. Aber speziell, ich mag Deep Space Nine auch sehr gerne, aber es ist eben nicht so was, was ich eigentlich so mitlaufen lassen kann, weil da muss ich auch schon ein bisschen involviert sein. Wir das zu mögen. Wir trinken hier übrigens die ganze Zeit schon Earl Grey aus, als Support. Ja, auch hier, ja, ist garantiert, Picard jetzt gerade hat so ein kleines verschmitztes Lächeln. Und hat das Glas in der Hand. Hat das Glas in der Hand. Hat gerade da Data rausgeschickt und jetzt denkt danach, sinniert. Müssen wir, ist aber auch so ein Billo-Ikea-Glas, was er woraus er so trinkt. Das hat nicht viel mit Zukunft zu tun, oder? So redet er kurz mit sich selbst. Ja, er redet auch mit sich selbst. Das ist eigentlich das erste Anzeichen von Alter oder Wahnsinn. Gut. Ich würde mal sagen, Leute, lasst uns dann langsam für diese Session zumindest zum Ende kommen. Ich weiß, es macht viel Spaß, aber wahrscheinlich, wenn Sofa wir... Das war auch so eine... Wie heißt das? Romulaner? Nein. Das ist ein Romulaner, ja. Romulaner, wir tragen Sofas. Ja, das glaube ich, der Romulaner in dieser Folge will zur Föderation übertreten. Ja, nur am Ende kommt dann raus, dass es so ein doppeltes Spiel von den Romulanern gewesen ist. Wer hätte das gedacht? Na, sie wollten den mit Absicht übertreten lassen, damit der irgendwie als geopfert wird für irgendein politisches Spielchen. Na, und am Ende merkt er, oh Scheiße, ich habe mich für nichts dann geopfert und begeht dann Selbstmord oder irgendwie so ein Schwachsinn. Oh, ich dachte, dann tritt er wirklich über. So, dann aber jetzt schon, doch. Die neue Serie mit Romulus, Romulanus und Picard. Ja, zusammen in einer WG. In der Hauptrolle. Nee, aber wir hätten noch einiges, über das wir im Detail quatschen können. Wir haben ja schon quasi ein bisschen vorweggenommen mit Voyager, Deep Space Nine, Enterprise. Wir haben noch die Next Generation Filme, über die wir quatschen können. Und natürlich auch ein bisschen was über die Videospiele, sowas wie Final Unity oder Elite Force Voyager, was ich auch tatsächlich sehr gern gespielt habe auf dem PC damals, als echt schöner. Ich fand, die waren alle gar nicht so schlecht. Also die waren nicht wirklich so geil alle auch, aber es gab interessante, es gab in alle Genres so verschiedene Ausflüge. Es gab sehr viel, speziell in letzter Zeit, das natürlich mehr entweder das Online-Spiel, was jetzt ja auch das Online-Spiel wird, glaube ich, auch in Staffeln jetzt quasi präsentiert. Ne? Echt? Wir haben auch zuletzt gesehen, jetzt in Staffel 7 von Star Trek Online passiert das und das und das. Tatsächlich wollen sie das ein bisschen so aufbauen. Es gab viel Strategiezeugs, ne? So schade, es gab dieses eine Star Trek Browser-Game, was ich letztes Jahr auf der Gamescom gesehen habe, was tatsächlich für ein Browser-Game ganz interessant ausgesehen hat, mit so ein bisschen Strategieelementen und herumfliegen, so ein bisschen Elite-Style, was aber mittlerweile gecancelt wurde. Das fand ich ein bisschen schade. Die letzten Spiele zu dem Thema, wo man eben mit seinem Schiff rumgeflogen ist, fand ich auch alle nicht geil. Also die waren alle ein bisschen sehr einseitig. Aber davor, so in der alten Zeit, gab es so die Full-Motion-Videospiele, dann Adventures und auch so kleine Genre-Mixe. Also ich fand's cool. Ja, also ich kann da noch erwähnen, ich habe letztens was gekickstartet. Du hast was gekickstartet? Wo kann ich spenden? Den Uke-Fonds? Nein, du hast Geld gegeben für etwas. Ich habe genau. Für Chris Roberts? Nee, und das ist ein ja, genau, das Chris Roberts-Ding. Das habe ich, ja, das auch, aber ein Album, das hieß Smooth Federation, wo jemand die ganzen Star Trek Melodien als so Jazz einspielt. Geil. Cool, das ist richtig geil. Also ist echt das gut. Würde Picard gefallen, oder? Ja, der ist doch bestimmt einen gepflegten Jazz nicht abgeneigt. Auf jeden Fall. Und der Witz an der Sache ist, das findet man bestimmt auch irgendwo anders zu kaufen, Smooth Federation heißt das Ding. Du kannst einfach so im Hintergrund laufen lassen, so Lounge-Jazziges Zeug, und dann denken alle Leute, der ist aber sehr kulturell und sophisticated. Aber in Wirklichkeit bist du einfach nur super nerdig. Ja, so, und hast sie alle in der Tasche. Sehr gut. Da wird Star Trek Musik gepimpert. Sehr gut. Wir haben auch noch gar nicht, müssen wir vielleicht nicht, aber wir haben noch nicht über Lore geredet. Wollt ihr euch diese Chance entgehen lassen? Lore? Über Lore, den bösen Zwilling von Data. Also man kann dazu eins wenigstens sagen, der Noonien Tsung wusste nicht, wie man Leuten Namen gibt. Ich baue mal zwei irgendwie Androiden, ich nenne sie Data und Lore. Hä? Ja, ich dachte auch lange Zeit, also bevor ich dann die TV-Serie gesehen habe, wo ich das nur auf Videokassetten geguckt habe, dass er Delta heißt. Weil für mich als Grieche ist das ein Wort, Delta. Und ich dachte, er heißt vielleicht, ja, so griechische Buchstaben, das könnte ja passen, aber Data. Ja, dann, da hätte er es sogar als Delta, wenn der andere dann Gamma, oder? Ja, Gamma, vielleicht ist es so das vierte Modell dann gewesen. Ja, macht viel mehr Sinn. Das hätte total dann Sinn. Alpha war nur so ein Computerchip in einem Glas. Aber auch die Namen wurden ja progressiv schlechter. Es gab ja dann mit Nemesis, wie hieß der, B4? Weil da ist ja B4, auf einmal noch... Ja. B4, ja, um Gottes Willen. Da ist ja noch einer aufgetaucht dann auf einmal, von dem man gar nichts gewusst hat. Ja. Also das, aber das ist auch Nemesis. Ganz, na gut, wir müssen ja auch nicht über Lore reden. Ja, aber wir werden uns bei Zeiten nochmal zusammenfinden, um über den Rest zu quatschen. Ich glaube, man hat gesehen, speziell nicht nur bei uns, ich denke mal auch bei den Zuhörern und den GameOn.de Surfern und Lesern ist das Thema... akut ist, glaube ich, das falsche Wort, ja, oder? Ich muss dringend was zu Star Wars wir hören. Ja, wahrscheinlich kommen brennend. Wir zum zweiten Teil zu Star Trek. Kommen wir mit dem zweiten Teil dann zu Rande, wenn der zweite Kinofilm dann anläuft, irgendwann Anfang 2013. Ah, schön. No? Star Trek Into Darkness. Into Darkness, ne? No? Star Trek Into Darkness. Ist das ein Untertitel oder ist es eine Fortsetzung von Star Trek? Also heißt es Star Trek? Es ist kein Doppelpunkt oder vorhanden. Es ist tatsächlich Star Trek Into Darkness. Also heißt es tatsächlich Star Trek Into Darkness? Ja. Well, how about that? We're going to Star Trek Into Darkness. Ist ein bisschen. Ja, ey, mal sehen, was sie draus machen. Also ich vertraue denen dazu, weil ich hatte sehr, sehr viel Spaß im Kino mit dem Reboot. Ja, das will ich gar nicht, aber der Name ist, na gut. Ja, wer weiß, was sie dann alles tatsächlich dann damit anstellen. Also es kann nicht schlimmer sein als Borg, es sounds Swedish. Das war sehr lustig. Ja. Fand ich aber auch lustig. Der Satz aus First Contact. Ist ja auch so. Dann gewesen. Nee, ich bedanke mich bei Uke, bei Simon, bei Fabian und bei Trans. Auch natürlich. Vor allem bei mir, weil ich so viel beigetragen habe, weil ich mich sehr gut auskenne mit Star Trek. Ja. Nee, beim nächsten Mal gerne wieder. Man hat was mitbekommen. Dass ich mich nicht auskenne. Trant hat es gleich richtig gemacht. Er hat gesagt, nö, ich habe keinen Bock. Wo ist er eigentlich? Ich glaube, er ist wieder heim. Trant ist, glaube ich, auch wieder heimgegangen. Ja, gut. Er hat hauptsächlich er hat die Snacks vorbeigebracht. Hör auf! Ja, aber danke, dass ihr eure Zeit jetzt hier am entspannten Sonntagnachmittag dafür geopfert habt. Und die Aufnahme läuft noch. Sehr gut, wir werden bei Zeiten dann wieder zusammenkommen und die ganze Star Trek-Nummer zum Abschluss dann bringen. Yay! Ich hoffe, das wird dann keine 5-Jahres-Mission. Ich kann ja zu Voyager und Deep Space Nine wirklich nahezu gar nichts sagen. Ich kann auch nur Hass äußern. Hass das ist nee, besser Hass als ist, nichts. Ja, ist auch zu viel. Also nee, Hass. Hass ist, glaube ich, besser als Indifferenz. Und das ist das Schlimme, was dann speziell bei Enterprise dann kommt. Weil da ist es mir schon relativ egal, ob ich habe da keinen aktiven Hass gegenüber. Einfach, whatever. Passiv. Aber dafür kann ich die Kinofilme teilweise schön hassen. Gut, das finde ich fantastisch. Dann machen wir da nächstes Mal weiter, ne? Gut, dann sagen wir, wie wird man sich denn dann Herr Kapla. Kapla, ich wollte auch, wirklich, das ist surreal, ich wollte auch gerade Kapla sagen. Okay, dann auf drei. Eins, zwei. Kapla! Kapla. Auf drei, ja, gut. Faszinierend. Thank you. Tja, Gala-Uniform. Wenn ich den alten Fummel ansehe, kommt immer dieselbe dämliche Frage. Was haben Sie denn drunter? Donnerwetter, hat Mutti Sie aber fein gemacht. Sie sehen ja zum Verlieben aus, Doktorchen. Danke, Mr. Spock. Wenn Sie aufwachen, bringen Sie sie in die Sicherheitsabteilung. Captain, Ihre Analyse der Situation war fehlerfrei. Sie hat Ihnen wirklich den Zutritt zu Ihrem Quartier verwehrt. Trotzdem, die Logik, mit der Sie zu dieser Schlussfolgerung kamen, ist mir unklar. Mr. Spock, die Frauen auf Ihrem Planeten handeln logisch. Nur ist das der einzige Planet in unserer Galaxie, wo das so ist. Schönheit ist vergänglich, Doktor. Mich hat weit mehr beeindruckt, dass Sie offensichtlich hochintelligent waren. Kirk and Enterprise, fertig zum Beamen. Ich kann Ihnen nicht zustimmen, Mr. Spock. Wieso nicht? Was verstehen Sie schon von Frauen? Sie ist Sexmuffel. Gib uns noch etwas Blut, Chekhov. Die Spritze tut nicht weh, Chekhov. Zieh deine Schuhe aus, Chekhov. Dreh dich um, Chekhov. Tief atmen, Chekhov. Blutprobe, Chekhov. Knochenmarkprobe, Chekhov. Hautprobe, Chekhov. Wenn die so weitermachen, dann ist von mir bald nichts mehr übrig. Hauptsache, sie leben. Ich danke. Auf so ein Leben kann ich gerne verzichten. Das tut jetzt ein kleines bisschen weh. Ein bisschen? Das haben Sie das letzte Mal auch gesagt. Na und, hat's da wehgetan? Ja! Wie grüßt man bei Ihnen auf dem Vulkan? Da kriegt man ja Muskelkater. Spock, ich habe schon lange den Verdacht, dass Sie doch etwas menschlicher fühlen, als Sie zugeben. Mrs. Sarek, ich weiß, wie spartanisch die Vulkanier ihre Kinder erziehen, aber hat er wirklich nie so gespielt wie unsere Kinder? Sei es auch nur heimlich? Wissen Sie, hatte mein Zahn Seelat, an dem hing sein ganzes Herz. Ein Seelat? So was Ähnliches wie ein fetter Teddybär. Ein Teddybär? Captain, ich glaube... Captain. Ich habe gerade nachgedacht und... Jawohl, Sir, das muss ja auch mal sein. Sein Herz schlägt nicht mehr. Herzstimulator. Was soll das? Lassen Sie mich in Ruhe! Bitte mir diese Rumschnüffelei! Wenn ich was will, melde ich mich! Die astronomische Abteilung meldet, dass hier kürzlich ein Komet vorbeigezogen sein soll. Untersuchen Sie das auch. Ich fange gleich damit an. Genau wie Sie es wünschen, Captain. Ihre Wünsche sind mir Befehl. Ah ja. Wille, das Schiff schwankt ja so. Chekhov soll es ruhig halten. Lass ins Bett mit ihm, Schwester. Lass eine Widerrede, Captain, sonst wirst du im Bett 2 Wochen festgebunden. Verstanden? Wenn du schön brav bist, darfst du in 2 Tagen wieder raus. Doktor, ich werde jetzt wieder raufgehen auf die Brücke. Sie bleiben liegen, sonst werden Sie auch festgebunden. Dr. McCoy, es scheint, dass du dich an unserem Unglück weidest. Es sieht so aus, Captain. Ich habe ihn noch nie so glücklich erlebt. Halte die Klappe. Darauf warte ich schon lange, dass ich endlich mal das letzte Wort habe. Das vorletzte. It's been a long road, getting from there to here. It's been a long time, but my time is finally near. I can see my dream come alive at last. I can touch the sky, but they're not gonna hold me down no more. No, they're not gonna change my mind, 'cause I've got faith of the heart. I'm going where my heart will take me. I've got faith to believe I can do anything. I've got strength of the soul. No one's gonna bend or break me. I can reach every star. I've got faith. I've got faith. Faith of the heart.